Ja, ich denke, wir fangen mal an. Ich möchte euch alle im Namen des Antinationalen Plenums begrüßen zur fünften Veranstaltung in der Reihe der Antinationalen Wochen. Die heutige Veranstaltung trägt den Titel Deutschlands Sonderweg zur Weltmacht. Als Referenten haben wir hierzu eingeladen Karl Held von der Redaktion der Zeitschrift Gegenstandpunkt aus München, hier zu meiner Linken, und Justus Wertmüller, rechts, Autor der Zeitschrift Bahamas und Mitglied der Joe-Fix-Gruppe aus Berlin. Die beiden sollen heute Abend darüber streiten und diskutieren, ob die BRD einen besonderen Anteil an der Zerstörung Jugoslawiens hatte und zu welchen Differenzen zwischen den Großmächten es im Verlauf des Jugoslawien-Konflikts gekommen ist. Des Weiteren soll die Frage geklärt werden, ob die BRD seit der sogenannten Wiedervereinigung neue imperialistische Ziele verfolgt und ob sie diese mit anderen Mitteln durchsetzt. Des Weiteren soll diskutiert werden, ob man dabei von einer Kontinuität völkischer Außenpolitik sprechen kann. Sage ich mal ein bisschen was zum Ablauf der Diskussion. Karl Held und Justus Wertmüller werden zuerst ihre Positionen jeweils 20 Minuten darlegen und dann wird jeder von ihnen noch einmal 10 Minuten ungefähr Gelegenheit haben, auf die Position des anderen einzugehen. Anschließend wollen wir dann die Diskussion mit dem Publikum beginnen. Wir werden Fragen sammeln, die die beiden dann in einem Block wiederum beantworten werden. Für diese Fragen steht da vorne ein Mikrofon. Ja, dann vielleicht noch ein Satz zu unserer Gruppe. Das Antinationale Plenum ist eine offene Gruppe. Und wir würden uns freuen, wenn vielleicht auch durch diese Veranstaltung der ein oder der andere Lust hätte, bei uns mitzuarbeiten. Wir treffen uns jeden Montag um 19 Uhr hier in der Alten Pauline. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Karl Held beginnt. Der Titel der Veranstaltung stammt nicht von mir und ich hätte ihn auch so nicht gewählt. Er ist zu belastet von einer gegenwärtig in Mode gekommenen Art, den deutschen Imperialismus zu beurteilen. Es ist einfach das Stichwort des Sonderwegs. Ich meine, überflüssige Streitereien über das Zeug können wir vermeiden, wenn wir uns einfach dem Gegenstand deutsche Außenpolitik heute, was durchaus manchmal nahelegt, Vergleiche mit gestern und vorgestern anzustellen. Habe ich gar nichts dagegen. Aber den Gegenstand halt deutsche Außenpolitik heute in seiner Eigenart zu beleuchten. Wenn man über diese Außenpolitik das Nötige herausbekommt, sie bestimmt ihren Begriff hat, dann hat man garantiert auch die Besonderheit dessen, wie diese Nation gegenwärtig an der Aufbesserung ihrer Bilanzen in Sachen Geld und Gewalt vorgeht. Schließlich stammt das Gerede vom Sonderweg erst einmal aus dem Konversationslexikon der offiziellen deutschen Politik. Es ist, soviel ich weiß, seit den ersten Tagen der BRD üblich, eine von der weltpolitischen Geschäftsordnung abweichende Manier, deutsche Interessen geltend zu machen, in Betracht zu ziehen, sie vorstellig zu machen, um dann zu dementieren, dass man dergleichen vorhabe. Es wird darauf bestanden, dass die deutsche Außenpolitik, so wie sie geht und steht, gerechtfertigt ist. Insofern sie die in der internationalen Ordnung nach dem Zweiten Krieg herrschenden Gepflogenheiten des Umgangs der Staaten miteinander respektiert. Der Verstoß, an den da erinnert wird, ist natürlich immer der, dessen sich der Rechtsvorgänger der BRD schuldig gemacht hat. Und BRD-Politiker haben in den letzten 50 Jahren bei jeder unpassenden Gelegenheit gelobt, dass sie an Alleingängen dieser alten Art heute wirklich nicht interessiert sind. Ich halte es für verkehrt, jetzt als Kritiker deutscher Politik, das will er sein, das bin, glaube ich, auch ich schon längere Zeit, sich darauf zu versteifen, dieses Dementi, das spieße ich auf, dieses offiziell deutschpolitische Dementi, das weise ich zurück und schreie immer zu, und ihr macht doch einen besonderen Weg. Besonderheit ist keine moralische Kategorie. Besonderheit ist nicht immer gleich dasselbe mit besonders schlimm. Besonderheit ist erst einmal die Eigenart, die Ausprägung des Allgemeinen, was Nationen wie Deutschland gehört zu einem Kreis von konkurrierenden Nationen wie Frankreich, USA und so weiter, was die in ihrer Eigenart für Mittel und Hebel zu ihrer Durchsetzung einsetzen. Also ich möchte durchaus die diplomatischen Vorstöße der BRD, die sie nach allen Himmelsrichtungen unternimmt, begutachten, beurteilen. Ich möchte auch den Umgang der deutschen Wirtschaft mit dem Ausland würdigen und habe kein Bedenken, dass jemand, der die Argumente und Gründe, die ich zum Besten gebe, kapiert, vielleicht sogar akzeptiert, dass der daraus heraushört, ich würde irgendetwas verharmlosen wollen. Aber also auch kein Motiv, kein Problem damit, die Suche nach den Besonderheiten deutscher Weltpolitik immerzu in dem eintönigen Resultat enden zu lassen, weil ich eben an dem Resultat interessiert bin, dass der Vergleich mit früheren Taten oder Untaten deutscher Politik, dass der zu einer Gleichsetzung führt. Ein paar Unterschiede gibt es auch, wobei ich meine, dass die Unterschiede zum Dritten Reich keineswegs geeignet sind, die heutige deutsche Politik zu verharmlosen. Aber Unterschiede sind eben auch nichts Moralisches, sondern sind Unterschiede. Soweit gleich zum Titel, weil der etwas drauf angelegt ist, dass ich halt aus der Münchner alten MG-Ecke komme und der Wertmüller halt da mehr in die antideutsche, neumodische Strömung gehört oder sowas. Ich meine, da kann man einigen Streit vermeiden, wenn man sich auf solchen Unsinn in dem von mir vorgeschlagenen Sinne gleich einigt. Ernst wird die Sache halt dann, wenn man die Untersuchung deutscher Politik immerzu auf die Quintessenz, das ist ein besonders steht für ein missratener Nationalismus, hinauslaufen lässt. Der ist genauso missraten wie anderer Nationalismus auch. Noch eine andere Variante der Versöhnung gleich um der Sache willen. Auch dem bösesten Willen, wenn es ihn denn schon gibt, in der deutschen Elite, also in der politischen Führung und in der zugehörigen Ecke, die Wirtschaft heißt, noch der böseste Wille kann nichts ausrichten. Dem ist kein Erfolg beschieden, wenn ihm nicht die entsprechenden Mittel zu Gebote stehen. Der deutsche Nationalismus heute mit seinen unbestrittenen Widerwärtigkeiten und so weiter, der taugt genauso viel für seine Verfechter, wie sie Maß nehmen können an bereits errungenen Erfolgen deutscher Politik, an dem Szenario, das sie sich in dieser Nation eingerichtet haben. Noch der böseste Wille ist nicht mehr wert als die Macht, die er in Anschlag bringen kann. Meine Argumente heißen also, alles, was der gescholtene deutsche Nationalismus heute vollbringt, gehen auf die kapitalistische Staatsräson dieser Nation zurück. Und dies zu behaupten, verstehe ich als das Gegenteil einer Ablenkung vom eigentümlichen Nationalismus der Macher hier in diesem Land wie der Statisten. Ich möchte eben wissen, wenn ich schon Kinkel-Zitate finde, des Typs, Deutschland versucht in diesem Jahrhundert jetzt das dritte Mal, wozu es zweimal einen gescheiterten Anlauf genommen hat. Da möchte ich eben wissen, wie dieser Mann drauf kommt. Wo die Identität der beiden ersten Versuche, immerhin zwei Weltkriege, verlorene zumal, mit dem heutigen dritten Anlauf besteht und wo die Differenz liegt. Ich will wissen, an welchen Schranken ihrer Macht leidet diese Republik heute? Wo zeigt dieses Leiden Parallelen mit Hitler oder Kaiserreich? Wo unterscheiden sie sich? Welche Rechte reklamiert diese Nation heute für sich in der Welt der Staaten? Und wie setzt sie diese Rechte durch? Wo nimmt sie manchmal Abstand davon? Willens oder nicht willens, wird sich alles zeigen. Gerade der Fall Jugoslawien, auf den im Titel angespielt wird, zeigt, worauf sich die deutsche Einmischung in die Zerlegung dieser Balkannation gründet. Als erste Rede fasse ich mich jetzt kurz. Meine Antwort erstens auf ihre ökonomischen Potenzen. Auf die Tatsache, dass die Führung dieser Nation mit Hilfe amerikanischen Kredits und deutscher wahrer Arbeitskraft einen Kapitalismus hingelegt hat, der sie zur Weltwirtschaftsnation hat avancieren lassen. Die Benutzung dieser Potenzen. Zweitens, für ein Projekt Europa, für eine vergrößerte Weltwirtschaftsnation neuen Typs. Die daraus drittens abgeleitete und von anderen respektierte, umstrittene, aber auch zunächst aber einmal respektierte Führungsrolle in den über das Ökonomische hinausgehenden Machtfragen in Europa. Also diese Führungsrolle, diese Führungsnation, alles, was in Europa passiert, sei es irgendwo werden Tomaten angebaut, subventioniert oder nicht subventioniert und so weiter, genauso wie viele Eurojäger werden gebaut, wie viel nicht, wie geht die Aufrüstung, die Fortschritte der WEU vonstatten, immer das deutsche Wort hat Gewicht. Das kann doch nicht, nochmal eine Erinnerung an meine Einleitung, es kann doch nicht daran liegen, dass die so sind, die Deutschen. Das kann doch nicht die Wahrheit sein. Warum wird auf sie gehört? Warum erhalten sie gar die Lizenz, so selbstherrlich, so rücksichtslos manchmal, aufzutreten, dass die antideutsche Szene total erschrickt und immer Sonderweg schreit? Mich interessiert eben, jetzt war ich beim dritten Punkt, das Zustandekommen, die Herkunft, die Quellen der Macht dieser Nation. Und ich sage es auch gleich, warum. Weil ich wissen will, wie man dieser Nation, wenn mir schon das ganze umtriebige weltpolitische Vorgehen nicht schmeckt, wenn ich es für gemein und widerlich halte, ich will wissen, wie man dieser Nation das Handwerk legen kann. Und das geht nur, wenn ich darüber Bescheid weiß, was dieser Feind für Quellen seiner Macht besitzt, worauf er seine Durchsetzung gründet. Und die vierte Quelle der Macht dieser Nation, die nenne ich mal salopp, das ist die Lizenzierung und ihr Ausbau die die Nation ziemlich früh nach dem verlorenen Krieg von den übrigen, von den Siegermächten wegen des Kalten Krieges gegen den Osten erhalten hat. Dies zeigt sich heute noch. Sie hat überkommene Rechte in allen Bündnissen des Kalten Krieges. Es ist Europa, KSZE, inzwischen OSZE. Es ist NATO, es ist UNO. Also das ist nicht nur die Quelle, wer eine Weltwirtschaftsmacht ist und erpresserisch in Außenhandelsdingen, in Investitionen machen oder unterlassen auswärts, in Handelsschranken für andere setzen oder nicht setzen. Das ist nicht nur diese Quelle, sondern es gibt eine veritable Lizenzierung dieser Nation von Adenauer bis heute mit, sie soll als Frontstaat im Kalten Krieg, deswegen erhält sie auch nicht nur Kredite, damit sie ein bisschen Kapitalismus aufzieht, der mörderisch ist, weiß man schließlich über die Dritte Welt, was der dort angerichtet hat, was die Abkommen, die verschiedenen Lomé-Abkommen für Afrika und seine Ernährung bedeuten, das ist ja wirklich kein Rätsel, wie viele Neger da schon über die Klinge gesprungen sind, bloß weil diese Welthandelsnation einiges an Umsätzen mit dem schwarzen Kontinent organisiert hat. Nicht, weil sie etwas unterlassen hat. Die vierte Quelle, meine ich, das sind die überkommenen und immerzu ausgebauten, also auch erlaubtermaßen ausgebauten Rechte in den Bündnissen des Kalten Krieges. Eine von der imperialistischen Konkurrenz anerkannte Position in der Betreuung des Geld- und Gewalthaushaltes der ganzen Staatenwelt. Alles Besondere am deutschen Sonderweg ergibt sich aus dem berechnenden Einsatz dieses Arsenals, das ich jetzt in vier Punkte gegliedert habe, über das die Nation gebietet und dass sie mehren will. Also das geht von den ökonomischen Potenzen über Europa, über die darin existente Führungsrolle in allen Geld- und Gewaltfragen, auch nach außen, also für die ganze Welt, Japan, USA und so fort, bis zu der Frage nach, welche Art der Entscheidungsbefugnis, das ist Sitz und Stimme im Sicherheitsrat, Beratung bei der NATO über welches Vorgehen mit Waffengewalt gegen wen auf der Welt steht an, wer bastelt mit wem an Eingreiftruppen, falls sich einmal irgendwo in der Staatenwelt einer, dem es nicht zusteht, weil es uns zusteht, sich regt und will eine Regionalmacht werden. Also denkt an Irak oder Iran jetzt und an solche Dinge. An sämtlichen Nahost-, Fernost-Ordnungen, Regeln, mitbasteln, mitsprechen, bis hinauf zum Sicherheitsrat möglichst. Diese Position ist dieser Nation gut genug als Mittel, auf das sie zurückgreift, um überall dazwischen zu funken, hineinzuregieren auf der ganzen Welt. Aber nicht gut genug, um ihre Position gegenüber den anderen Großmächten unwidersprechlich zu machen. Das halte ich für die erste Charakterisierung des Sonderwegs Deutschlands. Das merkwürdig zusammengesetzte Arsenal einer Nation, die schon in lauter übernationalen Bündnissen Fuß gefasst hat. Die Gründe habe ich in aller Kürze dargelegt. Das hat diese Nation auch in Sachen Jugoslawien exekutiert. Für sie war es erstens keine Sekunde zweifelhaft, dass, wenn in Jugoslawien die Nachfolge des Tito-Staates umstritten ist, dass sie eingreiferisch, betreuerisch tätig werden muss. Zweitens, es war ihr selbstverständlich, dass das nicht sie im Alleingang tut, sondern mit Hilfe der Bündnisse, in denen sie schon Mitsprache genießt. Also durch Instrumentalisierungen, durch Versuche zumindest derselben, der europäischen Partner für das, was sie für am günstigsten als Zerfallsweg Jugoslawiens achtet. Nächstes, in der NATO, in der UNO, das könnte alles dorthin, die hat immer in mehreren Positionen Politik gemacht, diese Republik. Das ist übrigens etwas Neues an der weltpolitischen Lage und an der imperialistischen Konkurrenz heute, ist ein Erbe des Kalten Krieges. Man tritt als Deutschland auf, in Europa, in der UNO, überhaupt im Verhältnis bilateral, nennt sich das, zu einzelnen anderen Staaten sowieso. Zweitens, als Deutschland mit Europa. Drittens, als Deutschland mit und stellvertretend für die UNO, aber auch bestimmend für den Weg, den man will, dass die UNO oder Europa gehen. In der NATO dann desgleichen. Man kommt immer zu dritt, zu viert daher, wenn man als eine imperialistische Nation tätig wird. Das sind meine ersten Bemerkungen. Wer meint, da wäre irgendetwas Verharmlosendes, dem kann ich vielleicht noch einen Dienst tun und kann sagen, dasselbe, was Deutschland da an Jugoslawien exekutiert, da werden wir aber noch drüber diskutieren wollen, tut es in andere Himmelsrichtungen genauso. Angedeutet schon die Betreuung des schwarzen Kontinents. Was da gelaufen ist in den letzten 30 Jahren, immer als Deutschland, speziell Hans-Seidel-Stiftungsmäßig, genau aber auch als Europa. Also so ungefähr, nein, das sind nicht wir Deutschen, sondern jetzt kommen wir mit der geballten Wucht der EG, ihrer Außenzollschranken und ihrer inneren kapitalentfalterischen Tätigkeit, die es ja dann auch flott gegeben hat in diesen drei Dekaden. Gegenüber dem Osten, also NATO-Erweiterung, hineinregieren in die Tschechische Republik, in die polnische Politik und so weiter. Immer als Deutschland, dann als Europa, dann als NATO, dann als UNO. Und immer differenziert einmal als Europa, dann aber auch als fester Partner Amerikas. Bis hin zu Sachen, die die meisten Menschen, die stramme Nationalisten in diesem banalen Sinn der Einfachheit, der Schlichtheit des nationalen Kurses sein möchten, das sind Rechte, von denen ich jetzt rede, dass die fast zum Verzweifeln kommen, wenn Deutschland auf der einen Seite eindeutig Weltmarktprojekte Europas betreibt und auf der anderen Seite, immer wenn ihr an Europa etwas nicht passt, was andere Partnernationen und Konkurrenten in dieses Gebilde einbringen, Europa tatsächlich auch zurückpfeift und sich auf die Gemeinsamkeit mit Amerika verlegt. Also die spezielle Partnerschaft mit den USA instrumentalisiert für die Austragung der Konkurrenz in Europa. Das nenne ich den Ansatz, darüber zu reden, das zu studieren, was deutscher Sonderweg heute ist. Angeklungen dürfte sein, wo Parallelen zu früheren Aktionen früherer deutscher Staaten, da meine ich schon das Dritte Reich und das Kaiserreich, zu finden sind und wo sie garantiert nicht zu finden sind. Wo es solche Bündnisse, solche fixe Vereinbarungen und so weiter in den 20er Jahren nicht gegeben hat, dann wird auch Hitler das nicht zum Instrument der Außenpolitik erkoren haben. Es wäre ihm schlicht unmöglich gewesen. Warum lege ich so Wert darauf, dass man auf diese Momente achten soll? Weil es einen moralischen Oberwitz in dieser Nation gibt. Es hat nichts mit den Antideutschen, sondern mit ihren Vertretern, der Nation Vertretern zu tun. Die pure Tatsache, dass die deutsche Position geld- und gewaltmäßig in so und so viel supranationalen Bündnissen, nämlich Koalitionen, Projekten, verankert ist, gereicht dieser Nation in der offiziellen Doktrin dieses Staats, laufen zum Kompliment und zur Absage an, also sind wir gut und nicht so böse wie die damals. Als ob sich mit dem heutigen Zeug nicht einiges verbinden würde, was von imperialistischer Wucht und von entsprechender Wirkung auf die gesunde Ernährung der eigenen Nation wie fremder Völker ist. Soweit mein Vorspann, er war noch allgemein gehalten, über die Details dann Diskussion und Streit. Ja. Vielleicht geht das so. Ist laut genug? Ja, vorab, nachdem ich nicht annähernd die Vortragspraxis von Karl Held habe, muss ich euch den Tort antun, abzulesen. In der Diskussion wird es dann anders sein. Und einiges von dem, was der Karl Held wahrscheinlich für die Diskussion sich aufbewahrt hat, kommt dann hier rein. Wird also vielleicht etwas länger ausfallen. Und dann lege ich einfach mal los. Ich habe mir auch nicht genau die Überschrift zugrunde gelegt, die diese Veranstaltung jetzt heute hat, sondern habe mir folgende Überschrift ausgesucht, das schon in Bezug auf einen in konkret erschienenen Text von Karl Held und einem anderen Gegenstandpunkt Mitarbeiter Decker. Die Überschrift, die ich gewählt habe, heißt also eine ganz gewöhnliche innerimperialistische Rangelei. Welche Interessen verfolgt Deutschland im jugoslawischen Krieg? Und es wird nur zum kleinen Teil Ausführungen zur Ökonomie geben, obwohl die natürlich immer wichtig sind. Ich beginne mit einem Zitat. Die bewunderte Gemeinschaftlichkeit, der 50-jährige Frieden innerhalb des kapitalistischen Lagers war halt doch nichts anderes als eine notgedrungene Selbstbeschränkung von Nationen, eine erzwungene Vernunft, zu der sie ohne übermächtigen äußeren Feind gar nicht fähig und die sie im vollen Bewusstsein der gefürchteten Konsequenzen nicht mehr zustande bringen, sobald sie frei dazu sind. Zitat Ende. So lautet das Resümee des Artikels Krieg der Nationen von Held und Decker, der im August konkret, meine ich, erschienen ist. Dabei ist dieser richtige Befund erst der Ausgangspunkt jeder Erwägung über das von Ihnen bestrittene besondere, also von den anderen abweichende, deutsche Interesse am Jugoslawien-Konflikt. Sie mussten ja auf antideutsche Chimären eindreschen, die nichts Besseres zu tun hätten, als mit einem immer noch, beziehungsweise schon wieder, an die bürgerliche Friedensbewegung anzuknüpfen und Deutschland seine besondere antifaschistische Verantwortung anempfehlen würden. Das antinationale Lager, besonders die Konkretautoren, bestünden darauf, den Vorwurf des Imperialismus insbesondere gegen die deutsche Nation zu erheben und zu beweisen. Das war jetzt wieder ein Zitat, aber ist nicht so wichtig. Deutsche Außenpolitik sei diesen Leuten, also uns, meiner einem, Hauptgegner, da sie ihnen die Fortsetzung oder Wiederaufnahme des faschistischen Programms kennzeichne. Dagegen ziehen Held und Decker zu Felde mit einem einzigen Argument. Imperialismus sei sich überall gleich, sei er nun deutsch, französisch oder sonst was, und eben der Probe aufs Exempel. Die Deutschen würden sich jetzt, wo es ernst werden würde, in Jugoslawien, also das war damals, also wie diese unmittelbar bewaffneten NATO-Angriffe begannen, wo es ernst werden würde in Jugoslawien, vollständig der US-Linie unterwerfen, wie alle anderen auch. Jenem 50-jährigen Frieden, der nun in Stücke gebrochen ist, hätten sich die beiden Meisterdenker nur etwas intensiver zu widmen brauchen und schon wäre ihr Ergebnis ins Wanken gekommen. Dass sie es nicht getan haben, ist ihnen und leider auch vielen anderen linksradikalen Programm. Ein Programm, auf das noch einzugehen sein wird, das aber so viel sei vorausgeschickt, einen jeder Beschäftigung mit deutschen Besonderheiten enthebt, das haben wir ja gerade auch gehört, und vielleicht auch jedes Engagements gegen die Machenschaften. Ich habe gerade die Befassung mit den deutschen Besonderheiten gefordert, das nicht enthoben. Bitte. Ja, jetzt lassen wir es mal so stehen und in der Diskussion, Thomas. Kannst du jetzt deinen polemischen Vortrag jetzt damit entschuldigen, dass du meine Vortragspraxis nicht hast? Du hast doch gehört, wie mein Vorschlag zu Beginn der Sache war. Befass dich halt mit den Besonderheiten, erzähl sie dann am Anfang. Ich möchte darum bitten, meinen. Und lass die Polemik mit Meisterdenker und so Unsinn, dann kommt wieder abgehalft. Ich möchte darum bitten, meinen Vortrag, sei er polemisch oder nicht, zu Ende halten zu dürfen. Das ist allgemein so üblich, dass wir hier nicht zwei Leute der gleichen Position auf dem Podium haben werden, es also erhebliche Meinungsverschiedenheiten gibt, ist allen bekannt gewesen, dir ganz sicherlich auch. Es geht weiter. Die Weltordnung nach 1945 kann nicht nur äußerlich beschrieben werden, als die Selbstverpflichtung des imperialistischen Blocks zur Solidarität gegen den gemeinsamen Feind, wie das Held und Decker tun. Sie hat zugleich eine konkrete historische Wurzel, die die Staaten hüben wie drüben eingeteilt hat in Sieger und Verlierer, das was man die Ordnung von Jalta und Potsdam nennt. Verlierer waren nicht nur Deutschland und die mit ihm Verbündeten, Verlierer waren auch jene Bevölkerungsgruppen, in osteuropäischen respektive südosteuropäischen Staaten, die während des Krieges sich pro-deutsch verhalten hatten und sich nach 1945 in einem Siegerstaat wiederfanden, der mit der Sowjetunion verbündet war, wenigstens zeitweilig, oder gar Unionsrepublik geworden war. Es sind also dies zumeist bestimmten Mordunternehmungen nahestehende Teile, der Bevölkerungen dieser Siegernationen. Ein paar Beispiele. Der polnische Außenminister, Vertreter eines sogenannten Siegerstaates, dessen Bevölkerungsmehrheit das konkrete Ergebnis des Kriegsendes, nämlich dem Warschauer Pakt zugeschlagen zu werden, nie so recht geschmeckt hat, hat in einem Interview anlässlich seiner viel bejubelten 8. Mai-Rede, die er ja in Deutschland gehalten hat, darauf hingewiesen, dass Polen zwischen 1945 und 1989 mit dem deutschen Volk in der DDR vergleichbar gewesen sei, weil es nach 1945 einem Umerziehungsdiktat unterworfen worden sei. Dies habe sich unter anderem darin geäußert, dass die Sowjets und die polnischen Kommunisten den Polen Antisemitismus und Billigung der Shoah vorgeworfen hätten. Im Übrigen sei man künstlich von Europa, Mitteleuropa, abgeschnitten worden. Ähnliche Äußerungen kann man seit 1989 aus den baltischen Staaten hören. Männer beschweren sich, dass sie während ihres Militärdienstes in der Roten Armee pauschal als Nazis verunglimpft worden wären. Dies waren russische Erinnerungen an deutsch-baltische Zusammenarbeit. Die überlebenden lettischen Juden, Schlechter und SS-Angestellten beziehen Ehrenrenten, weil ihr Geschäft nun nicht mehr Massenmord, sondern die Freiheit des Baltikums gegen die rote Gefahr gewesen sei. In der Westukraine regt sich jener antisemitische und antikommunistische Nationalismus, der schon in zwei Weltkriegen mit Deutschland gepackelt hat und insbesondere in Sachen Judenmord ein deutlich mitteleuropäisches Gesicht hatte. In Slowenien kommen Heimwehrverbände, sogenannte Dombrovitzen, zu neuen Ehren, die nach 1941 mit von Deutschland und Italien gelieferten Waffen gegen die kommunistische Guerilla gekämpft haben oder sich verteidigt haben, wie man heute sagt. In Kroatien ist es die postume Verklärung der Ustascha, deren Ideologie sich am Ressentiment gegen den jugoslawischen Sozialismus prächtig konserviert hat. Ein Regime, das unter deutschem Schutz das nach den originärdeutschen Schandtaten größte Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs angerichtet hat und mindestens 700.000 Menschen massakriert hat, vorwiegend Serben, aber auch die kroatischen Juden und tausende Sinti und Roma. Alle diese Länder sind bevorzugte Bündnispartner des neuen Deutschlands. Und sie sind es nicht, weil sich Geschichte zwangsläufig wiederholen muss, das deutsche Erbgut nach Verbrechen epochalen Ausmaßes drängt und so weiter, wie das unser einem von autonomen Interim-Schreibern bis hin zum MG-Kommunisten alle Nase lang aufs Brot geschmiert wird. Nicht aus der Vergangenheit sind besagte Bündniskonstellationen zu erklären, sondern aus der Gegenwart, genauer aus der Dynamik des Zerfalls der Ordnung von Jalta und Potsdam. Schon die Tatsache, dass die Alliierten Deutschland nach 1945 ein Wirtschaftswunder spendierten und ihm die Rolle des Juniorpartners im Kampf gegen den Kommunismus zuerkannten, hieß faktisch, einem Kollektiv der Mörder den Hof zu machen. Umso mehr musste die mit Billigung aller ehemaligen Siegermächte zustande gekommene deutsche Wiedervereinigung den Eindruck erwecken, dass millionenfacher Mord nicht nur ungesühnt bleibt, sondern sich schließlich bezahlt macht, wenn man nur zäh und ausdauernd bei der Sache bleibt. Der beispiellose Aufstieg Deutschlands vom militärisch besiegten faschistischen Staat über das Wirtschaftswunderland bis zur vollsouveränen Nation musste eine Faszination auf all jene Völker und Staaten ausüben, die im Zerfall der Nachkriegsordnung ihre Chance witterten, an die vermeintlichen Fleischtöpfe der westlichen Welt zu gelangen. Der europäischen Hegemonialmacht Deutschlands sich anzudienen und sei es um den Preis, die Erinnerung an deutsche Verbrechen an der eigenen Bevölkerung zu tilgen, gilt ihnen als die erfolgsversprechendste Methode auf dem Weg nach Europa. Bedingung dafür ist die Etablierung eines je eigenen nationalen Projekts. Die Legitimation dafür holt man sich aus der Vergangenheit, die deshalb heute wieder Hochkonjunktur hat. In den ost- und südosteuropäischen Staaten stehen dabei die sogenannten europäischen Traditionen ganz oben, die in strikt antikommunistischer Abgrenzung von der sozialistischen Ordnungsmacht am billigsten zu haben sind. So ist im direkten Einflussbereich der Sowjetunion an ideologischen Versatzstücken alles recht, was sich gegen Russland gewandt hat und wendet, und in Jugoslawien als verkleinerte Ausgabe ist es das Ressentiment gegen den eigentlichen Träger des jugoslawischen Antifaschismus und Sozialismus, Serbien. Diese Traditionen sind notwendig mit der Annäherung an die alternative, aber 1945 unterlegene Ordnungsmacht verbunden und haben sich konkret in der erheblichen Beteiligung an deutschen Verbrechen manifestiert. Unter dieser Anlehnung an Deutschland war in Ost- und Südosteuropa nach 1917 und besonders ab 1941 Antikommunismus und das Bekenntnis zu Europa nicht zu haben. Es ist in diesem Zusammenhang unerheblich, wie groß das antisozialistische, antisemitische, pro-deutsche Potenzial in diesen Ländern bis 1989 wirklich war. Ausschlaggebend ist, dass allein die Wiedererweckung solcher Gemeinsamkeiten den Weg nach Europa, das in seiner Mitte eben deutsch ist, ebnet. Zweiter Teil geht zum Imperialismus. Soweit die geraffte Wiedergabe eines Verlaufs, den ich, solange kein besseres Wort gefunden ist, mit dem etwas problematischen Begriff imperialistische Politik beschreiben will. Wohlgemerkt, imperialistisch durchaus im Sinne von Held und Decker. Dass Imperialismus sich in der Struktur immer gleich sei, bestreite ich den beiden nicht. Haben aber nicht gesagt. Okay, dann sage ich, dass er sich in der Struktur immer gleich sei, bis zum gewissen Grade jedenfalls. Das ist mal ein Unterschied. Nur ist damit die Frage nicht beantwortet, was die einzelnen europäischen Nationen und die USA in Jugoslawien eigentlich wollen und warum und wie die jeweilige Macht ihr Konzept Imperialismus konkret ausübt. Dass es, wenn von Imperialismus die Rede ist, um die Absicherung der nationalen Aktivitäten auf dem Weltmarkt geht, ist klar. Und der ist eben nur in schönen Erklärungen und nicht in der Wirklichkeit nach dem bürgerlichen Gesetzbuch oder völkerrechtlichen Verträgen organisiert. Denn es fehlt im Zweifel der Gerichtsvollzieher, der einen Vertrag erst zu einer durchsetzbaren Tatsache macht. Außen- und Sicherheitspolitik ist also der im nationalen Rahmen etablierte Gerichtsvollzieher, der im Interesse des je eigenen Wirtschaftsstandorts mit strategischem Blick auf die Landkarte schaut, so ähnlich habt ihr das in eurem Artikel geschrieben, finde ich völlig richtig. Held und Decker jedoch, so wie vielen anderen, nicht nur Ex-MGlern, gerinnen diese unbestreitbaren strukturellen Gemeinsamkeiten von imperialistischen Projekten zur puren Identität von allem mit allem. Man testet aus, wo Einflusssphären abzusichern sind, verwendet die osteuropäischen Staaten, besonders Jugoslawien, als Übungsgebiete und trickst sich nach bestem Vermögen aus. Da nehmen sich Deutschlands Aktivitäten nichts zu den englischen, französischen und US-amerikanischen. Und das Resümee gibt es frei Haus. So geht es eben zu im Imperialismus. Da muss man dagegen sein und nicht Partikularitäten künstlich aufblähen und so vom Eigentlichen ablenken. Held und Decker zählen zu jener Sorte Marxisten, die mit dem versierten Röntgenblick jedes gesellschaftliche Phänomen auf seine immer und überall identische Wesensbestimmungen durchschauen. Abstrakt allgemeiner Begriff. Lieber Thermometer. Ich weiß nicht, vielleicht hilfst du mal ein bisschen dazu. Es fällt mir wirklich schwer. Wir können uns nachher. Lass ihn mal bitte sein Referat zu Ende führen. Das gefällt mir nicht so gut. Aber mir. Das glaube ich. Also, Held und Decker zählen zu jener Sorte Marxisten, die mit dem versierten Röntgenblick jedes gesellschaftliche Phänomen auf seine immer und überall identischen Wesensbestimmungen durchschauen. Abstrakt allgemeiner Begriff und jeweilige Sache stehen in keinem Verhältnis gegenseitiger Durchdringung, sondern in einem Verhältnis einseitiger Subsumption. Das einmal gewonnene kategoriale Gerüst, niedergelegt in einigen Resultatebroschüren, wird der Realität übergestülpt. Ermöglicht wird dieses Verfahren durch die konsequente Enthistorisierung und Entqualifizierung der marxischen Kapitalismuskritik. Marx beschrieb das Kapital als ein gesellschaftliches Verhältnis, das als blind und irrational über die Köpfe der Individuen sich durchsetzendes Verhängnis stracks in die Barbarei mündet, wenn ihm nicht durch soziale Revolution das gerechte Ende bereitet wird. Scharfsinn und Weitsichtigkeit der von Marx wohlgemerkt nur logisch-spekulativ gewonnenen Einsicht, dass der Kapitalismus im Zuge seines naturwüchsigen Fortschreitens sich schließlich auch qualitativ verändert, nehmen sich geradezu grandios aus vor der Art, wie Marxisten wie Held und Decker an die Sache rangehen. Denn denen fällt, nachdem die von Marx behauptete Tendenz in der nationalsozialistischen Barbarei Realität geworden ist, nichts Besseres ein, als das ewig gleiche Herunterleiern kapital- und staatstheoretischer Kategorien, die man von Marx abgekupfert hat, ohne Rücksicht auf den Erfahrungsgehalt, den sie ausdrücken. Die Analyse des barbarischen Stadiums des Kapitalismus nötigt aber geradezu dazu, jene von Marx sogenannten modifizierenden Umstände in Augenschein zu nehmen, die die jeweilige Ausprägung und Durchsetzungsform des Kapitalismus bestimmen. Dass die Barbarei dem Kapital strukturell inhärent ist, ist die eine Wahrheit. Die andere, dass dieses Strukturmoment wiederum spezifischer gesellschaftlicher Bedingungen bedarf, um zur gesellschaftlichen Evidenz zu gelangen. Der spezifische Verlauf des Kapitalisierungsprozesses in Deutschland hat eine bürgerliche Gesellschaft hervorgebracht, der es vergönnt war, die im Begriff des Kapitals angelegten barbarischen Momente zur vollen Entfaltung zu bringen. Die Beschäftigung mit der deutschen Form kapitalistischer Vergesellschaftung erlaubt es daher, deren regressive Züge modellhaft herauszuarbeiten. Die Analyse des Besonderen führt wieder aufs Allgemeine, welches aber ohne den Bezug aufs Besondere leeres Geklapper bleibt. Von solchen Einsichten seien aber die Virtuosen der schlechten Abstraktion, Marke MG, vor. Die von ihnen betriebene vorsätzliche Verkennung des theoretischen Stellenwerts logisch-begrifflicher Ableitung führt bei ihnen zu einem nur noch als naiv zu bezeichnenden Begriffsrealismus. Die Reinheit, in der gesellschaftliche Prozesse sich im Medium begrifflicher Konstruktion darstellen, und die empirische Realität werden blank identifiziert, statt aufeinander bezogen. So wird zum Beispiel aus dem strukturell rassistischen, völkischen Kern der Nation im Allgemeinen Kühn, dessen angeblich gleichmäßiges Auftreten sowie dessen angeblich immer und überall gleichmäßige Erscheinungsform gefolgert. Begriff und Sache werden in eins gesetzt, weil das vermittelnde Dritte, der geschichtliche Prozess, unbekannt bleibt. Erst im Verlauf dieses geschichtlichen Prozesses wird das Kapital tatsächlich zu dem, was es seinem Begriff nach immer schon war, eben jene Herrschaft versachlichter Verhältnisse über die Individuen. Historische Prozesse sind in der Gegenwart im doppelten Sinne aufgehoben, mit der Konsequenz, dass wenn heute zwei dasselbe tun, etwa imperialistische Außenpolitik zu betreiben, das noch lange nicht dasselbe bedeuten muss. Was 700.000 von in kroatisch-deutscher Zusammenarbeit ermordete Serben mit aktuellen Entscheidungen zu tun haben können, die erhebliche Billigung des Judenmords durch die polnische Bevölkerung und ihre nationale Widerstandsbewegung, das grausige Schlachten auf dem Marktplatz von Riga im Juli 1941, all das kommt da nicht in den Sinn, wo es in Anlehnung an Gertrud Stein heißt, Imperialismus ist Imperialismus ist. Oder wird mit dem gereizten Einwand, ach die mit ihrem Judenzeugs, abgetan. Nun zur Nation, dritter Teil. Das Konzept der Nation, um die es natürlich immer geht, wenn wir von solchen nationalistischen Exzessen, wie sie in Jugoslawien, in der zerbrechenden Sowjetunion etc. ausgehen, um die es noch mehr geht, wenn wir von möglicherweise neuen Entwicklungen, von mir behaupteten neuen Entwicklungen in Deutschland nach 89 gehen, über die Nationen also wird zu sprechen sein. Das Konzept der Nationen unterstellte ursprünglich die freie Übereinkunft von Individuen, ihre Interessen gemeinsam regeln zu wollen, also Staatsbürger zu werden. Dieses Konstrukt ist freilich lediglich ideologischer Schein eines bereits vollzogenen gewaltsamen Homogenisierungsprozesses der Bewohner einer bestimmten Gegend durch die sie beherrschende Staatsgewalt. Bekanntlich hat der Appell an den Einzelnen, nebst der als private Angelegenheit angesehenen rein egoistischen Mehrung seines Reichtums, auch Staatsbürger sein zu sollen, also ein vom privaten Zweck abstrahierendes alter Ego zu haben, das sich den öffentlichen Interessen des ganzen Gemeinwesens widmen soll, nie so richtig funktioniert. Der Mann der Öffentlichkeit stand stets im notwendigen Konflikt mit seinem privaten Fortkommen und seine Bindung an die Nation war mithin nur im Wege der Abgrenzung von den Bürgern anderer Nationen erreichbar, die qua anderer Staatsangehörigkeit ausländische Konkurrenten auf dem Weltmarkt wurden. Denn nur von den anderen sich zu unterscheiden, macht nach innen noch nicht jene Zusammengehörigkeit aus, die für Projekte wie die allgemeine Wehrpflicht zum Beispiel unerlässlich sind. An diesem Punkt trifft sich das abstrakte Pathos des demokratischen Staatsbürgers, der die Sache der Nation zu seiner eigenen macht, mit der darin schon mitschwingenden Überzeugung, das eigene Volk sei aus besonderem Holze geschnitzt, verfüge über psychische Wesensarten, wie Stalin das nannte, die es über seinen Nachbarn stelle. Die nach dem Modell der bürgerlichen Revolution etablierten Nationen wie England, Frankreich, USA sind aber zu unterscheiden von den sogenannten spät oder zu spät gekommenen Nationen, zu denen allen voran Deutschland, daneben nicht zufällig, die meisten osteuropäischen und südosteuropäischen Nationen gehören. Deren Programm war von vornherein jenes, dass sich die bürgerlich-revolutionären Nationen erst im Widerstreit mit ihrem weltbürgerlichen Programm der Freiheit schaffen mussten. Während diese ein Projekt, das aus unmittelbarer Marktkonkurrenz und Demokratie zu Wohlstand für alle führen sollte, mit völkischen und chauvinistischen Attributen anreichern mussten, um sich der Zustimmung der Beherrschten anders als durch puren Terror zu versichern, sicherten sich die Spätkömmlinge mit dem ideologischen Terror der Bluts-, Kultur- und Schicksalsgemeinschaft von vornherein die Zustimmung jener Bevölkerung, die sie erst beherrschen wollten. Als Spätkömmlinge standen sie in Konkurrenz zu den bereits etablierten bürgerlich-revolutionären Nationen, denen sie all das vorwarfen, was sie selber zu etablieren gedachten. Der spätgekommene Kapitalismus deutscher Prägung, der für die meisten anderen richtungsweisend sein sollte, gab sich von Anfang an antikapitalistisch, gegen den Händlergeist, gegen den schnöden Gelderwerb gerichtet und so weiter. Er gab sich als völkischer Nationalismus gegen den Universalitätsanspruch der französischen und englischen Aufklärung, der geeignet sei, die Völker ihrer psychischen Wesensarten zu berauben. Fallen gelassen wurde also von Anfang an jener Vernunftsanspruch, der die bürgerliche Nation jedenfalls in den Augen ihrer frühbürgerlichen Ideologen erst legitimierte. Der Staat als Diener des privaten Fortkommens des Einzelnen und damit auch der Anspruch des Einzelnen, sich zuvörderst um seinen ganz egoistischen Kram kümmern zu dürfen und sich nicht unterordnen zu müssen unter den gesellschaftlichen Zwang. Das Verschwinden traditioneller Lebensformen, wie sie sich in den unvermeidlichen Märchen, Liedern, Tänzen und Mythen angeblich widerspiegeln, ein Resultat der Durchkapitalisierung einer Region, erscheint in Ideologien spätgekommener und separatistischer Nationen als Ausdruck fremder, gemütsloser Wesensart. Der direkte Erbe des im französischen Geist der Aufklärung gesichteten volksfremden Kosmopolitanismus wurde in den Augen der zu spät gekommenen oder spätgekommenen nicht zufällig der Sozialismus, gerade in seiner sowjetischen und auch jugoslawischen Ausbildung. Der Sozialismus habe die Völker in Gefängnisse gesperrt, sie einem Herrschaftssystem unterworfen, in dem sie sich selbst fremd wurden, habe sie gemischt und überfremdet, sie ihrer Traditionen beraubt und so weiter. Eine der Voraussetzungen, dass auch unterm sozialistischen Dach der alte nationalistische Dreck fröhlich weiterlebte, war, dass die Bundesnationen, die unter ihrem Dach zusammengefassten Bevölkerungsgruppen nicht aufzusaugen vermochten, ja noch nicht einmal wollten, sondern um des Friedens und der idiotischen Ideologie vom Selbstbestimmungsrecht der Völker willen, als Teilnationen mit Rechten und Würden ausstatteten und damit den Grundstein zum eigenen Untergang legten. Aus seiner Konkursmasse gehen nunmehr jene Völker und Nationen hervor, die, weil sie ernsthaft kein kapitalistisches Aufstiegsprogramm anzubieten haben, ihre teils separatistische, teils aus dem Bündnis der sozialistischen Nation entlassene Existenz als Wiedergeburt nationaler Identität nur noch völkisch-kulturalistisch zu definieren vermögen. Ihr Weg zu Deutschland ist der ideologische Gleichklang im Stammesbewusstsein als Ressentiment gegen die kapitalistische Realität, zusammengehalten von jenem Kitt, der aus gemeinsam verübten Verbrechen stammt. Ihr Schlachtruf ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Am Beispiel Deutschland haben sie gelernt, dass sich das Konzept bezahlt macht, nicht nur zur Beförderung des staatlichen Projekts, sondern gerade auch für seine andere Seite, für die Formierung nach innen. Nun zum Schluss, deutsche Ziele in Jugoslawien, das ist ganz kurz. Deutsche Außenpolitik in Richtung Jugoslawien ist mithin das gezielte Eingehen auf und die Beförderung der völkisch-nationalistischen Selbstdefinierung der Separatistengebiete und deren Weg der Lostrennung. Es ist jetzt mit dem billig errungenen Erfolg, dass die Spaltprodukte Slowenien und vor allem Kroatien unbestritten seit ihrer eigenstaatlichen Existenz zum engeren deutschen, nicht-europäischen Einflussbereich gehören. Diese Außenpolitik unterscheidet sich in der ideologischen Begründung und in ihrer konsequenten Exekutierung von der englischen, französischen und US-amerikanischen. Für jene trifft nämlich weitgehend zu, was Held und Decker allen Beteiligten inklusive Deutschland unterstellen. Vergleichsweise ziellos operieren sie im Sandkasten innerimperialistischer Konkurrenz, ohne je gewusst zu haben, was für Jugoslawien dabei herauskommen soll. Die Entscheidung für die Aufspaltung wäre früher oder später auch von diesen Ländern getroffen worden, weil auch sie die einzige vernünftige Lösung, eine konsequente Politik zum Erhalt Jugoslawiens, nicht leisten konnten, ohne in einen Altruismus zu verfallen, der einer kapitalistischen Nation wesensfremd ist. Aber für England, Frankreich und die USA ist Jugoslawien zuvörderst eben jenes Spiel auf der Landkarte mit austauschbaren Freunden und Feinden. Ihre Politik ist geprägt vom durchsichtigen Kalkül, ökonomische Interessen zu bewahren, das stärker werdende deutsche Gewicht zurückzudrängen, dies würde eher für England und Frankreich gelten, respektive auch in Europa Ordnungsmacht Nummer 1 zu bleiben, USA. Mit der Neuaufteilung der Landkarte nach ethnisch homogenen Völkerschaften, der Etablierung eines hörigen Hinterhofs, der gezielten Desintegration der EU, hatte deren Pläne nichts zu tun. Als ehemalige Siegerstaaten sehen sie stattdessen hilflos zu, wie der Gegner von gestern und Verbündete von heute mit seinem Konzept Europa und mit seinem Kampfruf für die Errichtung von Staatlichkeit entlang originärer Völker, wie Rupert Scholz das nannte, gegen widernatürliche staatliche Organisationen, wieder Scholz, sich als der modernste der Kriegsbeteiligten erweist. Ein Zitat: Ohne eigenes Kriegsziel, ohne dass im Erfolgsfall ein deutsches Interesse auf dem Balkan vorankommen würde und vor allem ohne Glauben an den Erfolg dieses Versuchs, beteiligt sich Deutschland jetzt aus europäischer Solidarität an der schnellen Eingreifstruppe. Schreiben Held und Decker und zeigen, dass sie nichts verstanden haben. Das Kriegsziel ist mit Kroatien und Slowenien, also deren Unabhängigkeit, wie gesagt, schon weitgehend erreicht. In Bosnien machte man so lange den Oberkriegshetzer, bis die direkte militärische Intervention endlich kam. Das Kriegsziel, endlich wieder mitbomben zu können, wurde dabei erreicht. Und bis zum Wiederalleinbomben braucht es selbst angesichts der irrsinnigen Geschwindigkeit, in der sich Deutschland als Großmacht zurückmeldet, noch ein Weilchen. Das innerimperialistische Ziel, keine europäische Militärintervention zuzulassen, bei der Deutschland im Vergleich zu England und Frankreich nämlich kaum ein Wort hätte mitreden können, derzeit, wurde mit der amerikanischen Karte durchgesetzt. Die jetzt eingeschlagene vorsichtigere Linie bezüglich der bosnischen Zukunft wird sich bezahlt machen, denn die Schuld an der wahrscheinlichen politischen Niederlage der bosnischen Muslims, in der sich abzeichnenden Aufteilung des Landes zugunsten Kroatiens, wird die islamische Welt und nach der wird geschielt, den USA, England und Frankreich als hauptkriegsführenden Parteien zuschustern, den traditionell pro-islamischen Deutschen aber ihr leider gescheitertes pro-bosnisches Engagement hoch anrechnen. Frau Schimmel tut dann das Übrige. Das war's. Ja, bevor wir jetzt in die Diskussion mit dem Podium ansteigen, nochmal für jeden der beiden Diskutanten nochmal so ungefähr 10, 15 Minuten Zeit, um auf die Ausführungen des anderen einzugehen. Ich möchte hier auf einen Widerspruch aufmerksam machen. Du hast selber ziemlich früh in deiner Rede das historische Traditionswesen als etwas bezeichnet, aus dem sich Legitimationen geholt werden. Habe ich richtig verstanden? Ja. Gut, dann vermeide aber, wenn das jetzt erstmal eine gemeinsame Auffassung von uns, kann ich dir zubilligen, auch meine Auffassung ist es, wenn es die Traditionen, also das, was man aus der Geschichte lernen so emphatisch immer nennt, ein Legitimationsbeschaffungsarsenal ist, dann ist sie aber nicht der Grund für das, was Nationen heute machen. Mein Gegenvorschlag, den soll ich vielleicht doch nochmal in Erinnerung bringen, die Nationen gehen berechnend, auch im Fall Jugoslawien, mit dem um, was sie an Erpressungsmitteln, auch an Gewaltmitteln oder Geldmitteln, je nachdem, oder an beiden abwechselnd, zur Verfügung haben. Also sie dringen entsprechend der Geschäftsordnung, die sie eingegangen sind, das sind ganze Abkommen über, so soll der Weltmarkt funktionieren, so soll bilanziert werden. Schulden berechtigen nicht zum Ausstieg auf den Handel, sondern verpflichten einen dauerhaft auf die Verpfändung des nationalen Reichtums. In Bezug auf die Geschäftsordnung und ihre Einhaltung, was sich da an Erpressungsmittel angehäuft hat. Damit wird Außenpolitik begründet, im Sinn von Grund und in ihrer Besonderheit entwickelt und vorgetragen oder durchgesetzt. Dann bleiben wir doch dabei. Also, zu deinem Schluss. Du hast unseren Artikel in konkret kritisiert. Mit alles verpasst, das deutsche Kriegsziel ist erreicht. Dir hätte auch auffallen können, dass wir sehr zeitig in dem Artikel, ganz kurz zwar, aber gesagt haben, diese Zerlegung Jugoslawiens, die war ein deutsches Interesse, zuvörderst in Sachen Kroatien und Slowenien. Das steht einfach dort. Du darfst nichts zu tun, als ob das nicht dort stünde. Mit Kriegsziel haben wir etwas anderes umschrieben. Ich glaube auch angedeutet, im Sinn, einmal vorstellig zu machen, was Deutschland nicht für opportun, nicht für nötig gehalten hat. Sich hinzustellen und zu sagen, und wir erledigen die uns gemäße Aufteilung des alten Jugoslawienstaates durch Einsatz von unserem Geld und unserer Gewalt. Der erste Gang war in die europäischen supranationalen Institutionen und da wurde das, was ich da Kriegsziel nenne, ja, was du auch so apostrophiert hast, wurde das erst einmal in einem Streit mit vielem Hin und Her zum Konsens Europas erklärt. Das war nicht vom ersten Tag an so. Aber jetzt kommt ein kleiner Hinweis auf einen Satz von dir. Wir hätten gesagt, England und Frankreich wären auch, oder Amerika, über kurz oder lang zum selben gelangt. Nein, das haben wir nicht gesagt. Das habe ich gesagt, das war meine ganz alleinige Ausführung. Ja, aber bitte weißt du, was wir sagen? Sie sind dahin gelangt, nicht sie wären. Verstehst du? Du hast uns vorhin der abstrakten Begriffshuberei und Realitätsblindheit bezichtigt. Ich sehe im Moment keine der kriegsbetreuenden Führungsnationen, auch keine von ihren supranationalen Organisationen, die nicht für das, was du so charakterisierst als völkisch-ethnische Raumaufteilung Jugoslawiens, Zersägen, Divide et Impera und so weiter, was da drin steht, glaube ich alles. Nur, ich sehe keine, die nicht auf dieser Linie inzwischen angelangt wäre. Also kein wäre im Konjunktiv, sondern das ist doch ein Fakt. Die unternehmen doch gerade wieder einen Versuch, der Mannschaft dort unten eine Aufteilung in solche und andere Staaten mit solchen und anderen Volk- und Raumzuteilungen aufzuerlegen, schmackhaft zu machen oder aufzuerlegen, je nachdem, immer das Hin und Her, Diplomatie und Schießen. Da kannst du doch nicht sagen, wir würden gesagt haben, das. Es ist nun erst mal so. Was die andere Geschichte, das Spiel mit dem Wort Kriegsziel anlangt, meine ich, dass Deutschland dieses Kriegsziel auf eines, jetzt kommt es wieder, nicht moralisch, sondern auf eine bestimmungsmäßig sehr besondere Weise verfolgt und erreicht hat. Wobei bei erreicht, ne, wäre ich noch ein bisschen vorsichtig. Also, du sagst, schließlich gibt es ein Kroatien, das von Deutschland aus kreditiert, von deutsch-amerikanisch bewaffnet und so weiter unterstützt wird. Ja, das gibt es. Es ist aber etwas anderes. So etwas über 4 Jahren diplomatische Eingreifwirren, Streit unter den Betreuern zu erreichen, als zu sagen, so, ich weiß, welche Ordnung auf dem Balkan mir schmeckt und die bringe ich unter Einsatz von meinen staatlichen Mitteln zustande. Was jetzt als Kriegsziel im Sinn Deutschlands, so wie du es apostrophierst, das zustande kommt, hat, jetzt wirst du wahrscheinlich wieder jaulen, für Deutschland als imperialistische Nation einen gewaltigen Haken. Nicht die Sache hat den Haken, sondern dass sie nicht in der Lage war, sich in der Lage gezeigt hat, das mit ihren Mitteln zu schaffen. Dass die Subordination unter die amerikanische NATO-Führung und so weiter quasi der Hebel war, der das erst herbeigeführt hat. Du gehst gern mit großen Zitaten, die immer so die Tendenz beschreiben, sage ich dir mal eins. Aus den ersten Tagen des Jugoslawienkriegs, da hat der Willy Brandt noch gelebt, hat der als Devise für deutsche Jugopolitik ausgegeben, Amerikaner raushalten. Weiß nicht, ob dir das noch in Erinnerung ist. Das war richtig, das war das erste deutsche Konzept. Wir müssten jetzt Europa hinter uns bringen und das wäre ein wesentlich weltpolitischer Emanzipationsschritt, wenn wir bei der Betreuung des Balkans die Amis draußen haben und zeigen, dass wir solche Sicherheitsinteresse in dem uns angestammten Ring, den wir Europa nennen, selber klar lösen können. regeln können. Aus dem ist zum Beispiel nichts geworden. So, was die anderen Sachen anlangt, warte halt die Verhandlungen und das Auftreten der kriegsführenden Parteien noch in den nächsten Monaten ab. Guck dir es an und polemisiere nicht vorschnell gegen unsere Behauptung. Alles, was als Ergebnis da zustande kommt, also im Begriff ist zustande zu kommen, die genauen Sachen sind wirklich noch nicht raus, aber die Tendenz ist jetzt tausendmal eindeutiger als vor 2 Jahren. All das wäre das Projekt der ersten Stunde gewesen. Das haben wir negiert und nicht gesagt, Deutschland wollte nie etwas, hat nie genau gewusst, wo es lang geht. Nein, die haben von jeder Phase dieser Kriegsbetreuung, wie ich es nenne, haben sie ihre Position korrigiert und erhalten zugleich. Sie haben immer neue Mittel in den wechselnden Staatengemeinschaften, in den wechselnden Bündnissen, in der Diplomatie gesucht, um ihre Absicht, Jugoslawien zerlegen mit 2 uns hörigen, vielleicht später mal sogar ökonomisch brauchbaren Staaten zu kriegen. Auf diesen Witz wollten wir aufmerksam machen. Und übrigens, aus der Perspektive der anderen, England, Frankreich, USA, aus dieser Nationen, würdest du, wenn du jetzt nicht hier die Sache mit Deutschland mit mir zum Thema hättest, hättest du auch dasselbe, lauter Schwankungen, Ziel- und Mittelbestimmungen verändert unterwegs die letzten 4 Jahre. Da war auch nicht von Anfang, England und Frankreich haben das und das Projekt und da lassen sie nichts drauf kommen. Auch das stimmt nicht. Schließlich ist sogar das, was England und Frankreich immer am deutlichsten wollten, eine Betreuung, und die wäre europäisch gewesen, halt im Namen der UNO, und zwar eine sowas, die war nie intakt, aber im Prinzip sollte sie sein, eine Neutralität gegenüber den Kriegsparteien. Sie zur Raison zu bringen, ohne selbst Kriegspartei auf der Seite der einen oder anderen zu werden. Auch dies haben diese beiden Nationen unterwegs, nämlich neulich, endgültig aufgeben müssen. Deren Projekt ist von den Amerikanern und der Deutsche, was du gesagt hast, spielen der amerikanischen Karte von Deutschland aus, hintertrieben worden. Du kannst ja nicht, wenn ich einfach solche Banalitäten in konkret sage oder hier erzähle, sagen, so, und jetzt versäumen die beiden Meisterdenker wieder alles. Jetzt hab ich doch gar nichts versäumt, sondern nur auf etwas hingewiesen, was die Eigentümlichkeit, ja, die Besonderheit solcher Einmischungsprojekte Deutschlands heute kennzeichnet. Verstehst? Nur darum ist es uns gegangen. Aber eben darum. So, worauf zielt dein Vorwurf ab, den du dann, zu einem Punkt muss ich noch was sagen, und das ist nämlich die Geschichte mit dem Staatsbürger. Worauf zielt dein Vorwurf ab? Besonderheit verkannt. Wieder dasselbe. Und ich rede über nichts anderes als über die Besonderheit. Ein Tipp. Du entnimmst unserem Vorspann zu dem Jugo-Artikel. Ich habe ja gute Gründe gehabt, das so aufzuschreiben. Ich muss jetzt erstaunt hören, du bist gar nicht so gegen diesen Vorspann. Ja, so funktioniert Imperialismus. Da haben wir gemeint, so funktioniert er heute. Imperialismus hat es schon vorher gegeben. Einen Fall, mal den Unterschied, den ich schon angedeutet habe. Es ist etwas anderes, ob die Nationen auswärtigen Handel treiben, wie noch vor dem Ersten Krieg, da hat es das auch schon gegeben, dann oder zwischen den beiden Kriegen. Und mit Goldstandards, mit nicht konvertiblen Währungen und so weiter. Bei Misserfolgen, die in den Bilanzen, den Außenhandelsbilanzen, also das Geschäft mit dem Auslande, dem kapitalistischen oder sonst wem, funktioniert nicht zum Wohle der Nation, bessert nicht die Lage des Reichtums und vermehrt deswegen auch nicht die Macht der Nation. Da hat es Dinge gegeben, da konnte man zurückziehen. Da hat man den Welthandel ein paar Banknoten kürzer gemacht. Hat gesagt, wenn es sich nicht lohnt, da handeln wir nicht weiter. Das ist ein Imperialismus, der ist nicht immer gleich, heute gibt es einen anderen. Zu deinen Balkanstaaten. Halte doch mal fest, dass die nicht wegen ihrer Tradition und auch nicht wegen des Vorbildscharakters deutschen Erfolgswegs mit Völkisch und so weiter sich so aufführen da unten. sondern weil sie merken, die Weltordnung funktioniert heute so, dass man als Staat sich in folgender Weise, erstens kapitalistisch, dann mit einem Volk, dann mit einem Raum, dann mit einem Anschluss an bestehende Bündnisse und Weltmarktgeschäftsgelegenheit, die gehen von der Meistbegünstigungsklausel bis zu Kreditlinien für den Aufbau und sowas, an das hat man sich anzulehnen. Da ist die Quelle des Erfolgs der eigenen Nation, die sie da gerade aus dem Boden stampfen mit Gewalt. Da ist die Quelle. Das ist doch viel rationaler als, die haben eure Überlegungen zu Deutschland studiert und haben gemerkt, stimmt, das mit dem Völkischen, das ist wirklich ein affengeiler Erfolgsweg, das wollen wir jetzt auch. Glaubt doch nicht an solche Sachen, Mensch. Es geht doch nicht um Imitieren von Deutschland in dieser ideologischen, legitimationsbeschafferischen Ecke. Es geht doch, wenn schon, um ein Imitat. In der Hinsicht, das ist eine erfolgreiche Weltwirtschaftsmacht. Und die hat durch die Ausnutzung ihrer inneren Potenzen, als das sind Arbeitskraft und Natur, was beides darüber zu Schanden geht, die hat gezeigt, wie man im Kreis der Mächte, in der Hierarchie der Staatenwelt hochkommt. Das erstreckt sich sogar auf die Kreditfrage. Auch da haben Sie vielleicht vom Marshallplan, der ja jetzt wieder immer als Stichwort rumgeistert, mehr gelernt, das werden wir auch haben, als von dem, was du erzählt hast, als da ist, die haben die völkische Ideologie der Deutschen abgekupfert. Gleichzeitig musste nämlich erwähnen oder besprechen, wie die völkische Ideologie, bei denen Pumperl gesund und lebendig sämtliche sozialistischen Generationen hindurch vorhanden war. Also haben sie die doch nicht jetzt von Deutschland übernommen. Also lasst es diese inkommensurable, mein Rat oder meine Bitte, inkommensurable ineinandergreifen lassen von Gründen. Einmal sind es Ideologien einer Nation, Legitimationen, Traditionsbeschaffer, was fürs nationale Gemüt, den Seelenhaushalt von Nationalisten, die aber schon welche sein müssen, die schon als Anhänger und Fürsprecher des eigenen Staates vorhanden sein müssen, um sich sowas zuzumuten. Ja, lasst doch die Vermischung von solchen mit einem wirklich handfesten praktischen Gründen, die in der heutigen Weltordnung, in dem Hin und Her von Geld und Gewalt heute stecken. Deswegen auch vorhin mein Zwischenruf, der Höfliche, den meine ich jetzt, tu nicht so, als ob das von uns wäre, der Imperialismus ist strukturell ewig selbig. Das hast du entweder uns angedichtet oder meinst es sogar. Du hast ja sogar gesagt, das mag ja sein, aber dann kriegt man das Besondere nicht in den Griff. Dann machst du uns vor, dass wir den Begriff nicht auf Besondere beziehen. Das so barbarisch mache ich jetzt auf meinen alten Tag auch nicht mehr Wissenschaft, dass ich einen Begriff zuerst habe, spekulativ, wie du dem armen Marx vorgeworfen hast, ja, spekulativ, und dann beziehe ich ihn auf die Welt. Ja, ich bin doch kein Mensch mit einer Weltanschauung. Also, wie gesagt, deswegen deiner polemischen, ausgearbeiteten Sache. Nochmal, meine Bitte wäre, hin und her zwischen uns Streit um, wie geht die Besonderheit deutscher imperialistischer Kalküle, ihrer Durchsetzung, ihrer Ausbotung anderer und so weiter. Ja, das ist mein Thema schon sofort, da findest du immer einen brauchbaren Gesprächspartner. Aber Besonderheit jetzt nicht immer zu mit besonders schlimm durcheinander gemischt. Das Schlimme ist doch eine Gratisgabe, wenn ich diese Nation gescheit analysiere. So. So, dann werde ich mal versuchen, auch ein paar Sachen dazu zu sagen. Es ist vielleicht aufgefallen, dass ich nicht unterbrochen habe. Ach Gott. Nein, das sage ich vorab, ach denn Gott, das Gleiche erwünsche ich mir jetzt auch. Zunächst mal zu der Spekulation, die ich dem Genossen Karl Marx unterstellt habe. Das Spekulative, was ich meinte, war jene Erwägung von ihm, dass sich das kapitalistische Projekt, so es nicht revolutionär überwunden wird, in barbarisches auflösen werde, zugrunde gehen könne. Ich kann euch das nochmal vorlesen, ist egal. Das ist insofern natürlich spekulativ gewesen, alldieweil es zu einer notwendig spekulativ gewesen, darum ging es, weil es seiner Zeit gemacht worden ist, diese Aussage, in der es das noch gar nicht gegeben hat, wo man darüber hat spekulieren können. Man kann es gut oder man kann es schlecht machen. Und die Frage, die ich daran anknüpfe, ist, was hat das mit der Sache zu tun, ab dem Punkt, wo eine Variante des katastrophisch sich abzeichnenden Endes eines nicht revolutionär überwundenen Kapitalismus sozusagen faktisch auf dem Tisch liegt in Form des deutschen Faschismus und dessen, was er getrieben hat. Was hat das zu tun mit den weiteren Betrachtungen über kapitalistische Nationen, Imperialismus etc.? Darum ging es, das zur Richtigstellung, ist mir wichtig, eine andere Richtigstellung. Du sagst, ihr hättet doch immer behauptet, dass sich der deutsche, dass die deutschen Kriegsziele in Jugoslawien werden dauernd korrigiert werden und aufrechterhalten worden zugleich. Das ist jetzt einigermaßen wörtlich, ich habe mir das so aufgeschrieben. Ja, genau das meine ich. Es hätte erhebliche Schwankungen gegeben. Okay, unterschreibe ich. Nochmal das Zitat. Ohne eigenes Kriegsziel, ohne dass im Erfolgsfall ein deutsches Interesse auf dem Balkan vorangekommen würde und vor allem ohne Glauben an den Erfolg dieses Versuchs beteiligt sich Deutschland und so weiter. Tja, also doch kein Kriegsziel oder eins, was man korrigiert, aber eins, was man korrigiert und aufrechterhält zugleich, mit Verlaub. Ne? Dreh den Referenten die Worte nicht in den Mund herum. Nein, das Zweite, was du vorhin vorgelesen hast in deinem Vortrag, das meine ich. Das ist das Motiv für das Mitbomben. Die Mitsprache unter den imperialistischen Regelmächten, das war bei dir der Teil. Jetzt aber wieder zurück zu der Erwägung, die ausgegangen ist vom Genossen Karl Marx und jenem möglicherweise katastrophisch sich abzeichnenden Ende kapitalistischer Projekte, Betriebsunfälle etc., die es eben nicht sind. Daran hängt sich ja meiner Erwägungen über die Frage, welche Rolle Deutschland darin spielen könnte. Erstens, dass es faktisch eine Rolle gespielt hat, ist ja genau der Punkt, der in euren Publikationen, siehe letzten Gegenstandpunkt etc., nach Möglichkeit ins Abseits gestellt wird, nämlich die Tatsache, so viel zu den Besonderheiten, die Tatsache, dass das gewaltigste Unheil, das unter dem Signum der Nation jemals angerichtet worden ist, ja nun ganz zweifellos das ist, was 12 Jahre deutscher Faschismus bedeuten. Werden wir hoffentlich nicht drüber streiten müssen, will mir scheinen, dass das so ist. Nun sagt ihr, oder du hast es gerade vorhin gesagt, ich habe es notiert, die Besonderheit einer Nation, die du ja gar nicht bestreiten würdest, sei es, es wäre die Ausprägung des Allgemeinen in der jeweiligen Eigenart von Nationen. Das heißt doch, dass du sagst, naja, ist halt jede Nation besonders. Nein, in ihren Machtmitteln, die sie angehäuft haben, da kommt die ist Besonderheit. Richtig. Also ich bleibe bei dieser Behauptung, es ist halt jede Nation besonders in ihren Machtmitteln etc. Das habe ich nicht gesagt. Die Besonderheit liegt in ihrem Geld, in ihrem Naturschätzen, in ihrer Arbeitskraft, in dem, was sie daheim mobilisieren. Ja, darf ich weitermachen? Das ist schwierig. Dahin geht es nämlich, dahin wollte ich nämlich gehen. Ne? Also ich behaupte nämlich in der Tat, das ist selbstverständlich, hat jede Nation in ihrem, sowohl in ihrer Entwicklung als auch in ihren ganz konkret verfolgten Interessen, jetzt und hier 1995, ihre Besonderheiten. Zweifellos, nicht? Ich meine, das ist nicht völlig identisch. Aber das ist sozusagen auf der abstrakt allgemeinen Ebene selbstverständlich richtig. Insofern sage ich durchaus, dass also der Imperialismus 1995 selbstverständlich strukturell in den Interessen, die von den Ländern vertreten werden, sich gleich werden. D'accord. Oder vielmehr, ich bin jetzt nur mit mir selber d'accord, du bist ja da gar nicht der Meinung. Oder nicht so richtig. Jetzt sage ich aber, dass die These ist, dass sich im Modell Deutschland etwas niederschlagen würde, nämlich ein möglicherweise das modernste Projekt kapitalistischer Nation, das man in der Nachkriegszeit, also sagen wir jetzt mal ruhig im Jahr 1995 vorfinden könnte. Dass dieses besonders Moderne ist etwas, was möglicherweise abgekupfert werden wird, in vielerlei Hinsicht von anderen Nationen, es zeichnet sich da allerlei ab, mag sein. Aber diese Besonderheit, die ich betone, ist eine, die aus dem Weg deutscher Nationenbildung, deutscher Nationengründung, deutschen nationalen Selbstverständnisses in der Ideologie wie in der Praxis sich herausgeschält hat, über den Weg des Faschismus und gerade der Judenvernichtung zu dem grausigsten Höhepunkt einerseits geführt hat, der aber über die Klippe gerettet werden konnte, nicht der Höhepunkt, sondern das, was ihn dazu gemacht hat, zu einer Modellehe zwischen Staat und Gesellschaft, wie sie idealer sozusagen nicht denkbar ist. Das heißt also, der staatsbürgerliche Altruismus zugunsten der Sache von Staat und Gemeinwohl ist eben genau vor dem Hintergrund nirgends so ausgeprägt wie in Deutschland. Das ist eine Unterstellung, die ich gerne dann belegen werde. Das ist eine Besonderheit, die vor dem Hintergrund der angerichteten Verbrechen, die als Kollektivverbrechen nur zu bezeichnen sind, erst möglich geworden sind. Was sich davon erhalten hat, ist, wie ich sagte, eben jene ganz besondere, ganz intensive Verknüpfung von Bevölkerung, die ihr immer Untertanen nennt, und Staat, mag sich in vielerlei Ausprägungen äußern, spielt jetzt nicht so die Rolle, die Beispiele. Ja gut, da kann ich natürlich nachher nochmal drauf zurückkommen. Ich will ein paar Sachen sagen. Die republikanische Nation Bundesrepublik Deutschland baut auf in einem Demokratiekonzept, das nur vordergründig das gleiche ist wie andere demokratische Nationen auch. Insofern, dass von vornherein konstitutiv ist, dass die deutsche Ideologie und auch Staatspraxis ausmachende Prinzip des Ressentiments gegen den Liberalismus, das heißt gegen das Vertreten der je eigenen privaten Interessen des einzelnen Bürgers, auch in diese Verfassung mit eingegangen ist. Das Ressentiment gegen den Liberalismus als eben egoistisch, in der Konsequenz möglicherweise staatsverderblich etc. ist ein Stück Erwägung, die in den Gemeinwohlgedanken, der im Grundgesetz zum Beispiel überall verankert ist, seine Entsprechung gefunden hat. Ist in der Standortdebatte, der ja ganz aktuellen, überall präsent. Ist in der Tatsache, dass sich das jeweilige Partikularinteresse von Bevölkerungsgruppen, die nun sagen wir mal als gewerkschaftlich organisierte Arbeiter streiken etc., sich als solches nicht äußern darf und nicht äußern will, sondern das angeblich Partikulare hebt sich auf im Dienst am Gemeinwohl. Das sind die demokratisch, man mag ja sagen, zivilgesellschaftlichen, um es mal so auf Vollmerdeutsch zu sagen, Erfahrungen, in eine neue demokratische Staatspraxis aufgenommene Erfahrungen, die aus einem Vorweg von über 150 Jahren im deutschen Faschismus kulminiert sind. Und man kann vielleicht noch hinzufügen, dass eine weitere Komponente in dieser Hinsicht eine Rolle spielt, und das hat etwas mit dem ganz eigenwilligen Umgang mit jenen berühmten 12 Jahren ab 33. Ne? Insofern, dass man deutscherseits stets mit einem Ressentiment gegenüber jedermann arbeitet, nämlich genau auch dann, wenn es gar nicht vorgebracht worden ist, die irgendwelche Hinweise auf die epochalen Verbrechen dieser Zeit möglicherweise vorbringen würden, indem man zum Beispiel mit dem Element der Kollektivschuld, des Kollektivschuldvorwurfs, der angeblich an die Deutschen herangetragen würde, faktisch aber nie wird, von vornherein alles abbügelt, was eine Erwägung über Art, Struktur, Grad der Beteiligung etc. an diesen Verbrechen ausmacht, daraus wieder abgeleitet sozusagen ein kollektives Ressentiment gegen kollektives Ressentiment, das sich darauf bezieht, dass man als deutsches Volk, als deutsche Nation ja irgendwie stiefmütterlich behandelt werden würde, immer noch nicht gleichberechtigt etc. zu seinem Recht also nicht gekommen wäre. Dies mit dem Vorangegangenen zusammen sind Früchte, die sehr viel zu tun haben, erstens mit der engen Bindung, der sehr engen, fast völlig undurchlässigen Bindung des Bürgers, ob er nun Arbeiter ist oder sonst was, an seinen Staat, und ist etwas, was die deutsche Ideologie im Ressentiment, nicht zuletzt auch gegen die damals Vernichteten, weiterleben lässt und was kulminiert in dem, jetzt kulminiert nach dem Ende des, ich würde es mal den sibirischen Sommer nennen, also jene Epoche, die 1989 zu Ende gegangen ist, 1945 begann, geschichtsmächtig wird, indem sich Souveränität verschaffen, etc. Und vor diesem Hintergrund, und das war der Weg, wie ich nach Jugoslawien, wie ich aber nicht nur nach Jugoslawien gegangen bin, sondern Bezug genommen habe auf den Gürtel von osteuropäischen und südosteuropäischen Staaten außen herum, werden natürlich auf der Grundlage erstens jener berühmten gemeinsam verübten Verbrechen, zweitens vor jenem bestimmten Interesse an die mächtigste Nation des Westens natürlich sich anlehnen, zu wollen, sozusagen Traditionen, leben Traditionen, Einigkeiten unter dem Signum des europäischen Gedankens wieder auf, die ihre Wurzel in der Tat dort haben, wo ganz konkret geschlachtet worden ist. Das ist jetzt der Versuch, ein Element, jetzt ganz kurz gerafft, was ich in dem Vortrag ja theoretischer auszuführen mich bemüht habe, unterzubringen eine Kategorie, und damit schließe ich, unterzubringen eine Kategorie, die bei euch, ich sage jetzt mal dir und den nicht wenigen, die das glaube ich auch irgendwie so teilen, wie du das sagst, in ihren Erwägungen, Analysen etc., die immer ja über weite Strecken, soweit sie den ökonomischen Teil betreffen, von mir geteilt werden können, ausgelassen wird, und das ist die Kategorie Geschichte. Wie entwickelt sich denn etwas? Wie wird eine Nation genau zu dem, was sie jetzt ist? Was schleppt sie mit? Oder anders, welche Bedeutung hat die berühmte Charaktermaske, die der jeweilige Beteiligte an einem nationalen Projekt eben bekanntlich trägt, als Arbeiter, als Staatsbürger sui generis etc. etc.? Welche Rolle hat diese Charaktermaske, die, das behaupte ich, nicht nur ideologischer Schein ist, sondern möglicherweise in bestimmten, nein, nicht möglicherweise, sondern in bestimmten Krisensituationen geschichtsmächtig werden kann? Welche Bedeutung also ist der zuzumessen? Und das ist ein Stück Geschichte und ein Stück Ideologiegeschichte. Und das ist genau der Punkt, an dem ihr euch beharrlich weigert, Stellung zu nehmen. Das ist der Punkt, an dem aus euren Erwägungen Auschwitz herausfallen muss. Und das ist der Punkt, wo ich behaupte, dass für euch Imperialismus, Kapitalismus etc. eben nicht nur strukturell gleich ist, was er selbstverständlich ist, sondern dass ihr vor der Vergleichbarkeit letztlich eben dass ihr die Vergleichbarkeit letztlich nur anhand von vorhandenen Waffen, von vorhandener Polizei, von vorhandener Wirtschaftsmacht zieht und alle anderen Erwägungen, was ich eben unter dem Stichwort Geschichte zum Teil benannt habe, kippen heraus. Ja, bevor das jetzt hier oben weitergeht, soll jetzt erstmal Zeit sein für Nachfragen aus dem Publikum. Ich bitte darum, dieses Mikrofon zu benutzen in der Mitte des Saales. Wir werden die nicht einzeln beantworten, sondern sammeln. Ich würde mal sagen, erstmal so 3 oder 4 Fragen. Und dann soll jeweils wieder ein Block stattfinden, wo die beiden jeweils 15 Minuten Zeit haben, darauf zu antworten. Also ich möchte Ihnen auch zu einer Stellungnahme bitten, ja, indem ich bloß eine Behauptung aufstelle. Wir haben einen enormen Unterschied, das hast du jetzt mit deiner untergebrachten Kategorie Geschichte gesagt, und ich stelle dagegen, wegen Auschwitz ist von Seiten der BRD in ihrer 50-jährigen Geschichte weder etwas getan, noch etwas unterlassen worden. Ja. Was sagst du dazu? Ich würde jetzt erstmal den Block hören. Ich glaube, ich habe gerade vorher einiges dazu gesagt. Ich bin gerne bereit, das nachher nochmal zu tun. Das wäre eine Wiederholung. Ja, nur zu. Eben in deinem Referat ist Geschichte vorgekommen als Berufungstitel. Als Ideologien, die sich zurechtgelegt werden, um einen nationalen Weg, auf den man sich macht, in einem anderen Licht erscheinen zu lassen. In deinen letzten Ausführungen ist Geschichte, auch vorher war es drin, und ich meine, das ist ein Widerspruch bei dir, vorgekommen als ein Subjekt, als etwas, das sich als eigenes Ding in den Handlungen der Staaten und ihrer Bürger geltend macht. Die Frage ist aber an der Stelle dann, wie soll denn dieses Subjekt Geschichte, das nichts anderes erstmal ausdrückt, als es ist irgendwann mal etwas gewesen. Wie soll das denn irgendeine Praxis bekommen? Andersrum, sofort klar, wenn eine Nation sich mit ihren Machtmitteln, die sie erworben hat, und die hat sie nicht aus der Geschichte, sondern die hat sie aus ihrer politökonomischen Verfasstheit und deren Betätigung, wenn sie sich mit diesen Machtmitteln anschickt, in der internationalen Konkurrenz gegen andere Subjekte vorzugehen oder mit ihnen irgendetwas zu erringen. Dann kann es ja durchaus sein, dass sie lauter Titel dafür findet und die aus dem reichen Fundus des Geschehenen entnimmt. Aber wie soll denn diese bloße Abstraktion Geschichte irgendein Mittel dafür hergeben, in der Welt irgendetwas anzustellen? Deutsche Politiker reden sehr viel über die Geschichte, über ihre besondere Berufung nach 45. Aber du könntest doch ihrem Treiben entnehmen, dass sie sich auf ganz andere Grundlagen ihrer Politik stützen. Die sind benannt worden. Nämlich ihre Einrichtung dieses Ladens hier. Wenn man also den deutschen Weg von heute kritisieren will, muss man doch wohl die Nation in ihren Mitteln kritisieren. Du erklärst nichts über das, was die Nation heute ist und was sie heute macht, wenn du in einem 150-jährigen Weg ihrer Werdung daher polemisierst. Also dann erklär mal, was Geschichte jetzt sein soll. Entweder ist sie ein Berufungstitel, dann ist sie Ideologie, dann ist sie aber nicht die Wahrheit der Sache, die geschieht. Oder an der Geschichte liegt es, dann möchte ich aber von dir wissen, wie sich dieses absolut unbegreifbare Subjekt Geschichte irgendwie äußern soll. Der nächste, bitte. Wir wollten eigentlich die Fragen sammeln und dann... Wenn sich jetzt keiner mehr meldet, dann würde ich es tun, aber zunächst sollten ja vielleicht auch mal andere reden können, außer hier die Leute oben. Ja, sonst würde ich sagen, antworte da erstmal drauf. Ja, ich seit 1945. Ich kenne einen Umgang, über den habe ich nicht geredet, aber ich sage, dieser Umgang, das ganze Bereuen, Reparationen an Israel, sagt, oder da kommen internationale Siege, Machtbeschlüsse und so weiter, solche Sachen, diesen Umgang, der ist mir schon bekannt, ja, sondern ich will die Behauptung aufstellen, wegen Auschwitz hat keine Bundesregierung von Adenauer bis Kohl etwas getan, geschweige denn etwas unterlassen. Okay, gut, ja, jetzt habe ich es wieder, jetzt habe ich es wieder drauf, ja. Sie haben sehr viel getan und sehr viel unterlassen wegen Auschwitz. Und Sie haben es gleichzeitig als Ressentiment mit sich herumgeschleppt. Der sibirische Sommer, von dem ich gesprochen habe, von 1945 bis 1989, hat jedenfalls für die BRD, aber natürlich auch bis zum gewissen Grad für die DDR, aber von der reden wir jetzt nicht, eingefordert, dass bestimmte Dinge grundsätzlich zu unterlassen seien. Das hatten keine Geschichte angefordert, sondern die Siegermächte. Dass bestimmte Aussagen verboten sind, nach Möglichkeit verboten sind, dass auch was als Wiedergutmachung etc. gelaufen ist in Richtung Israel, in Richtung nicht in Israel lebender Juden, abzulaufen hat. Das waren also, das ist das eine. Und das andere ist, dass einhergehend damit, nicht zuletzt in wunderschöner Weise wieder ausgedrückt in dem euch allen bekannten, berühmten Decker-Urteil, dass wirklich die Sache nochmal auf den Punkt war, dass nebenher ein dauerndes und erhebliches Ressentiment, und das zieht sich durch die gesamte Bevölkerung, das ist zum Teil meinungsumfragemäßig erfasst, das lässt sich anhand einer unglaublichen Menge von Detailfakten belegen, den Juden, den überlebenden Juden, Auschwitz quasi zum Vorwurf gemacht worden. Ja, direkt schon damit letztlich die Frage, wie könnt ihr jetzt immer noch antreten, etwas zu wollen als Staat Israel etc., nachdem ihr von Deutschland etc., wie könnt ihr immer noch mit dem Finger deuten als Simon Wiesenthal etc., man denke an die Anfechtungen gegen den verstorbenen Vorsitzenden der Heinz Galinski, des jüdischen Verbandes, kriege ich den Namen nicht mehr zurecht, des Zentralrats der deutschen Juden etc. Das heißt also, der Antisemitismus, mit anderen Worten die Begründung für Auschwitz, die sogenannte Begründung für Auschwitz, also wie das halt im deutschen Bewusst sozusagen herumläuft, ist 45 Jahre lang prächtig konserviert worden. Und prächtig konserviert worden, nicht zuletzt, und das hat mit Absicht oder so etwas auch nicht unbedingt etwas zu tun. Das ist nicht unbedingt etwas Gesteuertes, sondern das ist einfach das Weiterleben eines Ressentiments, insofern, dass die Grundlage dieses Ressentiments nämlich immer für richtig gehalten worden ist. Und die Grundlage heißt ja nichts anderes, als dass das, was man Juden immer vorgeworfen hat, dass sie als die Agenten des Finanzkapitals erheblichen Schaden angerichtet hätten an Deutschland und der Welt und nach 1945 nie damit aufgehört hätten, dass diese Grundvorstellung grundsätzlich beibehalten worden ist, dass man hintenherum sehr wohl gemeint hat oder zum Teil auch noch meint, dass man in diese Richtung durchaus Sinniges angestiftet hätte mit Auschwitz etc., dass diese Feinderklärung eben keine, wie ihr das immer sagt, diese Feinderklärung, die 1933 bis 1945 exekutiert worden ist und danach als Feindbild fort existiert hat, nicht diejenige gewesen ist einer Nation, die grundsätzlich zum Zusammenhalten ihrer Staatsbürger irgendwelche Gegner präsentieren muss, insbesondere dann, wenn sie terroristische Projekte durchziehen möchte. Denn das hätte man ja nun auch haben können, sagen wir einmal, mit den deutschen Kommunisten und anderen realen Gegnern des faschistischen Systems. Es stellt sich also die Frage, warum war es der Jude? Welche Vorstellung von Staat, Nation und Kapitalismus verbirgt sich hinter dem ja gar nicht mehr religiös, sondern modern aufgemachten, aufgezogenen Antisemitismus? Die ist wirklich als eine Besonderheit, die es in anderen Gesellschaften auch gibt, aber eben nur marginal. In Deutschland sozusagen geschichtsmächtig geworden, jawohl, geschichtsmächtig. Dahinter steckt ein ganz bestimmtes, was ich vorher andeutete, dahinter steckt die Kulmination des Ressentiments gegen den Liberalismus. Gegen das, was man für entwurzelt hielt, gegen das, was man im Kapitalismus als feindselig gesehen hat, nämlich, dass man sich verrechnen kann, dass man auf die Verliererseite mühelos fallen kann und jeglicher Existenzgrundlage entzogen ist, etc. Was man festgemacht hat, allein in der bezeichnender Weise, allein in der Distributionssphäre und im Finanzkapital. Das ist das, wo man das gute Prinzip, das das Deutsche war, in der Produktion, also in der produktiven Seite des Kapitals festgemacht hat, während die andere, die undurchschaubare, aber notwendig zusammengehörige Seite, jene, die mit Notwendigkeit natürlich auch in die Katastrophen wie die 29er Weltwirtschaftskrise etc. münden muss, festgemacht hat, letztlich identifiziert hat mit einer bestimmten Gruppe und mit dieser Gruppe sozusagen den kapitalistischen Widerspruch scheinbar ausgetrieben hat. Diese Vorstellung aber von produktiv gegen sozusagen raffend hat diesen Amoklauf, der natürlich trotz seiner technischen Perfektion Auschwitz gewesen ist, erst ermöglicht, diesen Amoklauf sozusagen, die Erwägungen, die dahinter stehen, überleben lassen, hinein in ein Regime, das nach 1945 demokratisch sich gegeben hat. Und wie gesagt, das hat sehr viel zu tun mit der ganz besonderen Anbindung des Staatsbürgers an seinen Staat, mit der Vorstellung nämlich, dass der mit der völlig zur Seinsgewissheit geronnenen Vorstellung, dass der Staat, wenn man die richtige Gesinnung, den richtigen Ausweis und keine rassischen Falschmerkmale sozusagen an sich trägt, der Staat aufkommen würde für einen, dass also der Bürger nur in Kooperation, in direkter Zusammenarbeit mit dem Staat sein Fortkommen finden würde und so weiter. Das sind also alles Dinge, die sich in der deutschen Geschichte abzeichnen, seit jenem merkwürdigen Projekt, das mit einem konterrevolutionären Volkskrieg begann und sich in Besonderung eines Nationenprojektes zu den normalen kapitalistischen Nationen, also jenen, die ich als bürgerlich-revolutionäre Nationen nannte, sich in Deutschland herausentwickelt hat. Dazu ist viel geschrieben worden, das könnte man wissen. Und da bin ich dann auch bei der Geschichte. Das sind teilweise selbstverständlich Ideologien. Das sind aber Ideologien, die nicht zufällig irgendwo entstanden sind. Du hast natürlich recht, wenn du sagst, Ideologien ist falsches Denken. Das ist natürlich richtig, nicht? Das ist klar. Aber das sind Vorstellungen, Feindbilder etc., die entstanden sind in einer ganz bestimmten Epoche, wo es darum ging, in einem Land, das noch nicht einmal dieses kaiserliche Dings da hat, also in diesem Vordeutschland, was ich Preußisch-Deutschland nennen würde, wo ein Projekt Kapitalismus, ein spät gekommenes Projekt Kapitalismus auf die Beine gestellt wurde, nicht etwa durch das Wirken von dem, was man die selbstbewusstes Bürgertum, eine Kapitalistenklasse etc. nennen könnte, sondern das war bereits ein Projekt, das über weite Strecken nicht nur angeworfen, sondern durchgezogen wurde vom Staat selber. Also eine andere Form vom preußisch-feudalen autokratischen Staat, der sich seiner Not aus der kapitalistischen Notwendigkeit, die er erkannt hat, die er erkennen musste, seiner agrarischen Strukturen zu entledigen trachtete und ein modernes, sprich industriekapitalistisches Projekt anzuwerfen, anschickte und gleichzeitig seine eigenen Interessen und Erwägungen, die bekanntlich immer gegen jenes eigensüchtige, partikularistische Projekt gerichtet waren, nämlich dass der Bürger kapitalistische Projekte deswegen anleiert, weil er zu Reichtum streben möchte. Und damit natürlich auch zu einem gewissen Maß von Unabhängigkeit und damit nicht zuletzt auch zur Macht im Staate drängt, dass also dergleichen unzulässig sei, dass dergleichen von Egoismus, von Kosmopolitanismus etc. erfüllt wäre. Das ist eine der Wurzeln, die sehr bald, also eigentlich schon von der Gründung ab, immer ganz stark mit einem antisemitischen Projekt, in einem modernen antisemitischen Projekt einherging. Und das sind Dinge, die Nation nicht nur als was ihre Legitimation angeht, in Abweichung, in einer nicht so sehr wesentlichen manchmal, aber eben doch in bemerkenswerter Abweichung zu diesen anderen, die ich bürgerlich-revolutionäre Nationenprojekte nannte, konstituiert hat. Insofern hat also dieses falsche Denken sehr wohl etwas zu tun mit der Legitimation eines ganz konkret ablaufenden Nationenprojekts, eines Entwicklungsprojektes. Und das, habe ich ja versucht vorher auszuführen, ist etwas, das sich über die Runden gerettet hat, in selbstverständlich sich jeweils wandelnder Form, aber an den gleichen Grundvorstellungen festhaltend und sich auch immer wieder, bezeichnenderweise eben sich auch immer wieder manifestierend in Staatsprojekten, sei es das Kaiserreich, sei es der Faschismus sowieso, aber letztlich eben auch der Bundesrepublik Deutschland, die durch einige ganz bezeichnende Modifikationen, Veränderungen in der Grundverfassung, in der Staatsrealität sich unterscheiden von anderen Staaten. Insofern ist Geschichte überhaupt gar kein Subjekt, aber Geschichte ist selbstverständlich etwas und auch die Geschichte der Ideologie, die Geschichte des richtigen oder falschen Denkens, so, also nicht nur der Ideologie, sondern auch des richtigen Denkens, immer etwas, was eingeflossen ist, muss man besser sagen, in das jeweilig vorhandene Projekt. Kann man übrigens bei anderen Nationen ganz genauso nachweisen, läuft nur ein bisschen anders. Und da haben wir nun eben die Kategorie der Geschichte, die schon deswegen, wenn wir jetzt irgendetwas wie Imperialismus oder Kapitalismus anschauen, überhaupt gar nicht vorzudenken ist, denn sonst müsste man ja diesen politökonomischen Zusammenhang Kapitalismus je immer neu aus der Jetztzeit heraus gebären und sagen, da haben wir also aus den Kategorien, wie sie ja der Karl Held teilweise genannt hat, da haben wir halt irgendwelche Handelsverpflichtungen, sonstige Interessen und so etwas und daraus ergibt sich dann das Ganze. Dass jedes einzelne Interesse immer auch seinen Vorlauf hat, seine Geschichte, seine Begründung, die dazu führt, das sollte man eben letztlich daran sehen, was ich ja versucht habe auszuführen, es scheint nicht angekommen zu sein an Jugoslawien, dass eben im Gegensatz zu den anderen Staaten Deutschland ein ganz konkret raumpolitisches Interesse entwickelt hat, was die anderen Staaten so nicht hatten, sich aus der Konkursmasse, sich ganz gezielt zufällig auch noch die beiden, nicht ganz zufällig wahrscheinlich, aber jedenfalls die beiden nördlichst gelegenen Teilnationen herausgelöst hat und sich untertänig hat machen können. Das war nun weiter gar nicht schwierig. Also sie waren ja nun schließlich selber der Geburtshelfer. Das ist unter anderem auch ein historisches Projekt, also ein was auf geschichtlichem Vorwirken läuft, weil das mobilisiert worden ist, was in den unterschwellig nationalistisch immer, übrigens auch tatsächlich immer im jugoslawischen Staat vorhandenen Partikularnationalismen wie dem slowenischen, dem kroatischen, hast du natürlich völlig recht, in diesen Nationalismen immer vorhanden war, sie sind pro-deutsch, aber weil dieser Nationalismus sich anhand des deutschen Nationen- und Nationalismusmodell eben in den 20er und 30er Jahren und in seiner barbarischen Form in den 40er Jahren eben manifestiert hat, eben wegen, was ich ja in dem Vortrag genannt habe, eben deswegen, weil er unterdrückt wurde und unter ein in Tüttelchen vernünftiges Nationenmodell gepresst werden sollte, nämlich der Gleichheit, Freiheit und Wohlstand schaffenden sozialistischen Bundesnation aufgehen sollte, sich dort immer als Ressentiment Verlierer, Verlierer unter anderem deswegen, weil man eben gepackelt hatte mit dem Faschismus und da schwer eins über den Deckel bekommen hat, 44, 45. Das ist also genau das, was mobilisiert werden konnte und das tut mir leid. Das hat etwas, das ist ein Projekt, das hätte England oder und Frankreich, selbst wenn sie es gewollt hätten, so überhaupt nicht mobilisieren können. So viel vielleicht. Also, muss ich schon drauf antworten. Du scheinst immer noch zu glauben, dass wenn du von Unterschieden zwischen England, Frankreich und Deutschland redest, dann übergehst unterschiedliche Traditionen, also Nationalideologien und so weiter, bestimmst, dass ich dir das verbieten möchte. Du tust immer noch so, wie wenn mein Einwand nicht etwas ganz anderes beinhalten täte, nämlich du tust erstens die Bestimmung nicht ordentlich vollziehen und zweitens willst du diese Unterschiede, also das Betonen des abweichenden Deutschen vom Französischen und seiner Tradition, vom Englischen und so weiter, du willst dies zum Argument schmieden für etwas, was mich nichts angeht, muss ich da mal ehrlich sagen. Schau, du bist jetzt wieder mit oft bestimmt, bestimmt, bestimmt, hast du keine Bestimmung gegeben. Du hast aber an zwei oder drei Punkten versucht, um zu beweisen, und da manifestiert sich die Geschichte. Mein Gegenangebot, hab gedacht, es ist versöhnlich, war so gemeint. Ja, das ist klar, dass wenn Deutschland meint, es gebühre ihm anlässlich der jugoslawischen Nachfolgestaatskrise ein Zuschlagen in dem Sinn, da kann man sich hörige Nationen rausblättern, ja, dass da Ideologien, die leben, gehen und stehen in der deutschen Nation oder in denen dort unten, gepflegt und mobilisiert werden, hätte ich überhaupt nichts dagegen, wenn du das behauptest. Du sagst aber, die sind wirksam geworden und das ist ein Unterschied. Wirksam geworden sind die nur insofern, als sie für das gegenwärtige Projekt Jugoslawien zerlegen zu unseren Gunsten brauchbar gewesen sind. Auf die spricht man an. Die betätigt man in tausend Aufsätzen von der Zeit bis zum Spiegel bis zur Bildzeitung. Ja, da werden wir sofort einig. Du sagst aber, die sind wirksam geworden. Jetzt sage ich dir nochmal die Gegenposition. Wirksam geworden ist das, was Deutschland inmitten einer Europäischen Union geworden ist, die Führungsmacht. Eine Führungsmacht, die ihren Partnern in dieser EU kommt mit einem, ich nenne es mal, mit einem Diktat, das ungefähr so lautet: D-Mark, Handelsbilanzen, Wirtschaftskraft der Nationen, gebietet nicht. Die erreichte Wirtschaftskraft ist gleich die Abhängigkeit von euren Bilanzen, von dem Wohlstand, den ihr euren Nationen gönnen könnt und so weiter, vom Verkehr mit Deutschland nach den Regeln des internationalen und speziell des europäischen Handels, dass ihr auch sonst in anderen Dingen euren Nationalismus fahren lasst und auf Deutschland endgültig hört. So kommen die den Nationen. Das machen die und deswegen wollen sie auch gleich in der Jugoslawien-Frage ihre Position durchsetzen, nicht indem sie gesagt haben, ich Deutschland will und setze mich dafür ein, sondern ich will, dass das, was ich verlange, europäischer Konsens und mit den geballten Mitteln der europäischen Nationen insgesamt, also durch Beistand der anderen, erledigt wird. Das halte ich für eine besondere deutsche Außenpolitik, für eine besondere Frechheit, die den heutigen Zustand der Welt und des überkommenen Supranationalismus kennzeichnet. Dann habe ich gesagt, wie sich Deutschland da betragen hat in dieser Frage und bin fertig mit meiner Analyse und dann brauche ich gar nicht mehr zu sagen, ich liebe dieses Land nicht. Das hört ja jeder raus, wenn ich das so sage. So, Deutschland verlangt ungeahnten Respekt, also Unwidersprechlichkeit seiner Belange in der EU. Zugleich ist es in keinem Punkt bereit, Kohl betont in der Woche 7-mal, dass er der größte und unbedingteste Europäer sei. und stellt laufend Bedingungen an, die Interessen anderer Nationen in Europa sich unterzuordnen. Er zertrümmert also auch, immer wenn es ihm passt, europäische Gemeinsamkeiten. Auch in Sachen Jugoslawien geschehen, indem er sich auf die amerikanische Art des Hintertreibens der ursprünglichen UNO-Mission eingeschossen hat. So, bitte, das meine ich, ist eine Charakterisierung des Deutschen. Wie rechnet er also? Er rechnet also mit Europa als einem vergrößerten Kapitalmarkt und Anlagesphäre sowieso. Zu dieser Anlagesphäre, wo man billig überall was machen lassen kann, was Profit bringt, was die D-Mark stärkt, was auch die Spekulanten geil macht auf diese Währung, also die weltweite Zahlungsfähigkeit der Nation erhöht, meint er, da ist Kroatien zwar nicht gleich, und vielleicht auch noch Bosnien, vielleicht auch die Slowenen, weil die hängen eher am Arsch von Österreich, aber es soll ja sowieso Deutschland zugeschlagen werden insgesamt. Ja gut, dann meint Deutschland, es hätte ein Recht darauf und setzt die vorhandenen Mittel ein, die sind. Und jetzt brauche ich eine lange Zeit, deine geschichtsmächtigen Traditionen und Ideologie nicht. Das will ich mal betonen, wo die Differenz meines Erachtens zwischen uns ist. Dieses Recht nimmt sich Deutschland raus, weil es sich beruft, also jetzt noch nicht ideologisch, praktisch berufen kann, auf etwas zwischen den Nationen dieses Europa Eingerissenes. Die wechselseitige Anerkennung von Schwächen und Stärken, die Verpflichtung und gewaltsame Überwachung international durch Militärbündnisse, die Verpflichtung darauf, dass die Nationen entweder ihren Reichtum nach den Gesetzen dieses Weltmarkts, nach seinen Abrechnungsmodi, nach ihren Regeln von Import und Export und Behandlung von Arbeitskräften innen und außen und so weiter abwickeln oder gar nicht in den Genuss der Teilnahme an dem Weltmarkt kommen. Das ist die erste Berufungsinstanz, weil sie eine wirkliche, eine praktische ist. Um dies zu untermauern, mobilisiert noch jeder Politiker und vor allen Dingen die nationale Intelligenz obendrauf. Ja? Ich glaube, mit der setzt du dich mehr auseinander als mit dem Weltmarkt. Mobilisieren diese Burschen allemal jedes, was du sagst, Ressentiment, das überhaupt ihnen bekannt ist. Das sind übrigens nicht viel. Da muss ich auch noch eine kleine Konjunktur machen. Das Geschichtchen mit dem Ressentiment und dem Antiliberalismus. Ich habe immer gedacht, auch bei euren Schriften, das ist immer so schwierig zu lesen, weil es sehr unsauber auch bei dir vorgetragen ist, das ist immer so verschwommen. Antiliberal ist gegen partikulare Interessen. Das ist bei mir das Allerneueste. Ich kenne mich in den Ideologien, so habe ich immer auch aufmerksam studiert. Der Witz ist doch ganz anders. Die privaten Interessen sind doch vom Liberalismus anerkannt und auch vom Staat, der antiliberal ist. Es geht doch um was ganz anderes, dass die erlaubten und verbotenen partikularen Interessen von Staats wegen geschieden werden. Dass also quasi, um mal Marx zu zitieren, die gültigen gesellschaftlichen Interessen, die erlaubten, vom Staat und seinem gewaltsamen Überwachungsapparat, Recht heißt es auch modern, ja, vom Recht her, in Kraft gesetzt werden und im Ernstfall vereitelt werden. So, und du drückst das Verhältnis zwischen Partikular- und Gesamtstaatsinteressen oder sowas glatt an einer Stelle, ich weiß nicht, ob's übertrieben ist, ich habe es bloß notiert, so quasi der Gegensatz der partikularen Interessen, die Widersprüche und Opfer, die das kapitalistische Leben so mit sich bringt, man kann auf die schlechte Seite fallen, glaube ich, hast du so angespielt drauf, die werden aufgehoben, vergessen gemacht durch den gemeinsamen Wahn des nationalen Kollektivs. Ich meine, da wird nichts aufgehoben, nichts vergessen gemacht, sondern dann wird den schlechten Erfahrungen, die Leute im Versuch, auf kapitalistische Weise zu Wohlstand zu kommen, noch eine andere schlechte Erfahrung beigesellt, noch etwas hinzugefügt, der soll sich nicht bloß krummlegen für die hier gültige Rechnungsweise, ökonomisch meine ich das, sondern er soll auch noch zusätzlich zum Gesamtverwalter, zum Staat, zum Gewaltmonopol, das sich immer negativ gegen außen richtet, soll er auch noch seine Dienste bringen, sei es als Soldat oder als Bildzeitungsleser oder als Meinungsmensch halt, als Staatsbürger, der sich als solcher weiß, ein Selbstbewusstsein darin hat und fordernd auftritt, dass ihm das bedient wird. So, wie du drauf kommst, dass es in Deutschland immerzu schon so etwas wie das, was die anderen gemacht haben bei der beim Aufbau ihres Kapitalismus, bei der ursprünglichen Akkumulation England und bei der Staatengründung und so. Das wäre in Deutschland unterblieben, kommt mir ebenso wenig, ebenso schleierhaft vor, wie du drauf kommst, wie wenn du sagst, deswegen gibt es bei uns diese Abweichungen. Halt mal, erinnere dich mal, was in den englischen Häfen los war, als die Falklandkriegsflotte ausgelaufen ist. Ich lese bei euch langsam Sachen, die erinnern mich an meinen Schulunterricht. Es geht so, die Französische Revolution. Als ob du nicht wüsstest, dass die erste Großtat nach der bürgerlichen Revolution, die du da so hochhältst, ja, die war eben nicht das Abweichende wie in Deutschland. Das ist deine ganze Bestimmung. Dass die fortgesetzt waren, ist mit Europa, ist mit Krieg überzogen worden. Ich muss in euren Publikationen plötzlich lesen, die haben das Recht in Deutschland eingeführt. Das soll Geschichtswissen sein. Da kann ich ja jeden Studienrat hernehmen, wenn ich eine Revolution machen will. Also wie kommt ihr da überhaupt drauf, das so lobend zu erwähnen, was dann von Deutschland abweichend imitiert worden ist? Verstehe ich überhaupt nicht. Nein, ihr habt immerzu Angst, wer das bestimmt, das Besondere bei den einen, bei den anderen, der entschuldigt die einen, nämlich die Deutschen. Ich will aber die Deutschen nicht entschuldigen, ich möchte ihnen das Handwerk legen. Deswegen muss ich aber den Begriff davon haben, wie diese Nation vorgeht. Deswegen kann ich mir keinen Begriff erdichten. Ja, ich frage nochmal vorsichtig nach, ob es Fragen aus dem Publikum gibt. Du warst auch darauf eingegangen, dass es falsch wäre zu sagen, dass Ideologien oder Ressentiments wirksam werden. Und hast als Gegenvorschlag, wie man das formulieren sollte oder wie es sich tatsächlich verhält, vielmehr gesagt, solche Sachen können beliebig mobilisiert werden. Das beliebig habe ich jetzt dazu gedichtet, um es zu übertreiben und dadurch deutlicher zu machen. Also sie werden jedenfalls mobilisiert und sie werden nicht wirksam. In dem Zusammenhang, wie er gesprochen hat, Zusammenhang, ja. Hast du nun dagegen polemisiert, dass sie nicht einfach wirksam werden oder nicht? Weil ich meine, in deinem Modell tauchen die Ideologien oder Ressentiments dann nur als so eine Art Ressource auf die dann der Staat als Subjekt dessen, was da passiert, Zugriff hat. Und ich frage mich wirklich, ob man mit so einem Begriff von Ideologie bestimmte Sachen, die zum Beispiel notwendig sind, um Kriege führen zu können. Also gerade, ich denke jetzt gerade im Hinblick auf innere Formierung einer Gesellschaft, ob man das damit adäquat auf den Begriff bringen kann. Also zum Beispiel, ich denke an solche Dinge wie, dass innerhalb von wenigen Jahren die komplette, also ja, würde ich mal so behaupten, die komplette deutsche Friedensbewegungsprominenz, die also solange das machbar war, da der Einsatz der Bundeswehr im Ausland überhaupt nicht zur Rede stand, für die Abschaffung der Bundeswehr optierte und ähnliches, innerhalb weniger Jahre sich zu besonders aggressiven Forderern deutscher Auslandseinsätze konvertiert hat. So, also ich meine, das ist ja nicht irgendwie würde mich mal interessieren, ob das jetzt für dich eine Bedingung ist zur Erlangung von Kriegsführungsfähigkeit, die du für nicht erklärungswürdig findest oder die dich nicht interessiert, woher es sonst kommt, dass du so dich dagegen verwehrst, auch eben spekulativ sich einen Begriff von sowas zu machen. Zugunsten so eines sauberen theoretischen Modells irgendwie, sauber oder ordentlich war jetzt der Begriff, mit dem du es gelegentlich gekennzeichnet hast, in dem alles seinen Platz hat als Ableitung von irgendetwas irgendwie, was aber eben Dinge nicht erklärt, die mir offenbar wichtig zu sein scheinen, doch wenn man verstehen will, warum Deutschland jetzt innerhalb kürzester Zeit es wieder geschafft hat, Krieg zu führen und diese Möglichkeit ausbaut und ja. Aber wirklich, Ich hör schon an der Frage, dass du meinst, ich würde etwas wegwischen wollen oder etwas nicht beachten, was doch wichtig wäre. Das merke ich an so kleinen Wörtchen wie nur. Ich habe das im Zusammenhang mit seiner Erläuterung des deutschen fanatischen Eingreifens, Zugreifens auf Jugoslawien, ja, in Bezug auf diese Argumente von Werdenmüller, habe ich das gemacht. Für diesen Fall habe ich mich dagegen ausgesprochen, habe gesagt, das ist doch kein Werk einer 150 Jahre zurückliegenden Ideologie, die da wirksam wird, sondern die wird, und viele andere dazu, was es halt so gibt auf dem Markt der Ideologien der Nationalen, das wird mobilisiert für sowas. Die Hauptideologie für dieses Eingreifen, ja, war, das liegt in unserer Zuständigkeit. Das ist eine humane Tat, wenn Deutschland den Balkan neu sortiert oder sortieren hilft oder dabei ist, wenn er sortiert wird. Verstehst? Ich sage, es gibt imperialistische materielle Gründe für sowas. Zum anderen Teil deiner Frage, ja, ich glaube, ich muss einmal was eindeutig sagen. Wegen einer Ideologie sind die Juden umgebracht worden. Also das hat, ich habe nicht gesagt, Ideologien haben doch nichts zu melden in der Weltgeschichte. Bitte. Ich weiß auch, übrigens, sonst wäre es doch überflüssig, sie ewig zu mobilisieren von den Politikern. Das ist doch der Instrumentalismus, das ist doch deren Manipulationsmahn, nenne ich es mal. Immerzu Angebote zu machen, gute Gründe zu liefern für das eigene Recht der Nation. Nimm dein Beispiel die Friedensbewegten. Ja, wer das nationale Wir überhaupt für das aller Selbstverständlichste von der Welt hält, ja, der sagt auch, wir müssen den unterdrückten Völkern auf dem Balkan beistehen, obwohl es eine Staatszerlegung ist. Da erteilt eine Nation im Verein mit ihren Konkurrenten und Partnern in Europa oder in NATO, der erteilt Lizenzen für, ihr dürft einen Staat haben, ihr aber nicht. Sagt noch, wir greifen ein und verhindern die Größe des einen Staats, obwohl es um Volk bei Staatsgründungen geht, um Volk und Raum. Ja, das stiften sie an und sagen hinterher gleich, wie sie es haben möchten. Das gibt dann die ganzen Widersprüche des Balkankriegs. Also wenn Deutschland das einfach einleitet, das Engagement, oder wie man das höflich heute zu bequatschen versteht, und sagen wir, und der Grüne oder der Friedensbewegte von eins sagt, Mensch, stimmt ja, das müssen wir, dann liegt der Fehler seines Wandels, erstens ist es ein ernster Fehler, zweitens ist es ein Wandel, ja, da liegt drin, dass er inzwischen grüne Politik als Verbesserung, als dauernden Verbesserungsvorschlag an der Nation und den Gebrauch ihres Gewaltmonopols handhabt, dass er also gar nicht mehr gegen die Nation ist. Übrigens, wer sagt, nichts wie Naturzerstörung und Zerstörung von Gesundheit und Leben, ja? Nichts wie Krieg und Atombombendrohung und so weiter. Wer so antritt und gleichzeitig anfängt und sagt, und deswegen will ich ins Parlament, der zeigt schon am Anfang, wo es rausgeht. Also haben wir damals die Grünen kritisiert. Ja? Denn wenn ich ernst nehme, dass diese Nation Gesundheit und Leben auf der Ökoschiene zerstört und gleichzeitig einen Atomkrieg plant, dann bemühe ich mich nicht um die Mitgestaltung und Mitverwaltung der Nation. Das war der Widerspruch, den haben wir den Grünen in 1000 Veranstaltungen in dieser Nation hingerieben. So, jetzt sind sie fertig mit ihrem Widerspruch. Sie haben die eine Seite, ich sag mal, bereinigt. Sie haben gesagt, stimmt ja, die Verbesserung der Nation ist ja wirklich die Verbesserung der Nation. Das ist das Geltendmachen ihrer Interessen. Und dass sie die Interessen ehrlich dann doch nicht aussprechen, das liegt drin, dass sie das Angebot, das machen wir aus humanen, völkerhelfenden Gründen, ja, dort unten, dass sie das dankbar annehmen konnten. Jetzt sind sie die Scharfmacher. Also, wie gesagt, ich habe da kein Problem mit und täusche dich nicht, dass dieser Wortwechsel vorhin bezogen auf, was ist da wirksam geworden in Sachen Jugoslawien zugreifen. Da habe ich abgelehnt, hier ist nicht eine verkorkste, missratene Nationalideologie wirksam geworden, sondern die ist abberufen worden. Wenn du mich, das war der Extremfall, nach Juden oder anderen Dingen, auch nach anderen Dingen darfst du fragen. Ja, ich kenne genug Fälle, wo Nationalideologien Leichen produziert haben. Nicht nur Auschwitz, aber das ist halt das Wuchtigste gewesen. Verstehst du? Also keine Sachen, der Karl Held hätte gesagt, ich sage noch ganz andere Sachen zu Ideologien. Eben, es gibt immer ein Wofür, das abrufen. Darf ich dazu auch mal was sagen? Ja, das ist natürlich, also es wurde eingewendet, dass wenn man die Mittel nicht hat, so einen Nationalismus abzurufen, er auch nicht wirksam werden kann. Ist ja auch richtig. Nur, will jetzt auch nicht ständig was sagen. Nur, also gut, eine Bemerkung kann ich mir doch nicht verkneifen noch. Also der Grund, warum ich allergisch darauf reagiert habe, dass du es meines Erachtens diesen Punkt sehr betont hast irgendwie, ist, dass du immer einen theoretischen Gestus hast, dass es einfach ein Subjekt-Staat gibt, was irgendwas macht und tatsächlich die ganze Welt zu einem Mittel für dieses Subjekt wird, irgendetwas zu tun. Und dass es natürlich Entwicklungen oder Bewegungen gibt, aber das bestreitest du ja offenbar gar nicht, und das hast du ja auch gerade eingeräumt natürlich. Da wäre ich ja noch blöder. Ja, gut, okay. Aber es gibt einen bestimmten Stil in deinen Artikeln, der das doch sehr nahe liegt oder sehr in den Vordergrund rückt. Aber wie kommst du, ich weiß nicht, welche du gelegen hast, aber die ganzen Artikel handeln von den Versuchen der deutschen Nation, das Kräfteverhältnis auf der Welt immerzu zu verändern. Die handeln doch von nichts anderem. Also so unverständlich schreiben wir jetzt auch wieder nicht. Wir machen schon manchmal mehr Kommas in die Sätze als andere rein, aber das machen ja die anderen auch. Also ich denke, das macht nur der Kohl nicht. Soll Justus vielleicht auch nochmal Gelegenheit haben, auf die Frage einzugehen? Es ist jetzt eine sehr nützliche Vokabel gefallen, sowohl vom Karl Held selber als auch von welchen, die erst neuer dran sind. Abberufen, es wird abgerufen. Und das ist halt, da liegt, glaube ich, vieles im Argen. Es gibt also irgendwie eine Instanz, das muss der Staat sein oder irgendjemand, der ruft die Staatsbürger, die nicht zufällig dauernd als Untertanen gekennzeichnet werden, ab. Das sind's welche oder nicht? Das ist die Theorie, das ist wirklich schlechtester Materialismus. Sind es Untertanen? Schlechtester Materialismus des 18. Jahrhunderts, dieses mechanistische Konstrukt, das in der Vorstellung des Marionettentheaters gipfelt. Das heißt, die Leute werden abberufen, das heißt, sie sind letztlich ferngesteuert. Sie werden mobilisiert für etwas, was eigentlich gegen ihre Interessen geht. Normalerweise äußern sie sich so gar nicht, aber wenn es das nationale Projekt erfordert, ruft einer und dann kommen die Leute geeilt. Das finde ich doch sehr interessant, weil das ein ganz merkwürdiges Licht wirft auf spätkapitalistische Vergesellschaftung. Also ich finde schon, dass dass ein Regime wie das BRD-Regime ganz ausgesprochen demokratisch zugeht. Das heißt, da muss überhaupt niemand abberufen werden. Da wird bezeichnenderweise ganz freiwillig, ja häufig sogar zum Missfallen des Staates etwas vorschnell, siehe Rostock und Ähnliches, eine sehr erhebliche Bereitschaft an den Tag gelegt, die Sache selber in die Hand zu nehmen. Und das, glaube ich, ist auch einigermaßen wichtig, um verstehen zu können, wie das nun eigentlich wirklich bis zu einem gewissen Grade abweichend abläuft in Deutschland, dieses eben nicht abgerufen zu werden. Ich habe dazu im Vortrag zwar was gesagt, wie geschieht das denn? Und da war meine Erwägung, und vielleicht müssen wir dann doch nochmal in die Geistesgeschichte gehen, eine grundsätzliche Erwägung war dieses mit der antiliberalistischen Ideologie. Die bezieht sich, also das ist zunächst mal eine Sache, die auf der Ebene des Ideologienstreites abläuft. Denn unter liberal, was du meiner Ansicht nach, den Liberalismus hast du, was seine ökonomische Wirkungsweise und zum Teil auch sein staatliches angeht, völlig richtig beschrieben. Aber in der Ideologie steckt ja was anderes drin. Da steckt ja etwas drin, dieses sogenannte bürgerliche Freiheitsversprechen. Da steckt ja drin, dass der Einzelne, das meinte ich mit Partikularität, das, was Adam Smith und ähnliche Leute vorgebracht haben, nicht, dass der Wohlstand der Nation ja nun daraus herkäme, dass die Einzelnen möglichst unbehelligt vom Staat, nicht durch rigorosen Egoismus, sich da ihr ökonomisches Fortkommen sichern und dass vor dem Hintergrund irgendwann einmal eine Nation von nur Wohlhabenden, Gebildeten etc. Einzelnen dann stünde, die sich also nur als Privatpersonen gegenübertreten etc. Das war sozusagen dieses, was ich das bürgerliche Glücksversprechen nennen würde. Antiliberal in dem Zusammenhang heißt, und das finde ich jetzt sehr wichtig, um zu überlegen, wie funktioniert diese Abrufung, die ich in Frage stelle. Antiliberal heißt, wenn es einen Pakt gibt zwischen Staatsbürgern und Staat, bezüglich der Frage, wie das Fortkommen aller zu treffen sei, nämlich als etwas, was in ausdrücklichem Beiseitelassen von diesen berühmten Partikularinteressen als Arbeiter etc., was man halt so an Interessen so vorbringt, sich ausschließlich auf das staatlich-nationale Projekt bezieht, sich rückhaltlos darauf bezieht als in der, die, und eben in Unterscheidung zu diesen sogenannten Händlernationen etc., also zu jenen Nationalmodellen, die noch mit einer gewissen Ehrlichkeit, sage ich mal in Anführungszeichen, in dem ideologischen Gerüst auch die Rechenhaftigkeit des Ganzen durchblicken lassen. Nicht? Ich meine, da sucht man sich Kolonien aus und sonst etwas, damit jeder angeblich was davon hat. Ein bisschen was hatte man ja manchmal wirklich. Dieser Gegenentwurf, lassen wir das. Dieser Gegenentwurf, den ich jetzt den Antiliberalen nenne, beinhaltet von vornherein ein staatskapitalistisches Projekt als Erwägung und als Ideologie und als ideologisch gemeinschaftsstiftendes Band. Nämlich, was ich vorher ausgeführt habe, als dann Wirklichkeit werdendes Ressentiment gegen den Händlergeist, mit anderen Worten gegen das Finanzkapital, gegen die unverstandene und bedrohliche Seite der Sache. Das ist sozusagen der Angriff, der sich aber nach innen eben in diese Formierung, in diese Zusammenschließung etc. niederschlägt. Und der als seinen spezifischen Gegner nicht irgendwelche anderen Nationen alleine braucht, mit denen er in der kapitalistischen Konkurrenz selbstverständlich sich befindet, unbestritten, sondern der sozusagen diesen romantischen Antikapitalismus, wie ich ihn nennen würde, vorgestellt sieht, letztlich in einer bestimmten Personengruppe, die dafür ausgeguckt wird. Und dafür muss dann eben nichts mehr mobilisiert werden. Wenn das, wenn man dahin, also so wie Adolf Hitler in dem Sinne nichts zu mobilisieren brauchte, weil die Bereitschaft, das kann man sich allein schon an der Anhängerschaft oder sowas anschauen, die Bereitschaft dieser Form des Antikapitalismus, der ein spezifisch deutscher ist, auch wenn er anderswo auch anzutreffen ist, aber nicht als dieses gebundene Ideologem und auch als dieses Massenphänomen, hat diese ganz besonderen Zusammenschluss Bevölkerung-Staat einerseits hergestellt und andererseits diese Vorstellung, die ja eben wieder in diesen Bündnissen im Zusammenhang mit dem Jugoslawienkrieg ja wieder mächtig wird, diese Vorstellung einer natürlichen, organischen, eben volksgemeinschaftlichen Nation. Nicht, die man in Deutschland eben über dieses, letztlich über Auschwitz erreicht hat und vor dem Hintergrund, wie ich vorher versuchte auszuführen, ist mir nicht alles so gelungen, vor dem weiter herrschenden Ressentiment nach Auschwitz gegen jeden, der einen darauf sozusagen hinweist, unter anderem, ich habe ein paar andere Dinge auch genannt, eben fortlebt einerseits und der andererseits in diesen organisch-staatlichen Kultur- und Blut- und Bodennationen, von denen ich ja einige gekennzeichnet habe, in ideologischer und praktischer Verbundenheit mit Deutschland eben auch fortwest, in einer durchaus modernen Form, durchaus kompatibel mit den Herausforderungen des modernen Weltmarktes und so weiter, macht aber eine Unterscheidung, was die Qualität des Volkskörpers, nenne ich es mal, nach innen ausmacht, im Vergleich zu jenen nicht explizit antiliberalen antiliberal verfassten Nationen und macht eben zweitens die interessanten Möglichkeiten von Bündniskonstellationen, deren unter anderem geschichtliche Herleitung du ja so ohne weiteres gar nicht bestritten hast, gerade eben, wenn ich dich richtig verstanden habe, eben erst möglich und macht darüber hinaus insgesamt vorauseilend ein Konzept möglich, das sich ganz anderen in der Sache völkisch-organisch konstituierenden und kulturalistisch organisierenden Ländern und Staaten als Bündnispartner und als Ideologie und natürlich auch Ökonomie-Exporteur andient. Das war der Hinweis auf die muslimische Karte und das war der Hinweis auf Annemarie Schimmel sozusagen, wo dieses völkisch-kulturalistische Projekt sehr richtig im islamischen Nationalismus vorgefunden wird von deutscher Seite und als besonders nützlich bedienbar, weil es nicht zufällig sich ja auch ideologisch ganz ausdrücklich auf den antiliberalen, auf die antiliberale Nationbestimmung, welche die deutsche ist, in Abgrenzung zu den sogenannten Ideen der von 1789 beruft. Das ist sozusagen ein Konzept, das andere Länder, USA mit England, Frankreich etc. so gar nicht aufmachen können, weil von ihnen ruchbar geworden ist, weil sie das lange Zeit mit einer im Verhältnis zu der gründlichen Art, wie Deutschland vorgeht, ja fast schon einer bewundernswerten oder mindestens erfreulichen Ehrlichkeit zugeben, dass ihre außenpolitischen Interessen, die sie jeweils durchsetzen, zu überhaupt nichts anderem nützen sollen, als dem Fortkommen der eigenen Nation. Insofern habe ich auch darauf verwiesen, dass dann in so einem Konglomerat wie Jugoslawien, das da so auseinanderbricht, man eben dort durchaus beliebig sich die Freunde und Feinde und so etwas aussucht. Dieses Herangehen ist ja sozusagen ruchbar geworden. Das ist das letzte Relikt dessen, was auch in islamischen Ländern, überhaupt in der dritten Welt, als Antiimperialismus noch herumgeistert. Also mit anderen Worten nichts anderes meint als gegen den Westen, weil der Westen ist sozusagen händlerisch drauf und läuft mit rein rechenhaften Kalkül, geht da Bindungen und Brüche und so weiter ein, während eben Deutschland sich andienen kann, nicht zufällig andienen kann, als welche, die natürlich das Gleiche wollen, aber ihrerseits von den historisch bewiesenen Aktivitäten, wie durch ihre Ideologie, sich von vornherein als durchaus ehrliche Makler empfehlen. Das ist ein Unterschied, der nicht nur die Heimvorteile, die wir ja heute überall beobachten können, die Deutschland in der jetzigen Auseinandersetzung seit 1989 also so weit oben steht. Dies ist auch ein Heimvorteil insofern, dass eben dieser antiliberale im Sinne von völkisch-nationale Gestus und die Beförderung entsprechender Projekte ausgemachte Sache ist und insofern einen Vorsprung an Barbarisierung, an barbarisierenden Tendenzen in den außenpolitischen, aber auch im innenpolitischen Projekt nach sich zieht. Und das also gerade eben auch das Innenpolitische ist ja nun so ein Ding, wo der Einwand vorher ja, glaube ich, völlig zurechtgekommen ist, dass sich die Frage natürlich schon bang stellt, wie machen Sie es denn alle plötzlich mit dem Startschuss Wiedervereinigung, dass Sie alle so mühelos hinterm Staat stehen? Natürlich hast du recht, wenn du sagst, deine grünen Kritik und überhaupt die grünen Kritik der MG habe ich stets geteilt, wenn auch nicht ausreichend gefunden, aber stets geteilt, natürlich. Natürlich hast du damit recht. Auf der anderen Seite, also, dass man, wenn man ja nun sowieso schon sich letztlich immer schon mehr oder weniger an den Staat andient, weil man die Grundfragen gar nicht stellt und an die Nation, stellt sich doch immerhin noch die Frage, wie sich von Pazifismus im Bellizismus die Karte wendet, in welchem Zusammenhang das bezeichnenderweise mit dem Punkt der Wiedergewinnung der nationalen Souveränität und des nationalen Rausches, sozusagen des Endes des sibirischen Winters sozusagen mächtig wird. Und da müsste man halt noch mehr eine Frage stellen, wie auch im Geist der deutschen Opposition nach 1968, reden wir mal nur von der, von vornherein angelegt war, nicht so sehr ein Bezug auf den Staat, wo man unbedingt mitmachen will, sondern ein Bezug auf das Volk, ein letztlich gerade in diesen naturhaften und sonstigen Bemühungen, ja, schicksalsgemeinschaftliches Denken, sich mit diesen Ökoparksbewegungen etc. schon zu einem sehr frühen Punkt ganz revolutionär sich gebärdend und auf den Staat erstmal gar nicht rekurrierend sich Bahn gebrochen hat. Über solche Dinge mehr nachzudenken, bringt unter anderem den Vorteil, dass man nicht so völlig außerhalb letztlich mit dieser eigenartigen Ruhe in einer, weiß ich nicht, stillvergnügten oder auch wenig vergnügten Abwartehaltung sich zurücklehnt und sozusagen vor sich einen Film ansieht. Das ist dann eben der Film des deutschen Imperialismus seit 1989, sagen wir einmal, den man dann eben abgleicht mit anderen Imperialismen etc. und erklärt, ja, so ist er der Geschäftsgang, schlecht ist er der Geschäftsgang, man sollte irgendwo dagegen sein. Was das eigene Land ganz konkret auch, was die innere Formierung der Bevölkerung und die bedenklichen Tendenzen, die sehr wohl Rekurs nehmen, auch auf die Zeit zwischen 33 und 45 angeht, ist da nicht sehr viel mehr im Angebot als das immer Gleiche. Naja, es wird halt abgerufen. Es wird eben nicht abgerufen. Oh, du, ich weiß nicht. Jetzt war ich wirklich so lieb. Ich muss noch einmal sei betonen, ruhig böse. Ich finde es viel besser. Wir sind so weit auseinander, dass du nicht so tun solltest. Immer als fällt dir ja nicht viel. Also versuch nicht den Lehrer zu spielen, sondern kritisieren. Das mache ich schon. Oder mach den wütenden Lehrer. Mach den wütenden Lehrer. Nein, das ist auch gut. Das mache ich halt. Wie aber tu nicht so, als wäre das nur so leichte Verirrungen. Aber im Prinzip sei man sich ja einig, nicht? Deine Klack hast du ja mitgebracht. Da ist also alles ganz gemütlich. Meiner was? Klack. Sie ist. Verstehst du, das ist halt der Unterschied. Böse wegen der Sache, weil man meint, jetzt wird was Verkehrtes behauptet, oder wenn man so kommt wie du. Ich muss dann mal erstmal ohne Boshaftigkeit so Sachen bestreiten, wie du sie hier behauptest, ich würde irgendwo rumsitzen und den Imperialismus wie einen Film beobachten. Guter Mann, ich war schon 30 Jahre lang unterwegs, so wie ich, Tausende dazugehört. Da haben wir schon gegen Nationalismus Flugblätter bei allen Betrieben und in Universitäten und auf Versammlungen und in Fußgängerzonen verteilt. Also sagen nicht erst einmal die... Ist mir bekannt. Ja eben, dann sagen nicht, ich wäre ein solcher. Was soll denn das überhaupt, die Äußerung, das ist ein solcher. Sag doch lieber, wo ich Unrecht habe, das lang doch. Ich wehre mich dann schon. Aber so anschmann, das hat nichts mit Höflichkeit und Unhöflichkeit zu tun. Ich sag doch auch nicht zu dir, du Himbeerbubi. Verstehst, was soll denn das sein? Das wäre auch unratsam für eine politische Auseinandersetzung, wo man wissen will, wo es lang geht. So. Der Unterschied scheint mir, ist, also jetzt ist es nach seinem Beitrag, ist es sowas geworden wie der Gegenstand unseres Streits über die Funktionen von Ideologien, ein Stück von der jetzigen Auseinandersetzung. Da möchte ich mich mal drauf erlegen, den Unterschied zu kennzeichnen, dann können wir weiter streiten. Ich meine, zuerst muss man Ideologien begreifen, vielleicht gleich kritisieren. Wenn sie nämlich Ideologien sind, dann ist es begreifen gleich ihre Kritik. Bevor man ihnen Funktionen beimisst, du bist sehr schnell bei den Funktionen. Also, du stellst die liberale Ideologie einer anderen, einer Staatsdoktrin, auch einer Ideologie, du behauptest nie, die hätten was an sich. Aber du sagst nicht, was sie verkehrt an sich haben. Du stellst die gegenüber und sagst, Deutschland wäre mehr auf der zweiten Seite. Erstens, das glaube ich nicht. Nochmal. Das, was du als liberale Ideologie, Adam Smith und sowas, Anspielung drauf, zitiert hast, das würde ich als erstes mal zurückweisen und würde sagen, guter Adam, du redest einen schönen Quark daher. Du willst den Kapitalismus in England salonfähig machen. Hast du noch nicht bemerkt, dass ohne Omnipräsenz, ohne flächendeckende Präsenz der Staatsgewalt, kein noch so geringes kapitalistisches Geschäft in deinem England läuft. Red nicht von, da macht erstens jeder, was er will, und dann kommt auch noch der Staat daher. Der überwacht doch die kleinste Regung in Sachen Geld verdienen, tauschen, kaufen, wechseln, verzinsen und so weiter. Natürlich. Also, das gibt den, bitteschön, dann hat man erst einmal, was die liberale Ideologie ist. Jetzt lass ihn nicht so hoch leben, bloß weil du glaubst, sie hätte Auschwitz verhindert in anderen Ländern. Das war nicht die. Das ist halt, du bist bei einer Funktion, die es da unbedingt herbeikonstruierst von solchem Zeug für Deutschland. Andersrum, dann kommst du auch zu dem Aufrufen von mir. Wieder, was ich gesagt habe, war in Anschluss an den Fall, und da gibt es andere Fälle, meine ich, passt genauso. Wegen seiner Zwischenfrage habe ich schon einen Zusatz gemacht in Sachen Auschwitz und sowas. Ich verstehe nicht, warum du, ja, immer zu suffisant unsere Art, den Staatsbürger zu kennzeichnen, den Mündigen zumal, untertan, dieses Wort, warum du das suffisant zitierst, insinuierst also, spielst darauf an, dass das ja wohl nicht stimmen täte. Aber sagst nicht ums Frecken einmal, was verkehrt dran ist. Ich meine immer noch, das sind Untertanen, die sind unter ein gemeinsames Gewaltmonopol gestellt und haben sich nach den Regeln, die der Staat vorgibt, ökonomisch und lustbar und sonst wie zu betätigen. Zu dieser Betätigung gehört auf der einen Seite ein Haufen Zeug im Leben, die sogenannte Privatsphäre oder anders, wo es am Moment lang so aussieht, ja, als ob der Staat nicht präsent wäre, dabei weiß aber jeder, was eine Ehe ist. Dass da aus der Liebhaberei, aus der banalen Sache der Zuneigung und dem Witz zusammenleben zu wollen, lauter Rechte und Pflichten und Sachen entstehen, wo der Staat richtig mitten im Bett liegt. Das weiß eigentlich jeder, ich habe euch gedacht, auch ihr. Also was ich meine mit Abrufen, die solchen Fälle, wofür das gelten soll, ich charakterisiere sie mal, das sind die, wo nicht der Staat ruft und dann kommt wer, sondern die sind doch schon alle da. Die leben doch schon nach den gesetzlichen Vorschriften, die gewaltsam geahndet werden, wenn sie verpasst werden. Die werden doch nicht anlässlich von Jugoslawien als Deutsche aufgerufen. Warum unterschiebst man erst so ein Konstrukt? Nein, die sind in Deutschland, arbeiten oder arbeiten nichts, verdienen viel oder verdienen wenig und sind dauernd mit den Taten ihres Staates und mit seinen Ansprüchen an sie und an den Rest der Welt draußen konfrontiert, Tag für Tag. Und dann entschließt sich der Staat zu einer neuen Tat. Und das ist in dem Fall Eingreifen in den Balkan. Für den Fall sucht er sich aus dem Schatzkästlein der längst gestrickten, der immerzu gepflegten Ideologien die passenden raus, um einen guten Grund seiner Nation, seinen Untertanen vorzuführen. Es ist die Wiederholung am konkreten Fall dessen, was der Staat, meinetwegen oder Intellektuelle wie Adam Schmidt und so, im Prinzipiellen schon immer machen. Es ist eine Zwangsgemeinschaft und jetzt soll man sich gute Gründe zurechtlegen, also, um den Charakter des puren Zwangs ungeschehen zu machen, aber ideell ungeschehen. Mehr habe ich nie behauptet über die Sache. Aber jetzt so eine Gegensetzung machen, ja, und dann werden sie gerufen. Nein, abgerufen, habe ich gesagt, werden die Schätze, die in der Nationalideologie, die allerallgemeinsten, aber auch die besonderen, über Recht und Unrecht dieser Nation und ihrer Bürger gegenüber anderen. So, das ist die Banalität, die ich behaupte. Deswegen leben Ideologien manchmal auf und wieder ab. Es gibt also Bemühungen. Deutsche, nach dem Krieg und nach dem, ich nenne es mal Diktat oder nach dem Regime der Alliierten, was soll aus Deutschland werden, was nicht, das war ja gleich kein so großes Diktat, insofern als ja die Eingliederung in den Ost-West-Gegensatz als Frontstaat fällig war. Deswegen auch Kredite und nicht Morgentau. Ja klar, weiß ich das so. Da war es zum Beispiel fällig, jetzt muss man den Deutschen abgewöhnen, dass sie den Franzmann für einen Blödmann und einen Feind halten. Ist einiges dafür getan worden. Und es hat über ein paar Generationen von Gymnasiasten funktioniert. So, dann sind die Gastarbeiter gebraucht worden. In Deutschland ist der Nation die wahre Arbeitskraft ausgegangen. Also, man kann mit einem anderen Staat einen Vertrag schließen und kann sich Ausländer bestellen für die Dienste in deutschen Fabriken und Müllentsorgungsunternehmen und so weiter. Ist getan worden. Was musste den Deutschen hier verabreicht werden? Eine Belehrung darüber, dass das auch Menschen seien. Ich halte es für das Schäbigste, was man überhaupt in dieser Sache sagen kann. Die Wahrheit ist nämlich, sie stehen in einem Gegensatz zu den Ausländern. Und zwar durch die Aktion ihres Staats, also des Gewaltmonopols, dem sie unterworfen sind. Und durch die Aktionen ihres Geschäfts, von dem sie in ihrer Arbeit abhängen. Ich möchte die Wirklichkeit nicht in Ideologie auflösen, verstehe auch so mal meinen Versuch. Also war eine öffentliche Erziehungsarbeit nötig, in der Presse und im Film und so weiter. Zwei kleine Italiener, griechischer Wein, wisst ihr doch alles. Ja bitte, so ist es doch gegangen. Plötzlich die internationalistische Ideologie aufzuwerfen, wo die heute in Multikulti gipfel und so weiter. Das sind lauter Versuche, da merkt man, die verlassen sich nicht drauf. Die Geschäft und Gewalt befehligen, dass die Leute immer alles einsehen. Dass sie immer jeden Schritt gleich billigen und mitmachen. Also wird was dafür getan, um das Gemüt der Leute zu erziehen. Manipulation ist es noch lange nicht, weil zum Manipulieren eigentlich zwei gehören. Also mir widerstrebt die Manipulationstheorie, wie sie an Unis gelehrt wird und sowas, also wie Konditionieren und sowas. Nein, da muss ja der Verstand des Untertanen tätig werden und mir muss ich ja dazu entschließen, jawohl, das ist ein guter Grund, Abstand von meiner Ausländer Abscheu, von meinem Hass vielleicht sogar oder von meinen Bedenken, von meinen Vorbehalten zu machen. Ich muss jetzt wirklich mit dem Kerl, mit dem Giovanni an die Maschine und siehe da, der tut Glatzheit Pflicht. Das war ein Erziehungsprozess. Dann ist die Wiedervereinigung. Jetzt haben sie jetzt noch die Mauern in den Köpfen und so weiter. Also es ist die nächste Tour. Was muss da abgerufen werden? Nein, das sind keine anderen, das sind welche von eurem Schlag. Das wird jeden doch den Leuten eingebimst. Sehen nicht alle gleich ein. Das, ich will noch aufmerksam machen, abrufen ist genau der Prozess, wo der was zu sagen hat, es heißt bei Geschäft um Gewalt, in wesentlichen Sachen kapitalistischer Nationen, der entschließt sich zu einer Maßnahme. Hier, wir reden hier von imperialistischer Politik Jugoslawien. Und jetzt sagt er, und dafür müssen sowieso die Untertanen mit Geld, aber auch mit soldatischen Diensten und sowas gerade stehen. Das weiß er, das ist das Fordernde, das Verlangende dem Untertanen gegenüber. Und was ideologisch dem nachgereicht wird, ist, ihr habt alle guten Gründe, wenn ihr euch dafür zur Verfügung stellt. So, Du merkst auch, ich habe eine ganz andere Auffassung, als wie du andeutest und wie, ja, ich nenne sie mal alte Revi-Parteien in Deutschland. Die sind die ganz alten und die späteren sowieso. Zur Frage des revolutionären Subjekts. Du sagst, so locker daher, dann sucht man sich eine Gruppe aus und die für die Feindschaft gegen Deutschland. Bitteschön, da gibt es nichts auszusuchen. Meine Position ist ja ganz andere. Das ist die einzige Art, dem Krempel das Handwerk zu legen. Das ist eine Behauptung, die hat nichts mit moralischer Wertschätzung der arbeitenden Klasse zu tun. Das ist, wenn ich oder wenn wir oder wenn noch ein größeres Kollektiv, was weiß ich, eine größere Versammlung als hier, wer mit anderen der Meinung ist, dieses Deutschland ist ein knallharter Sach des Höchsten, es reicht schon in der Tendenz schon wieder an das von neulich ran. Und ihr argumentiert da wegen so. Und ich finde auch Parallelen, brauchst du keine Angst zu haben. Wer der Meinung ist, da muss ich fragen, wie man dieser Nation ihre Machtmittel entzieht. Wie man ihr das Handwerk legt. Und da sage ich immer noch, da bleibe ich aber sehr orthodox. Entweder hier raffen sich die Untertanen, die der Nation dienen, die ihr die Macht nach innen und außen verschaffen, auf und verweigern ihre Dienste. Und dann sind sie automatisch Staatsgegner. Die schon, wenn sie andere Arbeiter sind, die immer noch ihre Rechte im Staat wollen, dann sind sie sehr bald auf der Schiene zu den Sozis. Das weiß ich genau, was da historisch los war. Nur, wer das behauptet, der ist in deinen Augen schon wieder jemand, der den Arbeitern einschließlich mit ihrem nationalen oder nationalistischer Gesinnung nachsteigt, ihnen Recht gibt, sich anbietet bei ihnen. Nein, das ist ein Prozess der Kritik. Allemal. Und das war jedes Fluchblatt. Und das haben die übrigens auch gewusst, wenn sie die Hände in die Taschen gesteckt haben und haben gesagt, ich habe keine Hand frei für euren Scheiß. Dass es Kritik ist, was da ihnen ausgeteilt wird. Also, wie gesagt, keine Theorien von mir oder über uns. Und dann noch über die ganze deutsche Nation stricken, die immer so etwas Konstruiertes, auch so etwas Unwahrhaftiges an sich haben. Das wäre mal bitte an dich. Ja, gibt es erstmal noch Fragen? Eine Frage nicht direkt, aber vielleicht eine Ergänzung, weil so wie du die ganze Zeit redest, kommt mir das auch wie eine gnadenlose Verharmlosung des Kapitalismus vor. Also ich weiß gar nicht, warum ich einem erklären muss, wie seine Vergangenheit war, um ihm zu sagen, dass er hier mit seinen Interessen überhaupt nicht besonders gut aufgehoben ist. Und nur dann kann ich ihn auffordern, wenn er weiß, dass es in Deutschland schon mal Auschwitz gegeben hat, kann ich ihn auffordern, was gegen Kapitalismus zu haben. Also Staat ist doch nicht nur, dass es da mal ein Konzentrationslager irgendwo gegeben hat, sondern Staat ist doch erstmal die Garantie von Eigentum. Und das ist doch schon eine Brutalität für sich, die musst du auch mal würdigen. Das heißt doch erstmal, da sind Leute, die haben Eigentum, da sind Leute, die haben kein Eigentum und die kein Eigentum haben, nur ihre Arbeitskraft, die müssen erstmal für die anderen anschaffen gehen. Und sowas findest du überhaupt nicht mehr für würdigenswert, sondern sagst immer nur, aber damals gab es doch sowas und dem sind heute noch alle verpflichtet. Nein, sind sie nicht. Die gehen morgens in die Fabrik, um ihr Geld zu verdienen. Und dann sind die erstmal dem Kapitalisten verpflichtet, der ihnen die Arbeitsbedingungen garantiert, unter denen sie ihr Leben fristen müssen. Und sowas findest du überhaupt nicht mehr für würdigenswert. Und selbst in der Fortsetzung möchte ich mal fragen, ob du auch daran gedacht hast. Selbst in der Fortsetzung, wenn den Leuten, die davon leben müssen und das mitmachen, wenn denen dann noch gesagt wird, und dass du das darfst, hängt noch von der Durchsetzung gegenüber dem Auslande ab. Dann steht dein Arbeitsplatz, dieses ominöse Ding, das ist ein Rechnungswesen im Kapitalismus, dein Lohn und deine Leistung, das Verhältnis. Und es muss rentabel sein. Dann steht das im Verhältnis wie oder und entweder zum japanischen Arbeitsplatz. Also er wird tatsächlich in die Gegnerschaft gebracht, erst einmal praktisch. Wenn er das auch noch glaubt, dann ist er schon ein Stück gut ausgebildeter Nationalist. Das kann ich ihm erklären. Ich kann die Leute fragen, sag einmal, kommt dir das nicht komisch vor, dass sich deiner Früchtearbeit so schlecht auszahlen und Beim Japaner hört man auch Sachen, was die sich alles krummlegen müssen. Und dass dann noch nicht einmal sich die Früchte deiner Arbeit und die von den Japanern sich addieren auf dem Weltmarkt, sondern sich ausschließen. Ich möchte dich manchmal fragen, weißt du nicht, dass die kapitalistische Staatsräson Staaten gegeneinander aufbringt und verfeindet, einschließlich der Bürger? Nein, du offen, immer wieder kommst darauf zurück, das ist die spezielle ideologische Begründung der deutschen Nation und da wirkt etwas von 150 Jahren zurück, ideologisch, bis auf den heutigen Tag, wenn Deutschland wegen Jugoslawien alle anderen Nationen instrumentalisiert oder es mehr oder minder erfolgreich tut und sich selber instrumentalisieren lässt und mitten in einen Krieg halt reinmarschiert. Ja, das meinst du, das wäre der missratene ideologische Fehler von neulich und dann bestimmst du den noch einmal gescheit. Das ist das, wo ich überhaupt nicht mit fertig wäre. Mit Adam Schmidt. Jetzt seid, wenn ihr dann mit eurem Dialog fertig seid, dann darf vielleicht da hinten noch jemand reden und dann rede ich auch mal wieder. Red doch gleich. Na, ich bin nicht ganz so. Ach. Brauch erst mal. Du musst in der Gewächshaus. Du willst Deutschland das Handwerk legen. So wie ich jetzt dieses Gespräch, Streitgespräch oder sonst wie von euch mitkriege, sehe ich das so einen Knackpunkt irgendwie, dieses, wie, ich weiß jetzt nicht, wie ich es ausdrücken soll, also wie Ideologie zu fassen ist oder was das bedeutet, was das ist, Mittel oder sonst was irgendwie, ziemlicher Knackpunkt ist. Und dann einmal die Sache, dass der Karl so selbstverständlich von Untertanen redet und der Justus nicht so gerne. Da denke ich jetzt mal so mit meinem Schulwissen und so jung wie ich bin, zu der Sache mit der Ideologie und den Untertanen, da denke ich, klar gibt es erstmal immer Untertanen so in diesem Geschäft, in diesem Projekt, so wie es hier existiert. So. Nur gerade mit der Sache Ideologie, es ist so, dass halt da irgendwie da Ideologien da gekocht worden sind, so, also Ideologiesuppen und so weiter und so fort, und die Untertanen zu Fraß vorgeworfen sind. Und da ist natürlich Sache, dass es immer Leute gab, die es von Anfang an nicht schlucken wollten, dann Leute, die es geschluckt haben und dann einfach auch geschluckt haben und es auch so gut fanden oder nicht irgendwie. Und dann Leute, die es geschluckt haben, aber auch echt irgendwann aus irgendwelchen bestimmten Gründen keinen Bock mehr drauf haben. Und das, was ich jetzt denke, ist, dass da auch ein Unterschied ist. Ideologien hat es ja nicht immer gegeben oder auch von Ideologien, die wir jetzt reden, die jetzt für uns so relevant sind, ob sie jetzt als Mittel oder sonst was, dass da, was da, glaube ich, eine Relevanz hat, die Sache ist, dass ich da einen Unterschied sehe, dass es das, was das heutige Deutschland oder die heutige deutsche Bevölkerung oder das, was die Anbindung der Bevölkerung dieses Staates an den Staat ausmacht, dass gerade der Faschismus mit seinen nationalen Ideologien es so vehement und so gut ohne Widerstand denen diese Suppe verkauft hat und dass sie das so geschluckt haben und dass sich das natürlich auch irgendwie weiter durchgesetzt hat so und sich auch weiter reproduziert und so weiter und so fort und dass das nicht immer so war und dass das ein ziemlich entscheidender Punkt ist, wo, wenn man über Praxis oder sonst wie überlegt, darauf geachtet werden muss. Und meine Frage ist jetzt, was haltet ihr davon? Ich würde sagen, erste Frage ging an Justus, soll er mal anfangen? Ja, ich fange mit dem Untertan an. Der Begriff des Untertans ist ein Begriff, in dem der dort seinen historischen Ort hat, wo staatliche Macht unmittelbar vom Personal auch vorgestellten Souverän, dem Monarchen, ausgeübt wird. Da mag es durchaus auch schon kapitalistische Verhältnisse noch und nöcher gegeben haben, weil das geht natürlich den ganzen Absolutismus mit an. Also unmittelbar vor dem, was man die bürgerliche Gesellschaft nennt, das ist der Untertan. Das ist ein Personal, es ist ein personales Verhältnis. Die Macht entwickelt, drückt sich personal aus. Erst langsam schafft sie sich Gesetze und Ähnliches. Warum ich den Untertan für die kapitalistisch-demokratisch verfasste Zeit nicht möchte, ist derjenige, dass, wie der Karl Held ja richtig angedeutet hat, die Herrschaft sich nun also abstrakt allgemein auszudrücken begann als die sogenannte Herrschaft der Gesetze. Die es natürlich tatsächlich nicht sein kann, weil ein Gesetz nur mit Polizei funktioniert, ist schon klar. Aber es ist die Herrschaft der Gesetze. Es ist die Herrschaft der bürgerlich-demokratischen Nation, die sich äußert über ihr Repräsentationsinstrument, das Parlament. Das also ist euch ja alles bekannt. Mit anderen Worten, der im Kapitalismus unterdrückte Staatsbürger, natürlich ist er unterdrückt, insofern er sein Fortkommen so sehr weit nicht vorantreiben kann in der Masse, wie er es vielleicht gerne möchte, bestimmte Freiheiten nicht hat, etc. Es ist schon klar. Es ist sehr niedlich, ja, meistens. Der ist also Staatsbürger und nicht Untertan. Dies ist ein Unterschied. Es ist ein wirklich gewichtiger Unterschied, denn der Staatsbürger betreibt in der Tat über dieses Repräsentativorgan Demokratie bis zu einem gewissen Grade in der Tat die Selbstverwaltung. Das ist ja das Komische. Die interessante Frage ist doch diejenige, warum es sehr wohl inzwischen mühelos vielleicht nicht, aber einigermaßen möglich ist, alle möglichen, sogar bis zum gewissen Grad staatsfeindliche Parteien zuzulassen, die selbigen entweder nicht gewählt werden oder binnen kürzester Zeit sich als etwas ganz anderes gerieren, als was sie angetreten sind, etc. Soll also heißen, die Art der Unterwerfung ist identisch mit der Zustimmung des Staatsbürgers im Unterschied zum Untertan, der die Unterwerfung unter eine ihm äußerliche Gewalt, eine ihm vollständig äußerliche Gewalt vollziehen muss. Die Gewalt in der bürgerlichen Republik ist eine, die gleichermaßen äußerlich wie verinnerlicht ist. Tatsächlich auch, also das ist nicht nur Ideologie, sondern sich tatsächlich auch entsprechend manifestiert in der dauernd vollzogenen tatsächlichen Zustimmung und das nicht nur beim Wahlgang, sondern dazu haben wir ja die staatlichen Vorfeldorganisationen, als die ich eben Bürgerinitiativen oder den ganzen Schrott nennen würde. Also, deswegen plädiere ich ganz ausdrücklich für den Staatsbürger. Und das hat auch seine Bedeutung, wenn wir dann mal weiter überlegen, wie er denn dann abgerufen wird oder wie man immer das nennen soll. Ich meinte ja, er ist deswegen nicht abzurufen, weil es sein Projekt ist, weil er sehenden Auges für ein Projekt votiert, dessen Bestimmungen wie erstmal muss der Standort Deutschland und sowas gesichert werden, wir stehen ja in der Konkurrenz nach außen etc. Wir sind das organizistische strukturierte Volk und gehen allen anderen vor. Dies muss ihm nicht. Dies muss ihm also nicht extra eingebläut werden, sondern das hat er drin. Insofern optiert der Arbeiter ja interessanterweise immer gegen seine möglichen oder hoffentlichen Interessen. Ich bin mir nicht so sicher, ob er sie hat. Das ist der Grund, warum eure Flugblätter, in denen ihr seinen Nationalismus kritisiert und ihn dazu aufrufen wollt, dass er sich gegen dieses ihm ja in der Tat schadende Projekt wenden solle, von ihm noch nicht einmal gelesen, sondern weggesteckt wird. Die Frage ist also nach dem zu stellen, indem man sie erstmal konstatiert, nach der unheimlichen Bereitschaft zum Mitmachen. Ne? Nach diesem wirklich unheimlichen Einverständnis zwischen dem staatlichen Projekt und dem, was seine Staatsbürger, eben keine Untertanen, keine Unterdrückten, in dem Sinne, dass sie es als solche nicht empfinden. Ihr appelliert an etwas. Ihr glaubt, dass eine verstaubte, löbliche, aber irgendwie schon wieder komische allgemeine Vernunft in die Einsicht dessen, dass es sich ja eigentlich nicht lohnt, womit ihr ja recht habt, dass die vermittelbar sein könnte. Die Tatsache ist doch, dass sie es nicht ist. Deswegen sage ich ja auch, dass eure ganzen Akte, dass es trotzdem wie im Fernsehstuhl aufs Weltgeschehen zu bezeichnen ist, eure Haltung. Weil ihr von vornherein wisst, mit jedem Flugblatt, das ihr abgebt, dass es sinnlos ist, weil ihr aber nicht durchdringen wollt, woher diese Sinnlosigkeit kommt. Woher dieses Ausmaß von Zerstörung, von Subjektivität, die überhaupt in einem Menschen in seinem Unterdrückungsverhältnis, in dem er selbstverständlich immer sich befindet, so etwas Ähnliches wie Aufbegehren gegen die eigentliche Sache, so etwas gegen das, was ihn da wirklich nicht nur finanziell, sondern insgesamt in seinen ganzen Lebensäußerungen so beschränkt. Wo ist ihm die bloße Vorstellung abgeblieben, dass es etwas anderes geben könnte, etwas anderes als Mitmacher beim Standort Deutschland? Das ist die Frage, die zu stellen ist, und da ist nämlich zunächst einmal zu unterscheiden zwischen einer 99-prozentigen Mehrheit der totalen Mitmacher, und das ist Fakt bei jedem, nicht nur beim Lohnverzicht, den sie raunend und murrend, aber einverständlich einstecken, sondern auch bei jedem rassistischen, antisemitischen und kriegerischen Projekt. Das ist erstmal der Befund, um einmal eines von euren schönen Ausdrücken zu verwenden. Und den haben wir uns erstmal reinzuziehen, also, und vor dem Hintergrund auch die Zufälligkeit, die Willkürlichkeit, die rein biografisch angelegte Tatsächlichkeit unserer eigenen Individualität als welche, die überhaupt bereit sind, sich in diese Zusammenhänge hineinzuknien, sie erkennen zu wollen und dagegen aufzustehen. Das ist doch jetzt erstmal der Punkt Nummer 1. Und der Punkt Nummer 2, da bin ich mit euch doch völlig einig. Es ist aber doch so langweilig, das hat einen Bart. Mein Gott, dass wir eine Revolution brauchen, dass diese Schweinereien abgeschafft werden müssen, etc. Ja, müssen wir uns das denn allen Ernstes erklären, dass es nicht schön ist, für 1600 Mark netto buckeln zu gehen in der Fabrik? Ja, was für Lächerlichkeiten wollt ihr mir hier eigentlich verzapfen? Das ist klar, das ist bekannt, das ist Tatsache. Aber wollen wir uns das erzählen? Wollen wir uns erzählen, dass Netsche ist im Kapitalismus? Das ist doch Kindergarten, Leute. Die Frage ist, woher kann überhaupt oder wie kann angesichts dessen, was die staatlich-nationale Formierung in der Demokratie mit den Leuten anrichtet, angesichts dieser Tatsache, mit den besonderen deutschen Verschärfungen, aber es gibt es in anderen Ländern natürlich auch, diese Zurichtung sozusagen. Wie kann da diese Subjektivität gefunden werden? Wie kann da was mobilisiert werden? Wie kann ein Argument oder irgendetwas gefunden werden, was gegen diesen unheimlichen Panzer, denn diese Zustimmung, diese demokratische Zustimmung zum Status quo bedeutet, überhaupt vorzugehen. Und das ist genau der Punkt, an dem weigert ihr euch, an dem in der Tat grottenschwarzen, an der grottenschwarzen Sicht, die wir erstmal hinstellen, an also diesen von uns durchaus zum Teil auch als Pose vorgetragenen totalen Pessimismus, den wir erst einmal erläutern, also sozusagen das totale Abrüsten jeder Hoffnungen auf Subjekte oder sonst etwas, als Voraussetzung, um überhaupt zu kapieren, wie der Zustand ist, Art 1, und überhaupt mal anfangen können, darüber nachzudenken, wie auch nur erstmal nur kleine Minderheiten, die gegen diese Totalität von Gleichheit in der staatsbürgerlichen Hinnahme der Zustände durchbrochen werden kann. Und da ist der Widerspruch. Und dann erzählt mir bitte nicht, dass es unschön ist, für 1600 Mark arbeiten zu gehen. Also bevor Karl jetzt antwortet, stellen erstmal noch ein paar Leute, die Fragen haben. Ja, ich habe eine Frage und eine Bemerkung. Deine Frage geht ja darauf, wie kommt es, dass die Leute einfach alle Ideologien fressen, oder warum machen die das alles mit? Oder wie kommt es eigentlich, dass alle so vereinzelt hier rumsitzen? Ich glaube, eine Antwort hast du ja schon selber gegeben. Die Antwort einfach, weil sie einfach genau dasselbe Zeug erzählen, was du auch erzählst. Das Zeug, nein, wir sind keine Untertanen, wir sind Staatsbürger. Das, was wir da oben haben, das ist doch alles selbst gewollt. Also da setze ich dich schon mal ein bisschen gleich mit den Leuten, die immer sagen, ja, ich bin Staatsbürger, ich will dies und das will ich doch alles selber. Und die da einen Punkt ganz klar vergessen. Das alles, was ihnen da vorgesetzt wird, ob sie jetzt einkaufen gehen müssen, arbeiten gehen müssen für 1,6, wie du so schön sagst, da sind sie von vornherein erstmal überhaupt nicht gefragt worden. Und deshalb jetzt nochmal die Bestimmung. Nein, das ist jetzt wirklich ganz ernst gemeint. Die Bestimmung nochmal. Sind sie untertan, ja oder nein? Und ist es wirklich ihre Entscheidung zu sagen, wir wollen in diesem Staat leben, ja oder nein? Jetzt sagst du ja, jetzt dürfen ein paar Kommunisten rumreden, jetzt dürfen sie doch mal eine Bürgerinitiative gründen. Ist das ein Gegenargument dazu, dass man sagt, sie sind untertan? Sie sind untertan dieser Staatsgewalt, die sie sich nicht ausgesucht haben, die ihnen vorgesetzt wird. Trotzdem ist das nicht einseitig. Es ist doch kein Verordnung, sagen, da wird irgendwas diktiert. Ja. Auch dialektisch betrachten. Nein, ich muss das überhaupt nicht dialektisch betrachten. Ich möchte das mehr so betrachten, wie es ist. Ich möchte das einfach so betrachten, wie es ist. Und insofern möchte ich einfach erstmal gucken. Begriffsrealismus war mein Wort. Bitte? Begriffsrealismus. Naja, mag ja sein. Wo hast du das gelesen, in welchem Buch? Selber gemacht. Mach doch erstmal die Fragen da durch, da stehen doch noch zwei. Ja, na, ich wollte erstmal die Frage zu Ende führen. Also jetzt hast du ja noch gefragt, ja, jetzt musst du doch dialektisch betrachten, dagegen möchte ich mich wehren, ich möchte einfach sagen, ich möchte es betrachten, wie es ist. Und da möchte ich das Verhältnis dann schon mal meinetwegen näher aufdröseln, aber müssten wir uns erstmal darüber überlegen, ist es denn wirklich so, wie ich das jetzt behaupte, gibt es eine Staatsgewalt, die erstmal da ist und die Leute unterwirft? Und insofern ist das Wort Untertan berechtigt, ja oder nein? Und du bestreitest das. Und insofern erzählst du genau das, was die Leute auch erzählen. Was der Ausgangspunkt aller ihrer Spinnereien ist, einfach nämlich genau das, ja, wir sind Staatsbürger, wir haben es doch selbst gewollt. Wir wollen doch das alles. Machen wir mit der nächsten Frage weiter. Das, was ihr macht, was der Wertmüller vorgetragen hat, worauf ihr euch beruft, das ist eine Leutebeschimpfung. Da kommt raus, die Leute, die leben schlecht, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Er weiß ja, 6.600 Mark ist schlecht, brauchen wir nicht drüber zu reden, ist so. Und die Arschlöcher wollen das auch noch. Ja Mensch, wenn man irgendwas drehen will dran, was einem nicht passt, dann wird man doch wohl die Leute da erwischen müssen, wo sie die ganze Zeit sich zu diesen Scheißverhältnissen auch noch positiv stellen. Du machst genau das Gegenteil, eine Leutebeschimpfung, eine schlechte Staatsgewalt, die Leute knechtet. Und was für perverse Individuen sind das, die fühlen sich auch noch wohl drin. Ja, dann treffen wir uns im elitären Zirkel und ziehen über die her. Mensch, die Nation, die stellt was an und die Leute, die machen munter mit, weil sie wollen es ja. Du hast die Widerlegung am Anfang genannt und dann kam nur noch Widersprüchliches. Du weißt doch, dass das in Gesetze gefasste Existieren hierzulande ein Diktat ist, dem sich keiner entziehen kann. Ja, versucht man nicht zu zahlen an der Tankstelle oder bei Aldi. Was ist denn dann los? Jemand, der hierzulande erstmal ganz normal seinen Lebensinteressen nachgehen will, ein Dach über dem Kopf braucht, was zu fressen haben will. Ja, was muss der dafür machen? Der muss, wenn er nicht kriminell wird, muss er dafür arbeiten gehen, muss er in die Fabrik, da herrscht ein Regime, dem muss er sich unterwerfen. Er ist in allem, was er macht, in jeder beschissenen Lebensregung, erstmal ein Mitmacher in den Verhältnissen hier. Und das bekommt ihm schlecht, ist unser Argument. Und da kann man ihn packen und muss ihm sagen, wo du mitmachst. Das schadet dir, guter Mann. Jemand, der beschließt, dass er in diesen Verhältnissen hier zu seinem Zeug kommt, der hat tatsächlich ein Interesse am Staat. Das ist dieser falsche Schluss. Wer sagt, die Gesetze sind doch dafür da, dass ich zu meinem Zeug komme, weil sie beschränken ja auch die anderen. Das ist einer, der sich auch die ganzen Ideologien danach einleuchten lässt. So entsteht das nationale Wir, eine Gruppe von Unterworfenen, die nichts anderes kann beim Nachvollziehen ihrer Lebensnotwendigkeiten, sich an alle staatlichen Regeln zu halten und die für ihr Mittel begreifen. Das ist ein hammerharter Fehler und gegen den agitiert man oder hält die Schnauze. Weil sonst ist es nichts als ein Leute beschimpfen. Da seid ihr ganz groß drin. Ja, ich weiß nicht, ich finde es recht bemerkenswert, wie zwanghaft man sich darauf fixieren und beschränken kann, notwendige Bestimmungen darüber zu treffen, wie Menschen leben in dieser kapitalistischen Produktionsweise. Also dieses, dass ihr euch darauf so fixiert, das meine ich damit, oder das ist meine Interpretation davon, dass ihr jedes Mal, wenn Justus versucht, irgendwas darüber hinausgehendes zu sagen, sofort den Vorwurf daraus zu drehen, den Moralhammer zu zücken, dass er dann die notwendige Bestimmung ja wohl nicht teilt. Dass wenn er der Auffassung ist, dass die Leute sich irgendeine Meinung darüber machen, was da mit ihnen unternommen wird, dass er dann ja wohl nicht der Meinung sein kann, dass mit ihnen was unternommen wird. Also den Dreh, wie ihr immer auf diesen Moralhammer kommt, das müsste ich nochmal beschrieben bekommen, das ist mir wirklich nicht klar. Also, ja, weiß ich nicht. Das Krisenlösungsmanagement der französischen Regierung derzeit ruft einen Generalstreik hervor. Dass irgendwelche Krisenmanagements der Bundesregierung rufen hervor, dass der DGB sich als Mitmanager eben des deutschen Standortproblems ins Gerede bringt, in einen nationalen Konsens zu reden versucht. So. Und das ist die ganze, das ist der ganze banale Unterschied, mit dem sich zu beschäftigen für viele hier Anwesende offenbar bedeutet, die Leute zu beschimpfen, was man ja nicht wagen darf irgendwie. Im Übrigen hoffe ich sehr, dass Justus nochmal irgendwelche abschließenden Worte dazu nutzt, ein Plädoyer zu halten für das kommunistische Zirkelwesen, eben eine Konsequenz daraus zu ziehen, auch aus der Erkenntnis, dass man im Moment eine Minderheit ist, was ich überhaupt nichts für überhaupt nichts Schlimmes halte, sondern nur für eine Konsequenz, die man daraus ziehen muss, dass man erkennt, wie im Moment Meinungen hierzulande aussehen und welche Bedingungen eine linksradikale Politik hier vorfindet. Also erst. Ja, ich meinte, dass dieses dieser Vorwurf würde die Leute nur beschimpfen, noch nicht mal hinhaut. Er hält sie ja nicht einmal einer Beschimpfung für wert. Und es kommt, ja, das ist halt was anderes. Er sagt doch, ihr glaubt an die Resurrektion der Vernunft und so weiter. Erstens, nichts mit Glauben. Das ist der einzige Weg. Entweder sie lassen sich den Verstand ihres Gebrauches, den sie jetzt einsetzen, den Gebrauch ihres Verstandes, den sie jetzt einsetzen, um mitzumachen, um sich das zurechtzulegen, um das Recht, ihr Recht mit dem Recht Deutschlands in eins zu setzen und so fort, bis zur Ausländerfeindseligkeit. Lassen sich das abgewöhnen und eignen sich unter Beratung oder selbsttätig, wäre mir vollkommen wurscht, von Kommunisten, die das können, eignen sich eine andere Auffassung an. Also merken, mit der Nation bin ich aufgeschlossen. Oder sie lassen es. Das ist dann, halt die Barbarei geht ihren Gang. Es gibt keinen anderen Weg. Das ist das Argument. Nicht, da sitzt ein Pessimist, hier ein Optimist. Ach Gott, da lache ich ja laut. Wann hast denn du entdeckt, dass alle deutschen Nationalisten sind oder vorwiegend? Das ist noch nicht so alt wahrscheinlich. Jetzt bist du erschrocken drüber. Es geht um was ganz anderes. Ja, du musst aber aufpassen. Ja, also das ist keine moralische Empörung. Nicht dich selber noch das ist ein Rückschluss aus dem, was du sagst. Du sagst auf der einen Seite, ich will nicht hören, dass sich die für 1600 Mark krummlegen und dass es ihnen zum Schaden gereicht. Das ist nichts mehr, ja. Das ist noch kein Argument groß. Das ist eine Tatsache. Und du sagst, die Tatsache braucht mir keiner zu erzählen. Was würdest du sagen, wenn ich zurück war und so, ja, du brauchst mir auch nicht zu sagen, dass die deutschen Nationalisten sind, denn mehr als dass sie welche sind und du hast bemerkt und schließt noch draus, ich plädiere für Pessimismus, haben wir von dir eben auch nicht rausgekommen, trotz Exkurse zu Adam Schmidt. Es hilft doch nichts, du betonst ein und andere Mal, dass sie welche sind. Jetzt habe ich ja versucht, ein paar Anläufe zu machen, wie der Nationalismus geht. Und schon merkst du, wir haben gewaltige Differenzen, weil bei dir geht er überhaupt nicht über die Erfahrungen des Mitmachens, das erst einmal eine Zwangsveranstaltung im Kapitalismus ist, sondern bei dir geht er über das Geschichtsbuch. Und das glaube ich dir nicht ums Frecken, dass ein Arbeiter heute irgendwie infiziert ist von falschen deutschen Staatsgründungsideologien von 150 Jahren. Das behauptest du aber gerade als Alternative, als Gegenstück zu dem, was ich versuche, nimm es mal wenigstens als Versuch, zu zeigen, passt auf, so geht die tagtägliche Erneuerung und Pflege des Mitmachens. Des Mitmachens per Verstand, per Vollzug von schlechten Verstandesleistungen, von falschen Erklärungen dafür, warum etwas so sein muss, von falscher Parteinahme für den eigenen Betrieb, obwohl er einem gar nicht gehört, die eigene Nation, obwohl man sie gar nicht lenkt und sie gar nicht erfunden hat und so fort. Es gibt Argumente gegen den Nationalismus, die steigen in ihn ein, die kritisieren seine Bestandteile, seine Übergänge, seine Folgerungen. Von solchen Argumenten habe ich bei dir nichts vernommen. Es ist aber auch kein Wunder, was du hier abgeliefert hast über den Untertanen, habe ich gedacht, jetzt kommt wieder eine Stelle, wo ich einmal sagen kann, da sind wir uns wieder einig. Du hast versucht, das Untertanenverhältnis zu einem absoluten Regenten und das heute kontrastiv darzustellen. Was? Und da ist mir fast eingefallen, aber ich darf ja nicht unterbrechen, weißt du nicht, dass wie seinerzeit die Genossin Sissi in den Dependancen der Monarchie rumgereist ist, dass da die alle gewunken haben mit ihrer Taschentücher. So ist auch nicht. Ja. So überzeugendes Argument. Ja, aber du weißt ja, worauf es zielt. Ja. Als ob es das, was ihr Identifikation mit dem Gemeinwesen, mit der Herrschaft über einen selbst meint, als ob es das in vorbürgerlichen Staaten nicht gegeben hätte. Dafür steht es höflich ausgedrückt. So, es geht um das, wie sie heute funktioniert. Ja, und da ist jetzt wieder nichts gekommen. Was? Arne hat es ja versucht darzulegen. Es ist wie, wenn der Franz Josef Strauß, hat er mal gemacht beim Wahlkampf 80, glaube ich, wir waren fix und fertig, hat er Wahlreden gehalten, wie so immer, wie er dort demonstriert, gestört und verteilt und so weiter. Ja, sagt der Mann glatt, wir haben den Arbeiter zum Bürger gemacht. So. Nicht die Sozialdemokratie war die Entgegensetzung. Ja? Die Sozis haben zwei Tage später Veranstaltung, haben behauptet, sie wären es gewesen. Kommt er besser hin? Oder? Ja, Ach, die haben alle ihren Anteil. Der ganze Witz ist, warum ist es eine Errungenschaft? Ja, aber jetzt hast du es wieder in das Licht einer Errungenschaft gebracht. Das ist nicht wahr. Jetzt unterbreche ich, das ist nicht wahr. Ich habe einen Zustand versucht zu beschreiben. Ich habe es nicht als Errungenschaft gekennzeichnet. Und worin besteht die Eigenart des Zustands? Die Eigenart besteht in den Ideologien, die er sich heute aufgrund seines Umgangs mit Eisenbahn, Flugzeug, Urlaub, Arbeitslohn, Arbeitsplatz und Gesetzpräsenz, also Gewaltpräsenz überall seiner eigenen Nation und der anderer, immer zurechtlegt. In den Ideologien, die er heute pflegt, der pflegt nicht immer ein und dieselbe oder die drei, die du von der bürgerlichen Revolution kennst. Ja, der Verhältnis zum Steuerbetrug der Grafs ebenso wie zu einer Nationalmannschaft und hat eine Auffassung über, was gerechte Steuern sind. So, bitteschön, das sind alles Bestandteile des kleinen Nationalismus, der sich nicht in einer allgemeinen Aussage Deutschland vor noch ein Tor erschöpft. Der wird tagtäglich praktiziert und die großen Dinge, das Recht Deutschlands auf eine neue Großtat, sowas braucht immer die Aufrufe, also das Abrufen, wie ich es nenne, von ganz gewaltigen, uns schon immer zustehenden Rechten und Pflichten. Das ist halt der Unterschied. Bitte, du, das war ein Plädoyer, wenn es das nicht war, dass du das gelobt hast, aber es war zumindest ein Plädoyer für ein energisches Abwinken bei denen. Warum lese ich denn bei euch immer zu, also bei Untertanen, ja, bist du bei uns? Sehr, sehr kritisch gewesen jetzt. Ich meine ihr gut. Es ist an ihr rausgekommen, dass sie keine Untertanen sind, sondern dass ein neuer Typus Untertan durch Kapitalismus und Demokratie entstanden ist. Das war ja unsere Behauptung. Du sagst lieber nicht. Aber was muss ich bei euch lesen? Das Pack, der Mob und so weiter. Das ist das Abwinken. Verstehst du, das ist nicht das, was hier gefordert worden ist, etwas mehr darüber zu sagen. Studieren, einen Gedanken machen und so weiter. Das ist doch schon der Abschluss, das ist doch die Abschlussveranstaltungen. Ich habe doch heute mehr, ob sie euch gefallen haben oder nicht, oder einleuchten, oder ob sie richtig waren, lasse ich jetzt einmal ganz raus, mehr Versuche darüber nachzudenken, wie Nationalismus geht hier am Podium veranstaltet, als er. Der will doch gar nicht mehr und zusätzlich und endlich einmal den Geheimnis auf die Schliche kommen, das stimmt doch gar nicht. Er sagt, alles sind welche und das welche sind, das macht meinen Pessimismus aus. Es geht um Optimismus, Pessimismus, steht doch gar nicht auf dem Plakat, soll man doch gar nicht reden, oder? Es ist deine subjektive Stellung zu den real existenten Nationalisten, die du hier als Theorie von ihnen zum Besten gibst. Oder Theorie über sie. Es ist deine Stellung dazu, du kannst es nicht auseinanderhalten, deine Ablehnung und die Bestimmung dessen, was die treiben. Also. Das Staatsbürger zu sein, bedeutet, dass man sich unterwerfen muss oder es tut, unter staatlichen Zwang, den man auch gar nicht selber gestiftet hat in der Regel, sondern den man im besten Falle in irgendeiner Frühzeit mit anderen Staatsbürgern modifiziert hat, ist völlig klar. Warum ich gegen den Begriff Untertan vorstoße und ihn zurückweise, ist nicht nur das eine Argument, was ja nun tatsächlich unbestrittenerweise so ist, nicht, dass es sich um eine Kategorie aus der Zeit der personalen Herrschaft handelt und damit auch um die Kategorie einer Herrschaft, die selbstverständlich ihre Zustimmung erfahren hat. Wie massenhaft ist es völlig unterschiedlich, wie die Konjunkturen halt so waren. Aber natürlich hat die Königin Sissi und manch anderer Monarchin ihre Zustimmung erfahren. Was ist denn das für ein Argument? Ich habe noch nicht gesagt, dass der. Ich habe dem Untertan nicht unterstellt, dem Untertan in monarchischer Zeit, dass er nur Gegner des Systems gewesen wäre oder sonst was. Ich versuchte herauszuarbeiten, dass es einen Unterschied im staatlich verwalteten Zwang gibt von der personalen Souveränität zur sogenannten Volkssouveränität. Ein gewichtiger Unterschied, der durch die allgewaltige, gesichtslose Verteilung der Macht im abstrakten Regelwerk der Gesetze, Verordnungen etc., dass er darin liegt, dass er zweitens aber auch darin liegt, dass im Gegensatz zum feudalen monarchischen Staat in diesem zweiten Modell der Staatsbürger jetzt eben, also der dieser Gewalt Unterworfene, nicht ganz zu Unrecht den Eindruck gewinnt, dass es sein Produkt wäre, was er also wozu er in der Feudalherrschaft so nicht käme. Nicht? Da unterwirft er sich halt der lieben Mutti Elisabeth oder so etwas, aber der praktisch familienähnlich strukturiert sozusagen, nicht der großen Mutter dem großen Vater Während er im zweiten Falle eben einem, also praktisch der perfekt austarierten, auf der Grundlage der formalen Gleichheit exekutierten stummen Zwangs, der staatlichen und kapitalistischen Verhältnisse sich unterwerfen muss oder sich unterwirft, wohlgemerkt in der Annahme, dass er dieselben mitbestimmen könne. Das ist das eine. Und zweitens, es ist doch mir so egal, ob jemand recht hat, wenn er sich etwas unterwirft. Das ist mir wirklich so egal, weil ich wollte ja zu der Kategorie von Vernunft gerade vorstoßen, die er unterstellt, wo so eine Frage dann berechtigt ist, hat er recht oder nicht. Ich meine, die ist natürlich grundsätzlich abstrakt, allgemein kann man die ja gern stellen, sie bringt nur nichts. Man kann sie aber, es bringt nichts, sie jetzt irgendwie diesen Menschen zu stellen, der sich halt unterwirft oder vielleicht sogar in der Bürgerinitiative mitmacht, trotzdem nur die 1600 Mark hat oder sonst etwas und einfach ein wasserdichtes Subjekt leider in aller Regel ist. Natürlich hat der ein wasserdichtes Subjekt und in der Bürgerinitiative mitmacht und nur 1600 Mark bekommt, irgendwie nicht recht. Aber was hilft mir das? Das ist eine moralische Kategorie. Die interessiert mich nicht. Ich stelle ja eine andere Frage, die viel wichtiger ist. Woher kommt dieses Ausmaß von Zustimmung, dass er da abliefert, ungerufen? Das kommt eben nicht zuletzt darin, dass er sich nicht nur als Untertan nicht empfindet, sondern in einem anderen, einer anderen Verteilung und Durchsetzung von Gewalt sich unterwerfen muss oder respektive sich unterwirft, als die durchscheinende, als die, die in ihrer, in ihrem Wirken unmittelbar zu verstehende Gewalt des monarchischen Staates, der einem nämlich als fremd gegenübertritt, diese Gewalt. Interessanterweise tritt sie einem ja nun als Staatsbürger nicht mehr in dem Sinne als fremd gegenüber, sondern sie wird weitgehend aufgesogen als eine natürliche, als eine aus der Mitte der Gesellschaft, ja aus uns selber heraus, nicht? Ich meine, dass das Kantsche Prinzip, dass Freiheit sozusagen die freiwillige Unterwerfung unter Pflichten und Zwänge ist, durch den einzigen Trick nicht, dass man sich in diese Pflichten und Zwänge für richtig hält, ne? Das ist ja letztlich so, dass das Geheimnis, also das vorweggenommene Geheimnis schon der Staatsbürgerlichkeit, mit dem Unterschied, dass zu Zeiten von Kant darüber noch nachgedacht werden konnte. Wir befinden uns in einer Zeit, wo darüber aus der fortschreitenden kapitalistischen Vergesellschaftung dieses Nachdenken in dem Maße, wie die verschiedenen Partikularinteressen als variables Kapital, sprich Arbeiterklasse oder sonst etwas, also die verschiedenen Interessengruppen oder sonst etwas, sich fast unterschiedslos einordnen in das einzige, alleinige staatliche Modell, an dem sie mitgestalten wollen und sich nichts anderes vorstellen wollen und können. Das ist ja sozusagen dann das Ergebnis dieses Prozesses, der in den verschiedenen Ländern unterschiedlich abgelaufen ist, aber zu ähnlichen Ergebnissen gekommen ist. Unterstellung ist ja nur, dass Deutschland via Auschwitz etc. hier einen hochbedeutenden Fortschritt in diesem lückenlosen Ineinandergreifen von vermeintlichem persönlichem Interesse und dem staatlichen Wohl sei. Und vor dem Hintergrund, wenn er jetzt kommt zu meiner Abschätzigkeit oder so etwas, oder ich meine, das Wort Arroganz ist gar nicht gefallen, ich habe es vermisst, gegenüber diesen Leuten. Vor dem Hintergrund komme ich ja erstmal nur zu dem einen Ergebnis. Da ist so ohne weiteres kein Rankommen. Das ist einfach gar keine praktische Möglichkeit im weitesten Sinne, auf sie jetzt zuzugehen, sei es am Fabriktor oder sonst wo, müssen ja nicht nur Arbeiter sein, kann auch ein Rentner oder sonst etwas sein, um ihnen klar zu machen, Leute, oder Mensch, Frau, sonst was, deine Rechnung geht nicht auf. Ich behaupte ja eben aus dem, was ich vorher entwickelt habe, dass es erstmal so ist, dass eben diese 99-prozentige Mehrheit fast oder weitgehend bruchlos, jedenfalls ist der Bruch noch nicht gefunden worden, sich lückenlos kurzschließt, ja mehr noch, dass in dem Maße, wie diese 1600 Mark zu 1400 verkommen werden oder sonst etwas, nicht, und die Rente genauso und weiß der Himmel was, also diese originären Interessen, die man ja eigentlich unterstellen sollte, dass man sie hat, weil man ja überleben möchte und nicht so schlecht etc., dass dies zum Gegenteiligen führt, als man gemeinhin annehmen könnte, also eben nicht zum Aufbegehren, sondern vielleicht zum Weiterraunen, aber zum Weiter sich anschließen, sich zu anschmiegen an staatliche Projekt, und wenn etwas kommt, dann ist es die Suche nach dem Feind, der daran schuld ist, und der Feind ist außen, das sind dann irgendwelche zu malträtierenden Minderheiten, Fremdstaaten oder sonst etwas. Das ist doch der Fakt, von dem ich erstmal ausgehe, den ihr es schwer nur werdet bestreiten können. Und wenn jetzt du doch was hören wolltest, ich werde nämlich nachher auch nichts mehr sagen wollen, es ist 23:30, ich werde irgendwie abgespannt. Wenn du jetzt noch was sagen wolltest, hören wolltest zum Zirkelwesen etc., natürlich ist es dann vor dem Hintergrund meine Entscheidung, mit der ich auch nicht glücklich bin, ich halte aber keine andere für derzeit möglich. dass der Rekurs von Aufklärung, Debatte, Erhöhung des Erkenntnisstandes, Erhöhung der Kritikfähigkeit einfach als Voraussetzung von jeder praktischen Kritik, erstmal überhaupt die theoretische Kritik, die sich dann bestenfalls in Veranstaltungen wie dieser oder in Artikeln oder sonst was oder in der Demo mal niederschlägt, dass dies das Einzige sei, was derzeit geht, und dies muss sich beziehen zunächst mal auf jene Leute, die aus irgendwelchen verschiedenen Gründen, ich nannte es biografisch, denn die kann ich nicht bestimmen, das kann ich nicht ahnen und wissen, warum, in einen zunächst mal vielleicht nur kleinen, aber wirklichen Widerspruch zu ihrer Lebensrealität hier, sei es Uni, sei es Arbeit, sei es weiß der Himmel, Beziehungsgewese, das vorgeschrieben ist, also Liebschaften oder sonst was, also irgendwelche, oder auch Beschäftigung mit deutscher Vergangenheit, oh ja, zu einem Bruch kommen, nicht? Also einen Riss in sich, ich sage mal, verspüren und daraus für sich die Notwendigkeit entwickeln, jetzt bohren zu wollen, wissen zu wollen, lernen zu wollen, was ist da los, um dagegen vorzugehen. Letztes Wort. Eure Spezialität ist es ja, Antifaschisten in Bausch und Bogen fertig zu machen, mit dem teilweise richtigen Argument, dass ihr sagt, der Antifaschismus, ich rede jetzt mal nur von dem in der BRD, DDR lassen wir jetzt mal weg, ne? Dass der Antifaschismus natürlich über weite Strecken nichts anderes darstellt als ein Projekt zur Beförderung der äußerlichen Wohlanständigkeit der Nation BRD, nicht? So nach dem Motto, wir haben was gelernt und nie wieder und das muss dem, und eben die Nation muss demokratisch etc. werden. Das ist die eine Seite, da gebe ich euch recht. Die andere ist, dass Antifaschismus, Beschäftigung mit 12 Jahren Faschismus, Beschäftigung insbesondere ja auch mit der Judenverfolgung und Vernichtung, dass dies für sehr viele Leute ein ganz gewichtiger Punkt ist, überhaupt mal hinzukommen, die barbarische Seite der Realität, in der sie jetzt leben, wenigstens mal aufscheinen zu sehen. Und dass es ja auch ein gar nicht so unberechtigter Weg ist, insofern das Vergangene eben, wie ich behaupte, nicht aufgehört hat mit dem Punkt, wo es besiegt war, sondern eben auf ganz unterschiedliche Art und Weise aufgegangen ist in die Tatsachen jetzt. Das sollte jetzt kein Plädoyer für Antifaschismus in dem Sinne sein, sehr wohl aber für die ganz vertrackten, merkwürdigen, eben biografisch angelegten Zugangsmöglichkeiten, wie Leute so etwas Ähnliches wie erstens mal einen Hass gegen diese Verhältnisse, einen wirklich tiefgehenden Hass gegen diese Verhältnisse, und von mir aus geht das auch erstmal über eine Verachtung über jene oder über jene, die nicht nur alle schlucken, fressen und mitmachen, sondern dieses Mitmachen, und darauf beziehen sich ja die, in der Regel diese Kategorien vom Mob und, das sind keine Kategorien, diese Beschimpfungen vom Mob und von Pack, die ihr Mitmachen in einer Art und Weise zelebrieren, dass es noch über das staatlich Eingeforderte, siehe Rostock, entschieden hinausgeht oder Hoyerswerda, respektive ihr Mitmachen in der Weise praktizieren, siehe 50 Jahre Dresdner Bombennacht oder so etwas, das ist ein einziger Hohn und eine einzige Häme auf diejenigen ist, die vernichtet worden sind, nicht zuletzt von denen, die dann auch in Dresden eine Bombe auf den Kopf bekommen haben. Darauf beziehen sich solche Begriffe wie Mob oder Pack. Dass die nicht besonders wichtig sind und dass man die in der Regel nicht, vielleicht gar nicht braucht, ist ein anderes. Das zum Moralischen, wohlgemerkt, das ist moralisch, einen Vorwurf zu machen und so nach dem Motto, ihr seid gegen den kleinen Mann oder sowas, das ist euer Problem. Das müsst ihr mit euch selber ausmachen. Ich bleibe bei dem maximal 1% zunächst mal, mit dem ich verhandeln, debattieren kann etc., mit dem ich nachsinnen kann über Interventionen und sonst etwas. Natürlich werde ich die Hoffnung, sonst würde ich nichts tun, aufrechterhalten, dass auch noch, dass es einmal mehr werden können, dass vielleicht auch irgendwo mal ein Sprung da entlang der Linie, wo das materielle, das ganz persönlich materielle Interesse kollidiert mit dem staatlichen Zwang, Standort oder so etwas. Fände ich ja schön. Ich habe nur gute Gründe, es davon nicht auszugehen, deswegen tue ich es auch nicht. Deswegen tue ich meine Flugblätter eben nicht vor dem Fabriktor oder sonst etwas. Also das wollte ich jetzt nochmal sagen und ich weiß nicht, ich glaube, es ist der Unterschied jetzt endlich mal. Ja, du hast ja gesagt, aber es ist nicht der Unterschied. Muss ich leider nochmal richtig stellen, auch wenn du damit nichts glaubst, das war kein moralischer Vorwurf. Hier hat jemand Partei dafür ergriffen, da am Mikrofon. Genau wie ich vorher oder hinterher, weiß ich jetzt nicht mehr, die Reihenfolge, dafür Partei ergriffen, dass, wer es ernst meint, hier was zu kippen, sich fragen muss, wie die Macht dieser Nation und die Mitmacherschaft der nationalistischen Untertanen zu brechen geht. Dafür war Partei ergriffen. Und das geht nicht durch Abwinken, war so quasi die polemische Zuspitzung. Mehr ist nicht gesagt worden. Aber das schon. Moralisch ist daran überhaupt nichts. Wie du auch in deiner Zusammenfassung jetzt so andeutungsweise, du könntest dir auch vorstellen, das wäre dir auch lieb, aber du kannst dir es eben nicht vorstellen, dass jemand wegen 16 auf 1400 und so weiter statt Nationalist revolutionär wird. Auch hier noch, bloß damit du die Differenz auch von meiner Seite mal erfährst. Ich meine nicht, dass Armut revolutionär macht, sondern die Wahrnehmung und Bekanntschaft mit den Gründen der Armut macht revolutionär. Genauso wenig meine ich aber, dass Schlechtergehen nationalistisch macht, sondern der Nationalismus ist eine Deutung der eigenen Lage im Zusammenhang der Nation, der man ohnehin unterworfen ist, in einem flächendeckenden Verkehr mit Institutionen, mit Recht und mit Gewalt. Das ist auch in der Demokratie nicht anders. Bloß, damit du dann nichts Falsches von mir zitierst. Das war die Aussage. Also, ich erinnere dich an unsere Polemik zwischen Konkret und uns. Da hat es glatter Hermann Gremlitz gesagt, schafft zu sagen, wie reagieren die erst, wenn man ihnen noch das Zweitauto nimmt. So ungefähr richtig eine Linie von, ach so, der Materialismus führt zum Nationalismus. Das sind schon Behauptungen, die haben es in sich. Ich sehe weder noch der Materialismus armer Leute führt zur Revolution, noch der Materialismus, da meine ich jetzt die Einstellung, etwas haben wollen, führt zur Reaktion. Sondern das machen die mit sich aus, indem sie sich was zurechtlegen über, woher kommt es denn, wozu soll ich ihn halten, woran klammere ich mich, wozu helfe ich, wovon verspreche ich mir mehr. Und übrigens, da werden sie ausgiebig bedient. Es gibt ja keinen Tag, wo nicht die ganze Nation über alle Medien, die es gibt, überschwemmt wird mit nationalistischen, das meine ich jetzt richtig so wörtlich ernst unterstrichen, Deutungen von allem und jeden Scheiß bis zum Wetter. Es gibt nichts, was nicht deutsch im Unterschied zu anderen. Ich sage so, diese Bemühungen wären überflüssig, wenn es mir laufend an Angeleiteten, aber angeleitet, die Anleiter gibt es. Das ist eine ganze vierte Garnitur, vierte Macht hast du manchmal im Staat. Die Öffentlichkeitspflege und so weiter. Aber kann man auch in Klammern setzen. Wenn es nicht eine ganz gewaltige Anstrengung laufend bedürfte, sich seine eigenen Lebensumstände und das, wonach man sich zu richten hat, zu verklären. Es sind gedankliche Fehler, die, fragst du, ist es möglich, da kommst du nicht dran. Ja, das ist doch nicht das Problem, ob du oder ich schon mal rankommen sind. Das ist der einzige Weg. Entweder das wird gekippt oder nicht. Dann haben wir halt die Barbarei und sie nimmt zu. Und das ist sehr ärgerlich für unser an. Aber das wird auch übrigens wieder ärgerlich für ziemlich viele andere. Ob daraus Besserung entsteht, das will ich nicht sagen damit. Im Gegenteil. Also, das war wieder der Zusatz, du hast damit angefangen vorhin schon, aber dann muss ich es halt auch sagen. Die Geschichte mit dem revolutionären Subjekt. Das ist eine einfache Bestimmung. Das ist die einfache Bestimmung, nur die können es machen. Es gibt keinen anderen Weg, die Herrschaft von Staat und Kapital zu brechen und auch die Umtriebe der Nation zu schwächen, als ihr die Mittel, mit denen sie auf Gott und die Welt losgeht, zu entziehen, vorzuenthalten. Und das ist ein Krawall, das ist ein großer Krawall. Das heißt Revolution, und da merkt man schon am Wort, dass da viel umgewälzt wird. Die Sache, ja, ist von uns behauptet, als nichts anderes gibt es nicht, und alles, was du so vorschlägst, in Zirkeln drüber nachdenken, wie mit welchen Traditionen die Ideologie heute sich wieder füttert oder unterfüttert oder zusätzlich verstärkt oder sonst was. Die haben mit der Realität des Gebildeten, da meine ich jetzt nicht so ein bisschen nicht die Uni oder sowas, sondern das ständig neu Gebildeten am Material des eigenen Lebens, der Erfahrung, immer zu zugerichteten Materialismus. Damit haben deine Sachen überhaupt nichts zu tun. Also es ist auch der Vorwurf von mir so gemeint, ein Moment von Realitätsfremdheit ist bei deinem Bemühen. Wie kommt es denn dazu, dass die alle dieser Nation so widerspruchslos hinterherlaufen? Übrigens, stimmt ja gar nicht. Ist ja nicht widerspruchslos. Aber immer, Selbstkritik ist hier immer vom Standpunkt des der Nation und des Nationalisten üblich in dieser Nation. Es gibt kaum eine andere Sorte der Kritik. Warum lässt sich die Kritik nicht kritisieren, auflösen und so weiter? Du sagst einfach, oh, da geht nichts. Das ist eine Haltung, die schmeckt mir überhaupt nicht. Ich habe Stichwort, jetzt sage ich doch noch was, ich habe Stichwort fallen lassen. Es geht mir darum, also ich habe es nicht nur fallen lassen, sondern glaube ich auch mal am Rande versucht, ein wenig auszuführen. Ich habe eine Kritik daran, an diesem umstandslosen Glaube, und der hat wieder was mit dem viel gescholtenen Untertanen etc. zu tun, an dem ungebrochenen Glauben auszusetzen, man könne den Leuten Kraft logischer Argumente auseinandersetzen, dass es sich nicht lohnt mitzumachen, ergo auf die andere Seite zu gehen oder sonst etwas. Ich sage nicht nur, dass, wenn ich sage, dass ich glaube nicht, dass das geht oder so etwas, dann war das vielleicht etwas flapsig, ich kann das ja auch begründen. Ja, das mag ja auch schwer gehen. Ich bestreite, dass diese Kategorien von Vernunft, die dazu notwendig wären, um diesen Diskurs zu führen, welche sind, die spätestens im Verlaufe des 20. Jahrhunderts, und das nicht nur wegen Auschwitz, aber sehr wohl auch wegen Auschwitz, verschüttet sind, möglicherweise wieder irgendwie hoch herholbar, das wären dann eben so Auseinandersetzungen, die solche Zirkel fassen müssen, jedenfalls verschüttet sind, dass also die Nachricht beim Empfänger nicht ankommt. Das wiederum steht vor dem Hintergrund, und das hat was mit dieser Staatsbürgerlichkeit, also der staatsbürgerlichen Vergesellschaftung des Subjektes zu tun, hat etwas damit zu tun, dass Subjektivität, die Voraussetzung für den Gebrauch dieser Vernunft wäre, bis jetzt nur bekannt ist als eine bürgerliche Kategorie, und zwar eine frühbürgerliche Kategorie, deswegen fiel auch das Wort von mir bewusst vom Liberalismus etc., die genau auf diesen Grundtatsachen der Herausbildung der bürgerlichen Gesellschaft etc., des freien Austausches der Argumente und so weiter beruht. Diese Voraussetzungen, an die ihr merkwürdigerweise glaubt, sind spätestens durch den katastrophischen Entwicklungsgang im 20. Jahrhundert, durch die totale Staatsbürgermachung, Erstmal, ich bin nicht ohne, aber wohlgemerkt, nur eine vage Hoffnung sagen, erstmal verschüttet. Insofern ist es halt doppelt problematisch. Das eine, was ihr vorschlagt, das eine ist, es bringt nichts. Das wisst ihr selber, der Karl Held weiß es am besten, hat er gerade gesagt, 30 Jahre schon hat er es gemacht. Na gut, vielleicht funktioniert es ja im 31. Jahr, ist also kein zureichendes Argument. Das andere ist aber, dass vor dem Hintergrund alles das ins Abseits gedrängt werden muss, was mindestens in diesem Lande mitverantwortlich ist dafür, dass diese Vernunft zerstört worden ist, ins Abseits gedrängt und mit einer gewissen Notwendigkeit, aber wenn auch unbeabsichtigt, ich werfe euch damit nichts Schlimmes vor von der Intention, aber vom Ergebnis, dass also ins Abseits gedrängt werden muss, das, was diese Vernunft verschüttet hat, das ist nicht zuletzt und vorne dran. So etwas wie die Shoah. Das ist das Problem. Insofern kommt ihr eben einfach über diese von mir genannten paar Bände Argumente, die zwar sehr interessant sind als Produkte der 70er und frühen 80er Jahre, die besser sind als vieles, als das meiste, was die K-Gruppen-Linke ansonsten hervorgebracht hat. Ihr kommt über die nicht hinaus. Ihr habt in diesen Argumenten jeden Ansatz, diese Vernichtung von Subjektivität zu erfassen, hinausgesäubert durch die Abfertigung der Psychoanalyse, zum einen die Abfertigung der Frankfurter Schule, zum anderen, also durch unterschiedliche marxologische, würde ich das vielleicht nennen, oder tendenziell halb- oder idealistisch-marxistische oder wie auch immer, Versuche dieses Loch in irgendeiner Weise zu füllen, es wenigstens verstehbar zu machen, wobei zugegebenermaßen bei diesen Versuchen gleichzeitig keine Gebrauchsanweisung herausgekommen ist, wie denn nun der Staatsbürger zu überzeugen ist, die Revolution zu machen ist. Das Dilemma habe ich, das gestehe ich gerne ein, daran möchte ich arbeiten, aber entlang der Linien, die ich gerade noch einmal genannt habe und ohne bösartig sein zu wollen, aber ich bin erschöpft irgendwie ein bisschen, es ist 11:45, also das soll jetzt gleichzeitig mein Schlusswort sein. Zum wie es geht, muss ich das schon noch sagen, mit den richtigen Argumenten, mit den richtigen Einwänden gegen das, was er jetzt sich zurechtlegt. Das ist alles. Also das haben wir schon immer gesagt, wie die gehen. Und das ist zum Beispiel das erforderte Wissen über das Funktionieren dieses Systems, und zwar gescheites. Ich muss da mal noch sagen, ich bin schon erstaunt, wie akademisch richtig in der Akademie hasse ich, ja, du manchmal wirst. Ein radikaler Antideutscher. Sagt zum Beispiel, die Shoah hat zur Zerstörung der Vernunft wesentlich beigetragen. Ich habe gedacht, immer die haben massenhaft Juden zerstört. Du sagst doch einfach so Zeug. Jetzt kommen die Karlauer. Das ist dein Karlauer. Ja, du als Anwalt der Vernunft in der Geschichte vermisst dieselbige und jetzt sagst du, und dazu hat er massenhaft der Judenmord beigetragen. Ja, das sag ich. Wie geht denn das? Also ich würde vorschlagen, da vorne steht noch jemand, der eine Frage stellen wird. Wir hören uns jetzt mal kurz abschließend ein, zwei Fragen an und dann würde ich sagen, wir machen Schluss, schon ziemlich spät, dass jeder von den beiden nochmal, wenn er will, abschließend ein Schlusswort sagen kann. Also ich habe schon wieder keine Frage, tut mir leid, aber ich wollte noch eine Sache sagen, weil deine ganze Überlegung, ist der Staat eine gute Bedingung oder eine schlechte Bedingung fürs Agitieren? Da muss ich jetzt mal sagen, das ist ein Karlauer. Weil dass der Staat den Leuten lauter schlechte Gründe fürs Mitmachen liefert, weil es eben keine Gründe fürs Mitmachen sind, die verwandelst du in Bedingungen dafür, wie kann man die Leute überhaupt noch von was Vernünftigem überzeugen? Und ja, und ich frage mich, warum trinkst du nicht ein Bier? Tue ich schon. Morten noch? Aber ich denke, eure Argumentation hat doch auch das Problem, oder muss ich dem Problem stellen, auf das Justus auch öfters oder häufigst hingewiesen hat, dass nämlich genau eure Vernunft oder wie ihr an die Sache rangeht, wie ihr die Leute agitieren wollt, dass das nämlich absolut nicht funktioniert, dass nämlich da absolut keine Resonanz da ist, sondern ich denke, er hat es eben ziemlich gut erklärt, deswegen bin ich auch weggegangen, ich dachte, er erklärt es besser, als ich das kann, dass nämlich gerade in dieser Vergesellschaftung, in dieser Demokratie... Was ist denn Vergesellschaftung? Nämlich, ihr habt einen Schlagwort. Es nämlich so funktioniert, dass nämlich die Leute für eure ganze Rationalität, ja, und auch der Freak Hüsken, der irgendwie geschimpft hat auf die moralische Kategorie, und ich glaube auch dem Freak Hüsken nicht, dass nicht für ihn auch irgendwann mal ein Anfang war, und dieser Anfang war sicherlich eine moralische Empörung, weil ich denke nämlich, dass das System hier so viel Legitimation für sich, für seine eigene Existenz bietet, nämlich so viel sich selber erklärt und sich selber auch notwendig macht, dass nämlich im Grunde genommen ohne eine moralische Empörung, ohne eine moralische Kategorie, es niemandem, auch euch, nicht möglich wäre, überhaupt zu erkennen, dass da etwas falsch ist. Deswegen verstehe ich auch eure Ablehnung der moralischen Kategorie als Anfang, als Ausgangspunkt für eine Beschäftigung in Politik absolut nicht. Letzte Frage. Ja, bitte schön, aber nicht als Endpunkt. Das ist doch der gewaltige Unterschied. Wo du einmal deine erste Empörung hergenommen hast, ich auch oder so. Irgendwie diese Zaubande mit Schaf von Persien oder sowas. Jeder hat doch was anderes am Anfang gehabt. Der Witz ist doch, soll man dabei stehen bleiben und es zum endgültigen Verhältnis zwischen sich und dem Rest der Welt erklären? Das oder soll man sagen, so, jetzt lasse ich die Moral einmal auf der Seite und frage mich, wo kommt das her? Und es ist Verstandesgebrauch und Vernunft, was er immer sagt. Lass ihn da jetzt nochmal was zu sagen, und dann kannst du gleich dein Schlusswort sagen. Ich will kein Schlusswort mehr, der ist doch erschöpft. Also auch du dein Schlusswort oder jemand anders. Ich wollte noch was zu einem Vorwurf sagen, der wirklich abgründig gemein ist. Das ist, ich bin jetzt nicht großartig beleidigt, guter Mann, der ist einfach logisch, ein dermaßenes Unding. Man kann nicht Leuten, die lauter Argumente bringen, hinterher eine Zurückweisung damit präsentieren, dass man sagt, und die hören nicht auf euch, und die hören nicht auf euch, geht doch nach Hause. Guter Mann, wenn man einem was erklärt, ja, dann überlegt man sich, ist es stimmig, studiert ein bisschen was und geht mit dem Zeug auf die Welt los. Und da kommt mir die Frage niemals, warum hören die nicht? Entweder mein Zeug stimmt oder es stimmt nicht. Und dann ja, guter Mann, dann bleibt dir doch wirklich nichts übrig, als nach Hause zu gehen. Ja, wenn ihr alle so fertig seid, ihr könnt... Jetzt gibt es übrigens einen ziemlichen Unterschied zwischen uns. Wir suchen uns Argument und erzählen den Leuten, es ist schlecht für euch mitzumachen. Da sagt ihr, wir haben das Studieren überhaupt nicht mehr nötig, wir brauchen uns gar keine Gedanken zu machen, ist doch eh all für die Katz, weil die hören ja nicht auf uns. entweder wir verständigen uns drauf, dass man eine gescheite Kritik des Mitmachens zustande kriegt, ja, oder man lässt es sein. Dann will man aber auch nicht mehr irgendwas bewegen dahingehend, dass die Leute mal ihren Verstand zusammennehmen und sich was einleuchten lassen über die Verhältnisse, mal ein paar richtige Gedanken hinkriegen. Wäre doch mal was. Nein, dann will man sie einerseits beschimpfen und hinterher noch sagen, man setzt gar nicht auf Argumente, weil neben denen, die man beschimpft, gibt es immer noch welche, die von ihrer moralischen Disponiertheit, ihrer Biografie irgendwann mal dabei landen, so wie einer selbst, eine schlechte Meinung zu haben. Du hast nichts präsentiert als eine schlechte Meinung über Deutschland. Und wenn antinational sein heißt, man schimpft auf Deutschland, weil es schlecht ist und von lauter pervertierten Charakteren bewohnt wird, die ihr eigenes Unheil wollen, ja, dann ist antinational ein Scheiß. Dann ist antinational eine Moral. Ein Miesmachen, aber niemals eine Kritik der Verhältnisse. Ohr, Miesmachen liebe ich immer sehr. Ja klar, merke ich doch. Eine lange Geschichte in der deutschen Ideologie, dieses Wort. Also ich frage jetzt trotzdem nochmal die beiden, ob sie zum Schluss nochmal was sagen wollen. Ja, Karl gut. Vielleicht zuerst. Also, ach wirklich, der Gegeneinwand ist wieder dasselbe. Und wenn Sie nicht drauf hören, verstehst du, ich äußere mich oder er äußert sich über die Frage, was tun in dem Sinn, was ist notwendig. Du sagst, geht nicht. Merkst du denn hier, dass das ein kindisch ist? Nützt nichts. Aber dann muss der die Falschheit des Arguments zeigen. Dann bessere ich mein Argument von heute auf morgen aus, wenn es da einen Fehler nachweist. Mensch, das ist da eine ganz andere Diskussion. Vermisch doch die beiden Fragen aus der Notwendigkeit. Wem will ich das Handwerk leben? Wem muss ich beikommen? In unserem Fall, wie bricht man der nationalen Ideologie ihre Lücken auf, sodass die Leute ein wenig einsichtiger werden? Kannst doch du nicht dagegen halten, die Erfolgserwägung, wo du auf deiner Seite hast. Vorhin hat wieder jemand gesagt, zur Erinnerung, bei Hitler hätten sie alle anstandslos mitgemacht, um was fürs Gröbste zu haben. Das ist auch eine kleine Geschichtsverfälschung. Der Hitler hat erstens sehr viel Anhänger gehabt, zweitens hat er Gegner gehabt, die Gegner haben drittens enorme Fehler gemacht und viertens hat er die Gegner fertig gemacht. Macht mal halblang, ihr seid immer so schnell beieinander. Immer, er am Anfang fängt er an mit, wenn wir über Imperialismus reden, dann ist er immer gleich. Da meint er, wir würden die Besonderheit deutschen Wirkens im Dritten Reich missachten und nicht so würdigen wie er. Aber immer gleich stimmt bei uns nicht. Er aber sagt, die Deutschen sind immer gleich. Er kommt halt mit einer Gründungsideologie der deutschen Nation, kommt er daher und sagt, da habe ich den Schlüssel zum Verständnis für diese Unbeugsamkeit auch der heutigen Nationalisten. Das ist für mich uneinsichtig, weil ich sage, die Quelle für das heutige Mitmachen, ich schon das heutige Machen. Mensch, jetzt gibt es halt unsere Differenzen, du musst jetzt nicht einverstanden sein, aber man merkt, das ist die Differenz. Jetzt bin ich fertig. Ja, er ist fertig. Dann breche ich das jetzt mal hier ab. Bedanke mich bei Justus Wertmüller und bei Karl Held und weise vielleicht nochmal darauf hin, dass am Freitag hier nochmal zum Abschluss der antinationalen Wochen ein Konzert mit den beiden Bands Blumfeld und Wolfing sein wird. Vielen Dank. Gibt es da ein wenig Vorgeld von euch? Können wir gerne mal drüber sprechen, was jetzt auch.